Was wirst du tun, wenn dich die Einsamkeit einholt und niemand an deiner Seite wartet? Du bist viel zu lange weggerannt, hast dich versteckt und du weißt, es liegt nur an deinem närrischen Stolz. Laila, du hast mich auf die Knie gezwungen. Laila, ich bettle dich an, bitte. Laila, Liebling, bitte, wirst du meine wirren Gedanken beruhigen? Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Hallo, Mensch. Das war ja ein verbotener Text. Das war ein gebotener Text. Oder das? Ganz schlimm. Den hat man auch nicht verboten. Verbot ist ja sowieso relativ. Ja gut, aber ich meine, also ist ja schon irgendwie übergriffig, wenn er da, wenn sie ihm gesagt hat, nee, läuft nix, und dann kommt er da immer und sagt, ach Leila, bitte, ich bitte dich, bettle dich an, Leila, und so, das ist doch total übergriffig. Ich finde, das sollte auch, das Lied sollte auch verboten werden, zusammen mit Lola. Ach, dann soll man einfach ganz locker bleiben, War das denn ne? jetzt schon die schlimmste Zeile, die du vorgelesen hast? Die sexistischste Gibt es noch Schlimmeres? Ja. Wahrscheinlich die sexistischste, weiß ich nicht. Also ich kann mich erinnern, neulich in der Stadt stand da ein Mann, er schaute mich sehr glücklich an. Da sagte der, hey, komm mal her, das ist mein Laden, mein Revier. Ja, Ja. und so weiter und so fort. Ja, aber schönen guten Abend, hallo, ich begrüße euch am Internationalen Tag der Gerechtigkeit. Ja, heute wird Gerechtigkeit groß geschrieben. 1989 wurde das Rom-Statut statuiert. Im Rahmen dessen wurde der Internationale Strafgerichtshof eingeführt und seitdem leben wir in der wunderbaren Welt, die so schön bezeichnet wird als eine internationale regelbasierte Gesellschaft. The International Rule-Based Order, falls ihr nur das Zitat kennt. Aber schreibt man Gerechtigkeit nicht immer Großpreis? Ja, Gelenkigkeit, das konnte sie noch nicht durchführen, das kommt bestimmt bald. Der internationale Tag der Gelenkigkeit. Gelenkigkeit. Müsste man die Leila mal fragen, ne? Ja, auch. Also im Video sah sie ja recht gelenkig aus, oder sie, oder er, oder, naja. Hast du gerade das Gender von Leila assumed? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, ob Leila eher ein Stage-Name ist oder keine Ahnung. Oh, Müsst ihr euch mal das Video angucken, dann wisst ihr, der wo. Average Atheist weist noch auf den nächsten Song, der verboten werden muss. Denn dort drüben an der Lampe ist auch schon die nächste Schlampe für mich frei. Ja. Ja. Wir müssen noch ganz viele Sachen verbieten, glaube ich, bevor wir endlich im Utopia angekommen sind. Ja, wir müssen einfach auf das hören, was die Experten sagen, ne? Weil die sind Profis und wissen, was sie tun. Passend zu der Studie hier, da gab es jetzt einige Untersuchungen, nicht auf der hochprofessionellsten Ebene. Es ging hauptsächlich um Ratschläge im Bereich, wie man ja besser Sport Aktivitäten durchführen kann. Da hat man festgestellt, ja, der Ratschlag von Experten hilft zwar Leuten, die vorher überhaupt gar keine Ahnung hatten, weiter, aber es gibt keinen messbaren qualitativen Unterschied zwischen ja, Amateuren und echten Profis, was die Ratschläge angeht. Der einzige Unterschied ist ein rein quantitativer. Ja, heißt, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Wenn ich aber doch jetzt, keine Ahnung, einen Atomreaktor bauen will und frage dann den Erwin von nebenan, wie man das macht, und dann frage ich jemanden, der davon Ahnung hat, dann werde ich, glaube ich, von dem anderen bessere Advice bekommen, oder? Ja, also analog dazu würde es dann so sein, du baust den Atomreaktor und du hast einerseits einen Typen, der das schon mal gemacht hat und weiß, wie es funktioniert, und dann hast du den höchsten Superexperten, der das Ding vielleicht sogar selbst erfunden hat. Ja, aber beide werden dir von der niedrigen Höhe, von der du da als totaler Nichtsahnder ankommst, wird es für dich qualitativ keinen Unterschied machen, wer dir die Ratschläge gibt. Und tatsächlich gibt es einen quantitativen Unterschied. Die Vollprofis, die geben mehr Ratschläge, komplexere Ratschläge, sodass du dich vielleicht sogar noch in der Komplexität verhaspeln kannst. Und es könnte sein, dass die einfach ja, grundlegende Sachen übersehen, weil die aus der Arbeitsroutine einfach schon so verinnerlicht haben, dass sie gar nicht mehr daran denken. Ach, das könnte ja sein, dass man dem sagen muss, okay, du musst die, ne, keine Ahnung, benutzt vielleicht hier, um beim Atomreaktor zu bleiben. Wie gesagt, da geht es in der Studie jetzt nicht rum, da geht es eher um so sportliche Sachen, so Dart und andere Sachen. Benutzt man nicht unbedingt irgendwie einen Elektro-Reaktor, Elektroschraubenzieher direkt neben der Magnetspule vom Reaktor, sondern macht das händisch oder sowas. Ja, also generell ist es so, wenn du eine gewisse Fallhöhe hast, macht das Expertentum einfach keinen großen Unterschied mehr aus, ob du der Überexperte bist oder ob du einfach nur im Thema einigermaßen drin bist. Der Ratschlag für den kompletten Anfänger wird qualitativ gleich sein, nur in der Quantität ist das halt nicht so ganz der Fall. Lässt halt Rückschlüsse ziehen auf sehr viele andere Themenfelder. Ja, ich sage jetzt mal, Journalisten sind ja auch manchmal Vollprofis und Experten. Man muss nicht immer die Ratschläge, die Expertis, die mit der ausgeprägtesten Expertise suchen, wenn man sich einfach nur einen leichten Überblick verschaffen will, dann tun es Laien auch. So wie wir. Ja, ganz interessante Studie. Ja, da werde ich jetzt auch noch ein paar Follow-up-Sachen auch kommen. Vielleicht machen sie auch was mit dem Atomreaktor. Ne, aber die waren von den Studienergebnissen so überrascht, dass sie da jetzt erstmal weiter nachhaken werden. Ja, einmal mit Profis. Ne? Die Kiwi hat keine Gender-Identität, das wage ich zu bezweifeln. Genau, uns beschäftigt natürlich weiterhin der Fallout der Kiwi, beziehungsweise des Vortrags von der Biologin an der Humboldt-Universität. Der wurde ja jetzt nachgeholt und wie hier in diesem Artikel von der Neuen Zürcher Zeitung steht, geschrieben von einer Dame, die zugegen war und die auch meinte, dass der größte Teil der Leute, die da wohl zugehört haben, Journalisten waren, die dann darüber berichten wollten, was passiert. Also, ja, auch spannend, weil ja im Endeffekt nicht Sinn und Zweck gewesen von dem lange nach der Wissenschaften und diesen Geschichten. Aber ja, dafür ist es jetzt halt gemacht und dafür, dass sich diverse Leute darüber aufregen können, dieser Artikel hier regt sich nicht drüber auf. Dieser Artikel hier regt sich höchstens über die, also hat hier so ein paar Leute ringsherum halt gefragt und was ich ja auch bemerkenswert fand, diese Veranstaltung im Anschluss, wo halt die Biologin nicht dabei war, die den Vortrag gehalten hat, das war diese Szene, die wir hier sehen und es ist auch schon diese, allein diese Körpersprache und die Gesichtsausdrücke, die wir da sehen, also sieht noch ein ziemlich Trauerspiel aus und unserer Bildungsministerin. Das sieht aber seltsam aus. Ja, das ist die große Schwester von der FDP. Und man hat das der Frau ja ohne Ende vorgeworfen, dass sie nicht zu dieser Podiumsdiskussion gegangen ist, aber wenn ich halt allein schon das Bild sehe, weiß ich doch, das wäre einer gegen 12 gewesen und das würde ich mir auch nicht geben. Ja, und so war es im Endeffekt halt. Also es wären halt 2 gegen so viel gewesen, weil, wie sie hier halt auch schreibt, die Journalistin, einer von denen war halt ihr Doktorvater und der hat das natürlich verteidigt, was sie gesagt hat. Der ist ja auch Biologe. Aber ja, auf den haben sie dann stattdessen rumgehackt. Da gab es dann hier so Sprüche wie, naja, erstmal wegen unserer Bildungsministerin. Sie sei froh über die Diskussion, sagt die FDP-Politikerin. Wissenschaft müsse frei sein, aber nicht frei von Diffamierung. Aber nicht frei im Sinne von Diffamierung. Das jedoch hält die anwesenden Aktivisten nicht davon ab, der Biologin Vollbrecht, Quer- und Menschenfeindlichkeit vorzuwerfen und ihrem Unterstützungsnetzwerk in Anführungsstrichen zu unterstellen. In Anführungsstrichen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Ding, ding, ding, ding, ding. Ne, das da steht aber gruppenbezogene Menschlichkeit. Da hat wohl der Autokorrektur-Bot mal wieder zugeschlagen. Ich glaube auch, ja. Das war gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, würde das wahrscheinlich heißen. Das andere, das Gegenteil davon ist ja, wie ich immer meine, ja, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist bei den falschen Leuten und bei den richtigen Leuten ist es dann feindesbezogene Gruppenmenschlichkeit, ne, so herum. Auf die Frage, ob es richtig war, den Vortrag zunächst abzusagen, gibt die Ministerin eine gewundene Antwort. Das sei eine Entscheidung gewesen, die die Hochschule aus Sicherheitsaspekten habe treffen müssen, in Anführungsstrichen auch in einer kurzen Frist wahrscheinlich. Es sei gut, dass die Rahmenbedingungen nun klargestellt worden seien, eine Veranstaltung, die auf dem Programm stehe, nicht stattfinden zu lassen. Anführungsstrichen bedarf natürlich einer Erklärung. Ja, die Gelegenheit, sich klar und deutlich für die Redefreiheit auszusprechen und gegen Cancel Culture in der Wissenschaft zu stellen, ließ stark watziger ungenutzt verstreichen. Genauso Hätte ich das auch erwartet. Ja. Auf der Bühne sitzt Wolbrichts Doktorvater, Biologieprofessor und die Geisteswissenschaftlerin Kerstin Palm gegenüber. Es war ein Grundkurs Biologie, sagt Kral, also der Doktorvater. Dieser Grundkurs ist 2022 nicht in den Lehrbüchern zu finden, entgegnet Palm. Die Forschungsentwicklung in Bezug auf biologischen Geschlecht sei rasant, so die Professorin. Oh, und dann hat sie wieder mit den Pilzen angefangen. Ja, es gibt wir Pilze. Sind keine Pilze, Frau Palm. Wir sind Säugetiere, you know, mammals. You es understand. Gibt Pilze, die hunderte Geschlechter haben. Der struppige Tintling hat 1000 Geschlechter. Ja, was ist das anders? Der hat 1000 Arme oder so. Es ist nicht so, dass Marie-Louise Vollbrecht eine unschuldige Wissenschaftlerin ist, sagt etwa Heiner Schulze. Sie knüpfe an alte, rechte, rechtsextreme Narrative an. Narrativ, zwei Geschlechter. Narrativ, es gibt Narrativ. Zwei Geschlechter, das ist nicht rechts, das ist nicht rechtsextrem. Alt, alt ist das, weil das kommt aus der Zeit, als wir gerade so an Land gejapst sind als Schlammspieler. Ja, aber überleg doch mal was. Bei den Nazis gab es Männer und Frauen. Und ja, Schachmatt-Atheisten. Ja, dein Kind kommt aus der Schule und hat sechste Biologie, was geschrieben hat, es gibt Mädchen und Jungs. Wahnsinn. Überhaupt mal die Ideologie ihres Kindes müsste man mal hinterfragen. Ne? Der Moderator fragt, der Moderator fragte zurück, wer hat gesprochen, Aktivist oder Wissenschaftler? Beides, antwortet Schulze. Ja, aber der Nachsatz ist auch noch wichtig, zumindest der erste Teil. Er ist Sozialwissenschaftler. Ja. Ich finde, man sollte echt Sozialwissenschaften umbenennen in Sozialgedöns, Sozialgeschwätz. Also früher mag das noch wirklich irgendwie fundierter gewesen sein, aber inzwischen ist es nur noch Propagandagelaber. Unbeschriebenes Blatt. Also ich bin ja auch der Meinung, dass es was mit der Differenzierung zu tun hat, dass man das eigentlich auch sprachlich einfach differenzieren könnte und dann wäre das Problem praktisch aus der Welt. Ja, es ist unbeschrieben. Es ist doch schon sprachlich differenziert. Gender ist das Soziale. Ja, sie haben das ja nicht. Sie wollen das ja unbedingt kapern, ja, sozusagen. Das ist ja das Problem. Genau. Die wollen, so. Die nicht differenziert, der diskriminiert. Ja, wir benennen die um in unbeschriebenes Blatt beschreiben. Wie heißt damit? Das ist wirklich. Aber mit Schwung. Unehrlich ist das. Das ist unehrliche. Und das ist für Wissenschaftler eigentlich Gift. Unehrlich. Ja, warum? Ne? Nur weil die Aktivisten oder die Betroffenen das gerne möchten, dass sie dann nicht, ein Gender haben, das schräg ist oder so, sondern das Geschlecht dann auch so wenigstens schräg ist oder so. Dass das wenigstens den richtigen Namen hat. Aber es hat eben außer diesen Befindlichkeiten keinen wirklichen Sinn, ne? So. Oh ja, dieser Beitrag. Und jetzt ja, der hat mich zu der Aussage hingerissen, dass ich gesagt habe, Ceterum censeo, öffentlich-rechtlicher Rundfunk esse de Ländern. Und außerdem bin ich der Meinung, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk zerstört gehört. Ich habe gehört, wir wollen bald für Inflationsausgleich und 6% mehr Gehalt streiken. Hoffentlich machen die das und hören nie wieder auf mit dem Streik. Ja. Aber kommt das Verfassungsgericht und sagt, based. Müssen wir tun, sonst scheitert unsere Demokratie. Okay, ich spiele ab. Ich hoffe, ihr habt nicht allzu gute Laune, die euch jetzt verdorben wird. Heute von Franka Wels, bis vor kurzem im ARD-Hauptstadtstudio hier in Berlin und jetzt Korrespondentin in Madrid. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. War es die richtige Entscheidung der HU, den Vortrag nachzuholen? Jein, also ich meine einerseits klar, auch unangenehme Thesen muss man sich anhören, sich kritisch mit ihnen auseinandersetzen. Hier geht dann mal ein Gruß raus an die Gegner der Critical Race Theory oder auch von Aspekten der Rassismusforschung, die an vielen gewonnenen Leben weggedreht auf null und einen Brief geschrieben, dass ich keine Rundfunkgebühr mehr zahlen möchte. Fuck off. Ja, wunderbar, ne? Weil ja auch alle Leute dagegen demonstrieren, dass ja, wogegen? Die Leute stören sich daran, dass dieser Scheißdreck als Regelwerk rangezogen wird, dass die Leute jetzt ankommen, weil das ist ja nicht neu, das ist ja nicht von heute auf morgen jetzt da, sondern was jetzt da ist, sind die super schlauen, die das gerne in unsere Institutionen reinreiben wollen, den Scheiß. Aber diese Leute, die das an irgendwelchen Universitäten da reden, die gibt es seit Jahrzehnten, ohne dass da irgendwer hingeht und sagt so, hier, jetzt gibt's aufs Maul oder so, wenn ihr das weiterhin behauptet. Und die kapseln sich ja komplett ab und leben in einer Echokammer, wo nur andere Leute, die ihre Meinung teilen, da rein sind. Und wir haben so viele Beispiele dafür, dass sie sich da immer nur hochschaukeln, ne? Dass nichts da in diesen super schlauen Wissenschaften irgendwie zugelassen wird, was diese politischen Agitationsmechanismen, die sie da anstreben, in irgendeiner Art und Weise abschwächt. Ne, wenn du dann irgendwie ankommst und sagst, ja, vielleicht ist das gar nicht so schlimm rassistisch, irgendwelche Dinge, das wird ja überhaupt nicht zugelassen als legitim, sondern es ist ja nur in Ordnung, was diesen Krempel auf noch eine höhere Ebene schickt. Nur noch mehr Unterdrückung, ne, noch mehr Gemeinheit von dieser bösen Mehrheitsgesellschaft oder den Männern oder den Weißen und das ganze Zeug. Der strukturelle Rassismus. Das wird zugelassen. Ne? Das ist okay in deren Paradigma, aber irgendwas da wieder mal ein paar Ebenen runterschalten oder so, das geht nicht. Ne? Das muss nur immer mehr. Lügen rütteln, aber diesen Vortrag hat die Welt nicht gebraucht, vor allen Dingen nicht in dem größeren Kontext, in dem er geschehen ist. Und schon gar nicht in einem Format wie der Langen nach der Wissenschaften. Da wollte sie das ja ursprünglich halten. Und wer in so einem Format der breiteren Bevölkerung Wissenschaft näher bringen will, der sollte doch höhere Ansprüche an sich, die Vorträge und vor allem die Vortragenden haben. Also die Personen sind böse. Ich höre auch raus, dass denen das nicht passt. Einfach, dass das passiert, dass das überhaupt aufs Tapet kommt, so groß, dass das überhaupt so groß gesprochen wird und so. Das passt denen, ja, aber das richtig. Passt doch wieder zu meiner großen, umfassenden Theorie. Je mehr der Vorhang gehoben wird, umso größer wird die Angst dieser Leute davor, dass die Mitte irgendwann sagt, der Mainstream leckt uns alle am Arsch mit der Scheiße. So, das wird er tun. Ja, das tut und er deswegen schon lange. Haben die das richtig Schiss jedes Mal, wenn die Wahrheit ausgesprochen wird. Aber die haben halt ihre Institutionen da so abgeschirmt, dass ihnen das egal sein kann, ob die Leute das abnervt oder nicht. Das ist ja gerade das Problem. Also wenn ich die Bilder aus den Niederlanden, aus Italien etc. sehe, ist das auch nur ein temporärer Schutz. Ich meine, man kann natürlich einen Graben um alle Regierungsgebäude ziehen, schon mal vorsorglich. Das kann man natürlich machen und um alle Rundfunkgebäude. Die Leute verdienen wirklich Besseres als wissenschaftlich verbrämte Menschenverachtung im Laborkittel. Das ist nämlich... Die Menschen verdienen für ihre 18,36 Euro mehr, als metaphorisch von den Leuten angespuckt zu werden, Frau Welz. Ja, alter Schwede, ey. Warum holt man die Macht aus Barcelona, um irgendwie einen Punkt zu lassen? Komisch. Ja, die dritte Geld mit der Auslandskorrespondentin, ne? Keine Wissenschaft. Und gerade als Exzellenzuniversität, darauf ist die Humboldt-Uni ja zu Recht sehr stolz, sollte man sich Fragen stellen. Fachliche Qualifizierung der Vortragenden, also was hat denn eine Expertin für, ich glaube, Regeneration von Gehirnzellen bei Fischen, Erhellendes zum Verhältnis zwischen Geschlecht und Gender beim Menschen beizutragen. Und sie hat ja auch sogar nach Ansicht des eigenen Doktorvaters, schrecklicher Begriff, aber damit müssen wir jetzt leben, keine Wissenschaft, sondern schlicht bereits bekannte Dinge vorgetragen. Also da ging es auch vor. Tja, da ging es um Vorträge, die sich an Laien richten. Wer definiert Wissenschaft denn so, dass es immer das Neueste und Unbekannteste sein muss? Ich meine, dann wäre jede zweite Wissenschaftssendung im Fernsehen einfach nur Grütz, weil da geht es immer um Themen, die Leute schon kennen. Ich meine, also ehrlich. Ja, Kulturkampf ja, also, halt, ne? Man muss nicht 1 plus 1 gleich 2 lernen. Man muss direkt mit der Quantenphysik einsteigen. Die beste kritische Theorie, die gewinnt doch dann immer. Ne? Self-totalizing system, immer weiter. Vor allem um Selbstvergewisserung. Den Meinungsbeitrag haben wir erwähnt, wenig wissenschaftlich, an der Grenze zum Verschwörungsdenken. Mein Verschwörungsdenken. Was hat die Kiwi eigentlich vor? Wenn man auch noch was zu sagen dient, da komme ich, das ist der Grund, warum ich darauf komme oder so. Nichts, ne? Was wusste George Soros von der Kiwi? Hat er schon mal eine gegessen? Bezahlt der Kiwi-Farmer. Sie ist auf Twitter unterwegs, nicht unter ihrem Klarnamen, seit längerem auch. Das ist eine Masche von den Frauen, glaube ich. Weil die vielleicht auch keinen Bock hat, unter ihrem Klarnamen zu arbeiten, weil dann wieder irgendwelche Juristen vorbeikommen von der Humboldt-Universität und sie doxen oder. Es ist doch, ich würde. Frau Welz, echt. Aber die Frau ist übrigens studierte Sozialwissenschaftlerin. Wer hätte es gedacht? Auch mit transfeindlicher Gehässigkeit aufgefallen und versucht da offenbar gezielt Ekel und Angst vor Transmenschen zu schüren. Zum Beispiel mit dem Argument, so wörtlich, Männer im Kleid würden sinngemäß nur darauf warten, sich endlich in Frauensaunen oder Umkleidekabinen entblößen zu können. Transfrauen werden da als antifeministische Agentinnen dargestellt, die allein durch ihre Existenz die Kategorie Frau auslöschen würden. Also viele dieser Werke sind mittlerweile gelöscht, aber das Internet vergisst ja bekanntlich nie. Moment mal, Franka, wer fängt denn ständig an von Menschen mit Uterus, Menschen mit dem Potenzial, schwanger zu werden, etc. pp. Wer radiert denn hier Frauen aus? Mal schön irgendwie bitte die Kirche im Dorf lassen. Ja, und bei jeglicher Kritik gegenüber irgendwelchen Transleuten, sei sie auch noch so milde, ich meine, die Dame hat schon ein bisschen über die Stränge geschlagen, das gestehe ich jetzt mal zu, also die, über die sie gerade redet, aber wird ja immer gesagt, ja, die Leute werden in ihrer Lebensrealität ausgelöscht, man will ihr Leben vernichten. Da geht es um grundsätzliche Sache. Das ist doch eins der Hauptargumente gegen die Trans-Sache, warum man nicht Ad-Naming machen darf. Das Hauptproblem an der ganzen Sache ist ja, dass Leute wie die Dame hier diese ganzen Sachen ja immer in einen Topf werfen. Das habe ich letzte Woche schon gesagt. Ne? Also du hast halt Leute, die das irgendwie gut, also du hast heterosexuelle Männer, die das gut finden, sich wie Frauen anzuziehen. Und die werden von diesen Leuten hier in einen Topf geworfen mit Leuten, die eine Geschlechtsdysphorie haben. Und das ist dann alles nur Transrechte und alles eins. Und das ist halt das Problem. Die ganzen Leute, die davon betroffen sind, interessieren sich kaum dafür. Die wollen das selber nicht unbedingt und so weiter. Ne? Also, und die Intersexuellen werden auch noch mit reingezogen, ja. Obwohl die das vielleicht gar nicht nutzt, im Prinzip wünschen. Sogar eher nur, ne? So ausgenutzt oder so. Narrativ. Ja, politische Queerness ist nicht die Arbeit für die Rechte von Minderheiten, sondern der Versuch, unter Missbrauch dieser Arbeit für die Rechte von Minderheiten den Staat zu verändern, die Gesellschaft zu verändern. Ja, das alles immer alles auch rechts als rechts zu framen, habe ich ja schon mal gesagt. Der Reitschuster sagt immer, das kommt vom KGB. Ne? Wir müssen einfach auch damit aufhören. Wir müssen damit aufhören, uns davon in irgendeiner Art und Weise anpissen zu lassen. Wir müssen einfach sagen, ja, das stimmt. Du kannst mich so lange einen Rassisten nennen, wie du willst. Ich höre dir einfach nicht zu. Ich weiß ja, von wem es kommt. Ich meine, das ist lächerlich, wirklich. Wofür man inzwischen als Rassist bezeichnet wird, ist einfach nur noch lächerlich. Und wir müssen aufhören, uns zu ducken. Wir müssen uns stand straight with your shoulders back und vor allem vor so Worthülsen. Das ist ja, das sagt ja nichts aus, Rassismus. Da muss doch auch eine Handlung hinterstehen oder so. Ja, für die ist das ein Gedankenverbrechen. Ne? Wir werden nachher noch lernen, es gibt keine nicht-rassistischen Ideen, nur rassistische und antirassistische. Fantastisch. Der Oscar Wilde-Fan macht auch gerade eine gute Anmerkung, nämlich, dass ja die Frau Vollbrecht, also die Biologin, ja auch eine der Autorinnen von der Weltartikel waren, wo ja dem öffentlichen Rundfunk so einige Vorwürfe gemacht wurden. Und ja, das ist natürlich klar, dass sie sich da, also mich wundert es eigentlich, dass es noch keinen ZAP-Beitrag gab, fällt mir da gerade ein, weil die sind ja normalerweise auch mal vorne mit dabei, ihren eigenen Bullshit da zu entschuldigen. Ja, aber das ist natürlich richtig klar, da schließen sich dann halt natürlich die Reihen und man muss die Dame halt so gut wie möglich irgendwie diskreditieren, ne? Und das wird dann jetzt hier halt gemacht. Das ist halt Menschenfeind drin einfach. Und ja, schmeiß weg. Wir wissen, dass das da geschrieben wurde und mehr noch, und das ist eigentlich die wichtigste Frage, wie geeignet ist jemand mit einem bestenfalls fragwürdigen Wissenschaftsverständnis, um an wirklich exponierter Stelle für Wissenschaften zu werben? Gute Forschung ist ja niemals selbstgewiss, gar dogmatisch, die hinterfragt sich ständig selbst, hört anderslautende Argumente, macht sie nicht verächtlich und schaut idealerweise auch mal... Oh Mann, du hast gerade selber gesagt, der Vortrag sei wenig verbrämte Menschenfeindlichkeit gewesen, Mädchen. Ja. Was geht's denn bei dir noch? Ja, Projektionslevel ist schon Alter, hoch, aber das geht noch höher. Das muss noch wehtun. Das geht noch viel höher, das Projektionslevel. Pass mal auf. Mal über den Tellerrand der eigenen Disziplin, wenn man da selbst nicht weiterkommt. Also so habe ich das jedenfalls in meiner Zeit als Doktorandin gelernt und daran hat sich eigentlich auch nichts geändert, meines Wissens. Und niemand, der all seine Sinne beisammen hat, wird bezweifeln, dass es bei dieser Diskussion um Geschlecht und Gender um weit mehr geht als Keimzellen und vermeintliche biologische Gewissheiten. Eine Nachfrage zum Beispiel bei der Soziologie hätte vielleicht ganz erhellend sein können, hat sie aber nicht gemacht. Nein! Die Frau hat über Biologie gesprochen, was soll ich denn da bei der Soziologie nachfragen? Das ist doch Quatsch. Ich frage doch auch nicht irgendwie einen Biologen, wenn ich was über keine Ahnung, Elementarphysik wissen will. Ja, liebe Soziologen, wenn ihr in Zukunft was von nicht-binär erzählen wollt, fragt bitte einen Informatiker, ja. Ja, und der Oskar sagt es auch gerade. Warum lässt sie sich überhaupt über das Thema aus als Soziologin? Sie ist doch keine Biologin. Was weiß sie denn davon? Sie hat mal kurz über den Tellerrand geguckt. Wie Folbrecht hätte sich wahrscheinlich ihrer Meinung nach bei den Soziologen erkundigen sollen, ob sie das benutzen darf, das Wort Geschlecht. Also, ja, die mussten sich das nochmal richtig erklären lassen. Ob das auch wirklich, ob das so in Ordnung ist. Kritisch ist, halt, ne? Mit Machtstrukturen dahinter müssen ja aufgedeckt werden. Na, was. Welcher Teil von der Kiwi übt eigentlich die ganze Gewalt aus und welcher ist Opfer? Und noch was, Wissenschaft verändert und entwickelt sich weiter. Ob das nun evolutionär oder revolutionär durch Paradigmenwechsel geschieht, darüber haben sich schon vor Jahren kluge Leute wie Karl Popper und Thomas Kuhn auseinandergesetzt. Aber das Stichwort ist eben hier Auseinandersetzung. Und der ist Frau Vollbrecht da gestern ganz bewusst aus dem Weg gegangen. Hat den Vortrag gehalten, keine Fragen zugelassen, dann sich auch einen schlanken Fuß gemacht, was die anschließende Podiumsdiskussion betraf. Ja, soll das eine Auseinandersetzung sein, jetzt ihre Einlassung oder was? Ist auch nicht der wahr. Feine Popper ist ja sowieso von diesen Leuten, nee, der am liebsten instrumentalisierte, ne? Also, ja, aber dann haben sie ihn offensichtlich nicht gelesen, weil das Toleranzparadoxon scheinen ja sie nicht zu verstehen. Ja, eben. Die wollen Popper, das ja und nicht. Als nächstes kommt dann Hannah Arendt, die wird dann auch nicht. Die drehen das alles auf den Kopf, das ist ja gerade die Geschichte. Hannah Arendt hätte den Leuten rechts und links eine geschallert. Unter anderem mit dem Argument, das sei ja eine unausgewogene Runde und wer so agiert, dem geht es nicht um Erkenntnisgewinn, sondern um Deutungshoheit und das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Dann hättet ihr vielleicht das Podium paritätisch besetzen sollen und nicht mit lauter Aktivisten. Hier geht es ja, und das Format wurde ja sowieso erweitert. Es war nur der Vortrag geplant und das war ja der Nachholtermin vom Vortrag und die haben da einfach hinterher noch eine Podiumsdiskussion dran geklatscht, die nicht ursprünglich Sinn des Formates war oder Teil des Formates war. Ja, da weißt du aber noch, wer den Laden in der Hand hat, wenn da irgendwie die Podiumsdiskussion einsortiert ist. Ich hatte keine Podiumsdiskussion eingeplant, warum soll ich da jetzt mitmachen? Das ist doch nichts anderes als eine chinesische Struggle-Session dann. Ja. Ja, und vor allen Dingen, das ist hier gerade die Dame, die vor ein paar Sekunden uns noch gesagt hat, dass sich eine Biologin gefälligst bei den Sozialwissenschaftlerinnen erstmal erklären lassen soll, wie alles zu deuten ist. Und die beschwert sich jetzt darüber, dass jemand die Deutungshoheit haben möchte, ja. Stattdessen hat sie dann lieber... Die Vorbereitung konnte nur verlieren an der Stelle bei der Diskussion, glaube ich. Das hätten sie alles, was sie gesagt hätte, hätten sie ausgelegt und so weiter. Einer YouTube-Runde mit Gleichgesinnten teilgenommen, die Transsexualität für eine Mode, Transpersonen für potenziell gefährlich sowie das von der Bundesregierung geplante Selbstbestimmungsgesetz für einen schweren Fehler halten. Ja, und das darf man alles nicht, weil dann ist man menschenfeind. Oh Mann, ey. Ja, und dann, diese Leute sagen ja aber, das seien alles Behauptungen, aber wenn man komischerweise, wenn man Vergewaltigung und Frauengefängnis und Transpersonen googelt, kriegt man ganz viele Fälle. Die scheinen aber ignoriert zu werden. Ich weiß nicht, warum. Ist es so. Das ist natürlich gleich viel ausgewogener und ist dann Vertretern der Humboldt-Uni, der Bundesbildungsministerin und ganzen zwei Leuten aus der queeren Community es überlassen zu diskutieren, und zwar über Wissenschaftsfreiheit, also die falsche Diskussion. Denn wenn diese Veranstaltung und auch der größere Kontext eines gezeigt haben, dann, dass es um ein reflektiertes Verhältnis und Verständnis von Wissenschaft oder gar Wissenschaftsfreiheit überhaupt nicht ging. Also man kann auch nicht behaupten, Vollbrecht sei mundtot gemacht worden. Ihren Vortrag hat sie ja schon Anfang des Monats online gehalten. Mindestens 120.000 Menschen haben sich das bisher angesehen. Anschluss. Die ist da nicht mundtot gemacht worden. Aber dass die Soziologie-Uni da sowas verzapfen kann, das finde ich schon fragwürdiger. Da kann man durchaus Wissenschaftsfreiheit aufmachen. Naja gut, es ist die Humboldt-Universität, die hat sich dann eben umgekleckert, was echte Wissenschaft anging. Also zumindest nicht mehr in den letzten 50 Jahren. Die Freiheit nehmen sie sich. Ja, ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt, ne? Humboldt-Universität Gender Studies. Das war ja das, wo die zauberhafte Frau Bär. Lan-Hornscheid. Nee, Frau Bär. Hier die, aber die Lan-Hornscheid auch. Ja, aber die Frau Bär vom Verfassungsgericht, die hat sich ja damit gebrüstet bei dieser Veranstaltung hier bei mir in Hannover, bei der ich war, dass sie da mit anderen Leuten dieses Gender Studies da in die Humboldt-Uni gebracht hat, indem sie da irgendwelche Leute aus London und sonst wie her da hat aufschlagen lassen, die dann alle gesagt haben, oh, was, ihr habt kein Gender Studies Department hier? Ja, das muss man doch haben, ist doch gut, ist doch hier modern und neu und das braucht man doch, ansonsten bleibt man hinten dran und so. Ne? Das hat die da ja ganz freimutig erzählt. Und frei nach X-Ray Enraged im Chat könnte ich auch sagen, was denn, Adorno konnte seine Thesen doch im Exil weiter verbreiten. Ist ihm doch nichts irgendwie verloren gegangen. Ja, und das haben ja ganz viele andere Leute dann ja auch mitbekommen und so, die das sonst vielleicht gar nicht mitbekommen hätten. Also alles toll, ja. Für die Zeit aufgeschrieben, also Reichweite war da. Und stattdessen hätte man vortrefflich darüber sprechen können, wie unbenommen ihre Arbeit an ihrem tatsächlichen Forschungsgegenstand, in diesem Fall wirklich eine Aktivistin, vermeintliche Wissenschaftlichkeit als trojanisches Pferd für ihr politisches Projekt missbraucht, nämlich Stimmung zu machen gegen Transpersonen und deren Bedürfnisse wie Selbstbestimmung. Und die Humboldt-Uni, Bundesbildungsministerin, geben sich dafür her. Und das ist der eigentliche Skandal. Verdammt. Alter Schwede, ey. Aber, ne? Mit pseudowissenschaftlichen Thesen Stimmung machen gegen gewisse Bevölkerungsgruppen. Ja, kennen wir das nicht irgendwo her? Ja, das ist das, was sie den ganzen Tag machen. Das ist die übelste Projektion. Iron Law for Projection, weil wir da bei der Arbeit, aber hallo. Übel, oder? Daher kommen dann auch die Unterstellungen, ne? wenn man das eben selber macht oder selber so denkt. Ja, das ist wieder das übliche Ding. Ne, wenn irgendwelche Ideologen so eine Charakteraussage treffen, dann trifft die immer auf sie selber zu. Und das ist in diesem Fall auch absolut der Fall. Zumindest wenn es dann keinen Nachweis gibt für die Behauptungen, die er da bringt vor dem anderen. Ne, über den anderen. Crazy, crazy. Tja, komme zu einem Fundstück in einem sehr widerwärtigen Artikel. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Der Artikel ist jetzt frei übrigens, ne? Und da steht eine Korrektur drin. Der ist frei zugänglich, jetzt ist eine Korrektur drin. Ja, also das ist ein Artikel, der, genau, können ja gleich nochmal drauf zurückkommen, so ein Artikel, ne, belästigt, verhohnt, bedroht, wie Transmenschen zum Hassobjekt von rechts und links werden. Vieles, was wir gerade gehört haben, kommt hier in diesem Artikel auch vor. Ja, kann ja einfach mal ein paar Sachen vorlesen. Es ist ein Strohmann, laut den Menschen, die sich für die gesellschaftliche Anerkennung von Vielgeschlechtlichkeit einsetzen, also die Annahme, dass sich biologische und gesellschaftliche Geschlechtsmarker über ein breites Spektrum verteilen, reine Ideologie sind. Ja, also Zweigeschlechtigkeit ist nicht richtig und der Strohmann ist, dass nur Ideologen sagen, es gibt mehr als zwei Geschlechter. Ist das ein Strohmann? Es gibt auch Leute, die genau das so sagen. Also wo ist da der Strohmann? Ne, ob radikale, trans-exklusive Feministinnen, politische Kräfte von rechts außen, stark konservative Christinnen oder sogar klassische Marxistinnen, sie alle finden in einer zunehmenden Abneigung gegen und Angst vor Transmenschen einen Common Ground. Also quasi eine gesamtgesellschaftliche Querfront hat sich gegen diese Trans-Ideologen, die es ja gar nicht gibt, haben wir gerade gehört, gebildet. Ja, Denn obwohl ein Grenzobjekt wie die Transgender-Ideologie diskursiv, paritätisch über verschiedene Akteursgruppen verteilt sein mag, so kann es doch sein, dass einige wenige dieser Akteure das Geschehen tatsächlich für ihre eigenen politischen Ziele und zu Ungunsten der anderen manipulieren. Wieder richtig schöne Projektion. Ja, diese ganze, wer hat denn diese ganze Debatte überhaupt angestoßen? Und wer benutzt die, um irgendwie politisch Kapital draus zu schlagen? Nicht die Kritiker, würde ich sagen. Insbesondere die scharfe Diskussion auf Twitter erlaubt eine Momentaufnahme der Genese eines Motivs, welche von wichtigeren gesellschaftlichen Themen, wie etwa der zunehmenden Armut angesichts der drohenden Rezession oder des Klimawandels, abzulenken droht. Also die Kritiker der Debatte, die lenken von wichtigeren Themen ab und nicht die, die diese Debatte in die Gesellschaft tragen. Nee, die wollten nicht darüber debattieren, die wollten das bloß entscheiden und durchziehen. Also es lenkt natürlich von wichtigeren Themen ab. Ja, wir haben ganz andere Probleme als die Person wird in ihrer Existenz ausgelöscht, nur weil man sagt, das ist keine Transfrau, sondern das ist ein Mann. Ja, genau, alles kann nicht sein, die machen gerade Urlaub 2 Monate oder nicht. Das kann ja nicht so schlimm sein alles, ne? Es wird behauptet, die Translobby würde darauf hinarbeiten, die hart erkämpften Rechte von Frauen zu zerstören. Ja, siehe Männer in Frauenumkleidekabinen. Die gibt's ja gar nicht. Ja, also, ne, es ist ganz viel Projektion hier. Ja, wo ist hier mein nächstes Ding? Wird selber gesagt, die Frage, wie sich Transpersonen respektvoll gegenüber Cisgender-Menschen verhalten können, wenn etwa in Saunen Nacktheit involviert ist, ist durchaus valide. Außer Acht gelassen wird, dass sich die meisten Transpersonen ihrer eigenen Körperlichkeit sowieso schmerzlich bewusst sind und derartige Situationen tendenziell meiden. Was absolut richtig ist, weil diese ganze Debatte wird ja meiner Meinung nach nur von irgendwelchen Akteuren geführt, die sich darüber eine Machtbasis verschaffen wollen, die selber gar nicht Transgender sind, und Leute, die das als Vorwand benutzen, um für sich selber politische Macht rauszuschlagen. Ja. Die Menschen leiden, gibt absolut, uns Macht. Absolute Realitätsverweigerung hier, obwohl das selber hier drin steht. Ne, nein, die ganzen Kritiker sind nur böse dran. Ne? Und wenn diese Menschen doch gar nicht in die Frauenumkleide und in die Sauna wollen, warum kämpft ihr dann dafür? So, ja. So als wäre das der Hügel, auf dem ihr sterben wollt. Transfrauen sind Frauen. Ja, genau, das dachte ich auch. Deswegen kann man ja auch gar nicht sagen, dass da... Die Aktivisten, die sich darüber die Machtbasis verschaffen wollen, irgendwelche Ideologen oder irgendwelche Soziologen, Ideologen halt, ne? Ferner werden insbesondere Transfrauen als antifeministische Agentin dargestellt, welche durch ihre bloße Existenz die Kategorie Frau auslöschen wollen würden. Ne? Also Uterus habende Personen und sowas. Wer sagt, ist das eigentlich mit der toxischen? Nein, das sagen wieder die Aktivisten. Die Aktivisten sind die, die diese Rhetorik vorantreiben, nicht die Betroffenen von dieser ganzen Sache. Und die gleichen Leute führen ja die Worte toxische Männlichkeit im Mund. Da frage ich mich halt auch, wird die auch operativ entfernt in dem Moment? Oder bei andersrum, wird die denen dann eingesetzt, damit die halt auch sich wirklich wie ein Mann fühlen? Ja, oder? Ich glaube, das ist aber doch schon konsistent zu dem, was sie meinen, weil sie meinen ja im Endeffekt, dass die Männlichkeit halt überwunden werden muss und dass das ja unterschiedlich ist zu ein Mann sein und dementsprechend ja, können die Leute ja dann quasi die gefallenen Engel dann halt wieder aufsteigen, indem sie halt Frauen werden. Das ist konsistent, aber wenn sie sagt, ich weiß nicht, ob du das jetzt schon vorgelesen hast, wenn sie sagt, dass die Gruppen gegeneinander ausgespielt würden, wo ich jetzt verstanden habe, die Frauen gegen die Transen oder so, dann würde ich sagen, es ist ja doch eins angeblich. Wie soll man das gegeneinander ausspielen? Ist ja nur eine Gruppe. Ja, und die Transpersonen sind ja auch auf dem Progressive Stack, also intersektionalitätsmäßig sind ja. Die ja auch ganz unten. Und deswegen können die Frauen ja dann, müssen sie mal ihre Privilegien checken. So läuft das ja auch bei denen. Genau. So, Mädels, das machen nackig, sonst seid ihr alle transphob, ne? Das sind ja, da gibt es auch teilweise Aktivisten, aber die Leute, die am lautesten schreien oder am meisten unterwegs sind, sind davon ja gar nicht selber betroffen. Die fordern ja nur die Rechte für andere Leute ein, die sie selber gar nicht betreffen. Das ist ja das Problem. Ja, die meisten Leute haben, glaube ich, mit Transpersonen nicht mal das Problem. Die meisten Leute haben das Problem mit den Aktivistinnen. Mit den Aktivisten, die Sachen nach vorne treiben, die pseudowissenschaftlich, wie die Dame vorhin... politische Macht rausschicken. Über die Wahrheit zu bestimmen, die Biologin, die soll mal ruhig sein und soll mal nicht über Biologie reden. Die soll mal hören, was ich zu sagen habe. Ja, Diskurshoheit beansprucht man da. Die Dame ist, ja, so wie sie sich fühlt, keine Ahnung, ja. aber sie wirkt ziemlich cis-heteronormativ auf mich, sage ich jetzt mal. Aber die schreit ja am lautesten. Ne? Und mit solchen Personen haben Leute Probleme. Ja, nicht mit den Transpersonen an sich. Das ist ja mittlerweile, hat das so ein Niveau erreicht, dass es stört ja gar nicht mehr, wenn man, ich sage jetzt mal, einen Mann in Frauenklamotten oder eine Frau in Männerklamotten rumläuft auf der untersten Ebene. Da haben die meisten Leute ja gar kein Problem mehr mit. Es geht ja nur um diesen richtig aggressiv vorgetragenen politischen Aktivismus und medialen Aktivismus, der die Leute einfach, ne, und der juristische Aktivismus halt auch, dass da Gesetze gemacht werden, hinter denen sich dann irgendwelche anderen Akteure, die es nicht gut meinen, verstecken können. Ja, siehe wieder irgendwelche Leute, die halt diese ganzen Sachen ausnutzen, um für sich eine mildere Gefängnisstrafe zu bekommen oder halt ihre sexuellen Perversionen ausleben zu können, unter dem Deckmantel, sie wären trans. Ja, und die Personen, die davon am meisten beschädigt werden, sind ja die Leute, die wirklich diese Geschlechterdysphorie haben. Sind zwar nur eine Handvoll, aber denen will doch keiner wirklich was. Die Aktivisten sind das Problem. Ja, aber dieser Artikel war hinter einer Paywall. War gut, weil sowas sollte man, das ist ein ziemlich ekelhafter Text. Ich habe jetzt einige Sachen gar nicht vorgelesen, weil die einfach wirklich so daneben waren. Aber was hier im Endeffekt auch gemacht wurde, es wurde halt wieder gegen die Frau Vollmatt halt geschossen. Weil die halt auch hitzige Debatten auf Twitter geführt hat. Und da ist einfach was ganz Seltsames passiert, wo man sich wirklich fragt, wie war das mit dem redaktionellen Prozess? Ja, der Artikel war hinter der Paywall und der wurde dann in die Öffentlichkeit gemacht, nachdem er korrigiert wurde. Und was wurde korrigiert? Jetzt können wir vielleicht nochmal auf den Tweet zurückgehen, den anderen Tab. Dann musst du nur nochmal rübergehen und ein bisschen runterscrollen auf die erste Antwort. Da sieht man halt, was da drauf war. Ein echtes Meisterwerk, dieser Artikel, besonders das gefälschte Bild. Ja, da wurde im Endeffekt auf der rechten Seite sieht man, dass das ist einer der Tweets, die in diesem Artikel embedded waren, um als Beispiel zu zeigen, in dem Fall jetzt, dass halt es da eine Querfront zwischen irgendwelchen rechten Leuten und halt dieser Frau Vollmatt, die halt gegen diese Gender-Aktivismus halt vorgeht, in dem Fall. Da wurde halt was konstruiert, ja, da hat einer von der NPD wohl den Tweet retweetet oder also mit einem Kommentar versehen und gesagt, ja, hier, das ist richtig und wichtig, was da gesagt wird. Das war ein Tweet von der Judith Sevich-Bassat und da ist was ganz Seltsames passiert und zwar, der Tweet war von ihr, aber das Profilbild in diesem Tweet war von der Frau Vollmer. Vollbrecht. Wie kann sowas passieren? Die kann mir das erklären, wie das passiert, ohne dass man da mit Photoshop nachhilft und das oder halt im Browser den Quellcode ändert und dann ein Screenshot macht, dass da das Profilbild von dem Twitter-Account quasi verwechselt wird. Bei dieser vom Tagesspiegel gefertigten Nachbildung des Threads wurde versehentlich statt des Profilbilds der Journalistin Judith Sevich-Bassat das Profilbild von Marie-Louise Vollbrecht gezeigt. Genau. Jede andere Pressepublikation bettet da einfach den Tweet ein. Nur der Tagesspiegel muss das offensichtlich irgendwie anders machen. Komisch. Und in einer Entschuldigung war auch die Rede davon, es sei ein technischer Fehler gewesen. Das hätte ich auch gerne mal erklärt bekommen. Das war der technische Fehler. Wie passiert sowas? Falsche Datei abgespeichert oder so, okay. Irgendwie und die falsche Datei abgespeichern, das ist ganz komisch. Irgendwie durch die Abspeicherung ist dann nur nur das Profilbild. Ist aber auch nicht direkt ein technischer Fehler, also ist auch ein menschlicher Fehler eigentlich. Falsch speichern, falschen Namen speichern oder so. Falsch ausgeben. Schöner ist ja diese Geschichte hier. Durch die von uns verschuldete falsche Abbildung in Kombination mit dem Text. Ja, wo das nämlich so erzeugt wurde, wie Sie ja schreiben, ist der Eindruck entstanden, Judith Sevich-Bassat suche die Nähe des NPD-Vorsitzenden. Das ist nicht der Fall. Ja, haben Sie erst geschrieben, aber in dem Text stand es genauso drin eigentlich, dass die Nähe da gesucht wird. Ja, der wanzt sich an alles ran. Der folgt auch mir. Also der versucht sich überall ranzuwanzen. Der sucht die Nähe von Leuten vielleicht, aber die Leute suchen doch nicht die Nähe von dem. Nö. Auch die Autorinnen wollen diesen Eindruck nicht erwecken. Für den Fehler bitten wir um Verzeihung. Und das ist ja auch so irre, dass diese Heinis ja wirklich glauben, das wäre eine politische Position, wie viele Geschlechter es gibt. Aber es ist keine verdammte politische Position. Und das... Er macht eine politische Position daraus, die extrem Rechten und die extrem Linken. Die machen Du weißt doch, Chris, die Primaten sind politisch. Aber das ist wirklich... Das ist einfach nur unhinged. Was denkt sich, was hat sich die Person, ich meine, muss man wirklich sagen, das kann man sich nicht anders erklären, außer dass es absichtlich manipuliert wurde, dieser Screenshot. Was hat sich die Person dabei gedacht? Ja, es wurde ja nicht manipuliert, dass dieser NPD-Typ das kommentiert hat, sondern es wurde das Bild manipuliert und ausgetauscht. Aus welchem Grund? Was ist denn der Chef dabei gedacht, dass er das durchgewunken hat? Wenn du sie nicht kannst, verwirre sie. Oder was ist da die Logik hinter gewesen? Wie blind muss man dann auch sein gegenüber der Realität, um zu glauben, dass das nicht auffällt? Also. Die sind echt schon so weit. Die sind schon so weit, dass sie glauben, dieses Ding von wegen, oh, guck mal hier, der ist ja rechts und der sieht das auch so. Das bedeutet, ein Netzwerk ist in Bildung. Alle Leute treffen sich gleich auf einen Tee und haben sich lieb. Und ja, so ungefähr, ne? Singen Lieder zusammen und zeugen das Vierte Reich. Und wie unterirdisch es ist, jemanden mit selber Migrationshintergrund zu unterstellen, er suche die Nähe der NPD, das ist wirklich, also, bleh, ekelhaft, Tagesspiegel, ekelhaft, Danama. Aber auch nochmal, einfach, wie kann man das erklären? Wie kann man das erklären? Da gibt es gar keine Erklärung für. Das ja doch, man kann das sehr gut erklären, weil wir ständig solche... Da Energie gewesen, da ist jemand total ausgerastet oder wollte sich einen Witz erlauben oder was soll, was wie kommt man zu sowas? Rechtes Narrativ. Wenn eine große Lüge oft genug erzählt wird, werden die Menschen sie irgendwann glauben, hat Goebbels gesagt. Meine, und dass wir in diese Nähe stecken, das sehen wir ja öfters, aber das Profilbild zu ändern, warum? Ja, da haben sie die beiden Feindbilder mal verwechselt, kurz. Ja, aber überhaupt, was fuckern die solche Sachen? Aber es geht darum, ja um ne? Das Narrativ. Ne? Das ist ja dieses Ding, was sie ja in ihrer Birne Zeit, ne? Die ganze Zeit drin haben. Narrativ, Narrativ, das ist ja das, was sie meinen, dass diese ganzen Leute halt verbindet. Die sagen, es gibt nur zwei Geschlechter und das ist ein Narrativ. Und das bedeutet, diese Leute haben jetzt alle plötzlich dieselbe Meinung. Da sind kurz davor, sich zusammenzutun, nämlich gerade schon meinte, fürs Vierte Reich halt eben, weil sie ja diese eine offensichtliche Tatsache ja jetzt alle gemein haben. Und das ist ja in deren Birne, es ist alles, es ist Machtstruktur, Narrativ. Hier bauen sie jetzt mit ihrer Macht zusammen das Narrativ auf und dann Narrativ, Macht, Verletzung, tralala und guck mal, wacht auf, schlaf, schlafe, Zeug. Das merkt man ja, dass das in ihren Birne die ganze Zeit da kursiert, weil so sehen sie ja die Welt in diesem ganzen Narrativ-Scheiß. So als ob die Leute, die in irgendeinem Punkt sich mal einigen könnten auf eine offensichtliche Tatsache, dann plötzlich irgendwie in demselben politischen Spektrum irgendwie beheimatet sein müssen oder so. Und das hab ich ja auch schon gesagt, diese Vollbrecht, ich bin mir ziemlich sicher, die ist ziemlich links, die hat irgendwelche Ansichten über Prostitution und solche Geschichten, wo ich mich nur oberflächlich mit beschäftigt habe, aber wo ich halt so ein paar Schlüsselworte raushöre, wo ich bei solchen Diskussionen in der Vergangenheit schon weiß, irgendwie, das sind so Sachen, die ich auch so ein bisschen komisch finde. Und ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich wahrscheinlich mich mit der nicht gut verstehen würde oder so und dass wir nicht viele gleiche Dinge irgendwie wollen. Die ist aus meiner Sicht nicht irgendwie gerade eine sehr relaxte Liberale, irgendwie die Leute in Ruhe lassen will oder so. Also es geht einfach nur um offensichtliche Dinge, die sie halt sagt und die offensichtlich sind und wo man sich drauf einigen kann. Und das andere Zeug folgt daraus nicht. Das bedeutet nicht, dass man die anderen Sachen dann auch richtig findet. Und normale Menschen, alle Menschen, die funktionieren auch nicht so. Nur weil irgendwie der Chef von der NPD deinen Tweet retweetet und drüber schreibt, ja genau, das ist gefährlich, findet man das nicht richtig, was der meint, oder kriegt irgendwie ein warmes Gefühl am Herzen, dass einem da ja mal einer zustimmt, so wie diese Spinner, das wir immer meinen. System, Gamergate und Kram, ne? Ich meine, wir haben das ja, das ist ja das, was die ganze Zeit behaupten, dass da irgendwelche Leute waren und dann kam der Milo Yiannopoulos oder der hier Bannon und haben irgendwie gesagt, ja, wir sind auf eurer Seite und dann haben sie salutiert und sind Richtung Charlottesville marschiert und so ein Scheiß und das glauben diese Leute ja wirklich, dass das so funktioniert. Ja, aber guck mal, das ist auch wieder Projektion, weil sie glauben ja selber auch, dass alle Homosexuellen, alle Transsexuellen etc. auf ihrer Seite stehen. Einfach nur, weil die halt eine gewisse Ausrichtung, eine gewisse Identität haben, müssen die ja mit ihnen auf einer Seite stehen. Und so sehen die das halt bei anderen auch. die sind einfach dumm. Die wissen einfach nicht, wie das funktioniert. Mich hat im Internet auch irgendwer angepumpt auf Twitter, warum ich denn jetzt die Nähe von Radikalfeministinnen suchen würde, weil ich halt pro Vollbrecht was geschrieben habe. Habe ich auch gesagt, das hat doch nichts damit zu tun, was die Frau sonst denkt. Ich verteidige ihren Vortrag. Nicht die Frau, nicht ihre Ansichten über irgendwas, sondern es geht um ein Sachthema und hier bin ich mit ihr einer Meinung. Warum soll ich das dann nicht auch kundtun? Weil, ja, das ist das Problem am differenzierten Denken und Handeln. Das können die einfach nicht nachvollziehen, weil die da einfach im Gleichschritt marschieren. Ja, und ich habe es ja auch schon gesagt, die Frau Vollbrecht, die hat ein paar Sachen gesagt, die ich auch nicht gut finde. So, aber das hat jetzt nichts mit dem Vortrag an der Universität zu tun. Und das hat nichts damit zu tun, wie der Backlash auf diesen Vortrag gegenüber ihr geführt würde. Das kritisiere ich. Ja, dass sie da irgendwas gesagt hat, ja, irgendwie der Typ malt sich irgendwie ein Schnurrbart an und dann wichst er sich mit seinem Pseudopimmel ein in der Umkleidekabine. Ja, das kann man auch eleganter formulieren. Ja, das unterschreibe ich so auch nicht. Ja, aber ne, wenn man muss es halt differenziert betrachten. Wenn einem Menschen Unrecht geschieht, ja, wenn ein System, eine Institution ausgenutzt wird, um eine politische Ideologie voranzutreiben, dann kann man das anprangern. Sollte das auch anprangern. Aber was passiert? Vor allem sollte man das dürfen, ja, so. Nicht direkt nur, weil man das sich dazu kritisch geäußert hat, direkt ja, als Unmensch tituliert werden. Aber was passiert in Wirklichkeit? In Wirklichkeit wird einfach die Propagandamaschine hochgefahren. Und das sehen wir hier in dem Artikel von Johannes Stutnik aus dem Berliner Kurier. Doxing, Beleidigung und Gewaltdrohung, wie Menschen von TERF-Aktivistinnen attackiert worden werden. Allein schon diese Umdrehung der ganzen Geschichte, also in dem Fall ist ja nicht eine transsexuelle Person von TERFs angegriffen worden, sondern es ist eine Person von Transaktivisten angegriffen worden, mit Beleidigung und Gewaltdrohung. Doxing weiß ich nicht, aber Beleidigung und Gewaltdrohung waren auf jeden Fall im Spiel. Ich finde es auch gut, dass die Frau Vollbrecht da jetzt Geld gesammelt hat, um entsprechend gegen die Menschen vorzugehen, die sie bedroht und beleidigt haben, weil die glauben schon viel zu lange, dass sie Narrenfreiheit haben. Allein wenn ich diese Tweets lese und wie oft da Gewaltfantasien drin vorkommen, dann muss ich leider sagen, ich kann mir auch vorstellen, dass sie diese Gewaltfantasien in die Tat umsetzen. Ich erinnere mich an dieses Foto von irgendeiner Ami-Universität mit diesen ganzen queeren Menschen mit den Baseballschlägern, die gesagt haben, ja, kommt her und so. Diese ganze Rhetorik, diese ganze Bildersprache, fuck TERFs, burn TERFs und so weiter und so fort. Wir haben letzte Woche über das Buch gesprochen, in dem J.K. Rowling gleich zweimal ermordet wird von irgendwelchen Transaktivisten für ihre bösen Sünden. Das wird alles ignoriert. Und dann werden solche Artikel hier geschrieben. Viel wird gerade gesprochen von Redefreiheit und Cancel Culture. Anlass ist ein vertagter Vortrag einer Biologie-Doktorandin. Vertagt? Vertagt ist geil. Vertagt. Das hätte ich jetzt auch gleich. Vertagt, ne? Das ist unsagbar. Im Rahmen der langen Nacht der Wissenschaft wollte Marie-Louise Vollbrecht jedoch über ein kontroverses Thema sprechen, das mit ihren eigenen Forschungen wenig zu tun hat. Wie viele Geschlechter es gibt. Der von vielen Wissenschaftlern als fachlich ungenügend bewertete Vortrag Vollbrechts. Von vielen Wissenschaftlern, ich denke nicht von Biologen. Ja, was sollen sie denn auch noch forschen? Sie hat doch nur die Forschungssituation dargestellt. Ne? Dazwischen ist dann eine Werbung für einen anderen Artikel im Berliner Kurier. Dreiste Absage. Neuer Eklat bei umstrittenem Geschlechtervortrag in Berlin. Umstrittene Biologin schwänzt Diskussion. Ja, und dann sagt die Autorin hier, ja, aber die Twitter-Follower von der Frau Vollbrecht sind schon vor der Absage davon ausgegangen, dass der Vortrag abgesagt wird und haben vor der Absage schon Aktivismus verbreitet. Ja, sobald die Mail von den kritischen Juristidioten da raus war, war klar, dass das abgesagt wird, weil wir wissen inzwischen, wie das funktioniert und dass die Hogwarts-Uni da nicht besonders viel Rückenmark hat, um irgendwie dem sich entgegenzustellen und zu sagen, nee, Wissenschaftsfreiheit. Diese Darstellung wurde von vielen Medien ungeprüft übernommen. Nein, die Medien übernehmen eure schwachsinnigen Theorien ungeprüft. Eure hanebüchenen soziologischen Erkenntnisse nehmen, die übernehmen die ungeprüft und tun so, als seien sie die pure Wahrheit. Ja, und die aktivistischen Kampfbegriffe auch. Ne? Hier allein in der Überschrift, ne, wird von TERF-Aktivistinnen gesprochen. Ja, das ist nicht die Selbstbezeichnung von denen. Das ist der Kampfbegriff gegen die. Ja, natürlich. Ne? Sieht man ja auch am Bild da unten. Ne? Fuck TERFs. Ne? Das ist halt der Kampfbegriff. Ne? Das wäre so, wie wenn die Polizei von sich selber als Bullen reden würde. Und natürlich wird dann auch gesagt, ja, die Frau Vollbrecht hat die Frau Ma, die Autorin des vorigen Artikels, retweetet und hat sie damit für ihre Follower markiert. System Don Alfonso. Wie oft müssen wir uns den Schwachsinn noch anhören? So funktioniert Twitter nun mal. Wir könnten auch sagen, die Frau Ma hat die Frau Vollbrecht markiert, aber egal. Ja. Die betroffene Wissenschaftlerin berichtet von zahlreichen Drohungen, einschließlich Morddrohungen in der Folge dieses Tweets. Natürlich die Frau Ma, ne? Nicht die Frau Vollbrecht. Ist schon klar. Zahlreiche weitere Bedrohungen sind von überwiegend anonymen Accounts aus dem Umfeld der TERF-Szene dokumentiert, deren Betreiber gleichwohl Wohnadressen und private Details von Leuten in Erfahrung gebracht haben. Ich habe selbst mit mehreren Betroffenen gesprochen, die mir von ihrer Angst berichteten, diese offensichtlichen Doxing-Vorfälle anzuzeigen, weil Anwälte über diese Anzeige womöglich an die Meldeadressen der Opfer kommen könnten. Oh, ja, Moment, wenn die schon gedoxt sind und das nicht anzeigen, weil sie sonst gedoxt werden, macht keinen Sinn, Joan Studnick. Außerdem, wenn ich eine Anzeige gegen Unbekannt mache, welcher Anwalt kriegt denn dann die Sachen? Also. Worum es hier allerdings nicht geht, um Redefreiheit. Transpersonen Kastration mit einer rostigen Gartenschere zu wünschen, so ein belegter Tweet von Marie-Louise Vollbrecht, ist das eine. Menschen zu bedrohen und dazu beizutragen, dass diesen Gewalt angetan wird, ist etwas anderes. Und darüber sollten wir etwas deutlicher reden als über dilettantische Biologievorträge. Ja, Stürmer. Stürmerniveau. Anderes kann ich dazu nicht sagen, Johannes Studnick. Beruf verfehlt. Vielleicht doch lieber in die Produktion. TERF-Aktivisten, dass es sowas überhaupt geben soll. Und dann haben die doch noch ein Umfeld. Das glaubt doch kein Mensch mehr. Kann Hetenfeindlichkeit enthalten. Oh, ich kotze. Ich kotze, ich kann euch nicht mehr sehen. Oh, die Netzpolitik ist auch so scheiße geworden. Widert mich an. Es ist nicht angenehm und sagen wir es mal so, da kann man nur sagen, wie es, ne? Ich kann verstehen, dass sich das aufregt. Der Text hat mich auch ein bisschen aufgeregt. Also es ist der Text von Jascha Obach, ne? Bezeichnet sich selber als quer und beklagt sich halt über die gesellschaftliche Querenfeindlichkeit und den Umgang selbst mit Leuten, die ihm wohlgesonnen sind damit. Ja, die Phrasendrescher, sie bezeichnet er, die Heten, bezeichnet er liebevoll. Ne, der Sammelbegriff für nicht queere Menschen in dieser Kolumne lautet Hete Singular und Heten Plural. Ja, finde ich fast er beklagt halt die explizite Querenfeindlichkeit, ne, und dann Leute, die ihm sympathisch wohlgesonnen sind, die sagen ihm dann so Sachen wie, ach Gott, das tut uns aber leid, Love is Love, Kopf hoch, das ist doch heutzutage gar kein so großes Problem mehr, bekommen queere Menschen oft nach dem Outing zu hören, so sehr ich mich über die Solidarität von Heten freue, in Klammer glaube ich nicht, so sehr ich mich darüber freue, dass Heten den queren Kampf mitkämpfen und unterstützen, ja, sonst hätte er ja wahrscheinlich kein Einkommen, diese Phrasen machen mich sauer. Strukturelle Querenfeindlichkeit lässt sich nicht mit Phrasen aus den Köpfen dreschen, die ignorieren, dass die queere Realität anders aussieht. Damit ich diese Phrasen also nie wieder hören muss, erkläre ich euch jetzt, was genau das Problem damit ist. Ne? Ihr sagt, jede Liebe ist gleich. Es ist doch egal, wer wen liebt. Love is love. Das ist falsch. Liebe ist eben nicht Liebe. Denn wenn es so wäre, müsste es niemand sagen. Wenn ein homosexueller Mann erzählt, dass er mit einem anderen Mann zusammen ist, sind die Reaktionen anders, als wenn Menschen von ihrer Hetero-Liebe berichten. Sobald der Homosexuelle sagt, dass er mit einem Mann zusammen ist, den er liebt, kommt sehr oft, es ist mir egal, was im Schlafzimmer passiert, solange es nicht illegal ist oder Kinder involviert sind. Niemand käme auf die Idee, das bei Heten zu sagen, die ihre Liebe öffentlich bekunden. Ja, davon, genau. Kein Mensch behauptet irgendwelche Dinge über heterosexuelle Partnerschaften, ne? Wir haben nicht diese ganzen Aktivisten, die sagen, da wird sich nur geprügelt und so ein Scheiß, ne? Jede dritte Frau, keine Ahnung, jeden Tag, bla bla bla bla bla, ne? Haben wir alles nicht. Auf gar keinen Fall. Alle sagen immer nur, ach so, heterosexualisiert, ja, da ist auf jeden Fall alles klar und schön und gut und so, ne? Da würden wir nie auf die Idee kommen, da irgendwelche Scheiße drüber zu verbreiten. Am Arsch. Ja, ich meine, ich sag mal ganz klar, also wenn Leute die Leute anmachen, weil die schwul sind oder sowas, ey, die sollen mal ihre, ne, wenn da nicht was ist, wie es da, ne, solange es nicht illegal ist oder Kinder überwirrt sind, ja, sollen die mal nicht so asozial sein, aber sich dann über die Leute aufzuregen, die dann ihm noch zustimmen und ihn versuchen aufzuheitern, ja, wie übel ist das denn? Ja, wenn ja. Du das nicht passt, dann soll er was sagen oder so, man muss sich ja nicht alles gefallen lassen. Und sagen, boah, was war das denn jetzt mit einem Spruch oder sowas, meine Güte. Ne? Das ist doch heutzutage kein Problem mehr. Das bekommen queere Menschen gesagt. Wenn sie von Ängsten berichten, etwa, dass sie Opfer von Angriffen werden könnten, wenn sie sich offen quer zeigen. Natürlich ist es ein Problem, denn wenn es keins wäre, müssten wir gar nicht darüber sprechen. Wenn es kein Problem wäre, würden homosexuelle Männer nicht andauernd von Häten hören, dass ihr Arsch aber in Ruhe gelassen wird. Ich glaube, umgekehrt wird ein Schuh raus. Warum sagen die denn, dass ihr Arsch in Ruhe gelassen werden soll? Vielleicht, weil die aggressiv von irgendwelchen Leuten mal angemacht worden sind? Ist mir auch schon mal passiert. Das ist auch ein dober Spruch. Ich habe noch nie zum Homosexuellen in meinem Umfeld gesagt, dass mein Arsch in Ruhe gelassen werden soll. Ich sage auch nicht zu Frauen, ey, ja. Das geht aber nicht. So wie du mich anguckst, habe ich das Gefühl irgendwie oder so. Das ist doch Quatsch. Ja, genau. Warum sollte der ausgerechnet auf mich stehen? Wenn die Heten nicht damit aufhören, muss ich sie auch weiterhin fragen, ob sie die eine Hetero-Person in meinem Bekanntenkreis kennen und ob sie sich nicht mal treffen wollen, denn sie würden so gut zusammenpassen. Das passiert ja nie unter Heterosexuellen. Nie passiert es, dass irgendwer sagt, du und die Petra, ihr könntet euch doch mal, ihr würdet gut zusammenpassen. Das würde niemand sagen. Nein, ja schon. Da ist ja, ich meine, das ist doch, da ist auch nichts Schlimmes dran. What the fuck? Das ist doch gut gemeint, ja. Warum bist du davon genervt? So, und er zieht hier auch noch ein bisschen was Offizielles mit rein. Ja, das Spektrum dieser queeren Feindlichkeit reicht von Mikroaggressionen über Beschimpfungen und Beleidigungen bis hin zu tätlichen Angriffen und Mord. Das Problem ist so schlimm, dass bei den Behörden Statistiken über queerfeindliche Straftaten geführt werden, die seit Jahren nach oben gehende Zahlen aufweisen. Ja, Moment mal, Jascha. Auch über Mord an Heterosexuellen werden Statistiken geführt. Nennt sich Mordstatistiken, du. Ja, aber explizit über dieses Opferspektrum wird ja die Statistik geführt, weil das ja gewünscht ist und weil die diesem Wunsch nachkommen, das so genau aufzuschlüsseln. Und dann habe ich mir diese Statistik direkt mal angezeigt. Das ist der nächste Tab. Also mit dem Artikel bin ich durch. Ich habe da echt keinen Bock mehr drauf, auf den Herrn Urbach. Sei doch mal lieber nett mit deinen Freunden. Was ist denn los? Ja, ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass Schwule nicht so gerne Händchen halten, durch die Stadt gehen oder so. Das ist vielleicht. Ja, aber. Je nachdem, wo man ist, auch ein bisschen gefährlich. Weiß ich ja nicht genau. Ja, eben. Woran liegt das denn? Genau, ja. Ohne Worte. So, und hier sehen wir die Antwort auf eine schriftliche Anfrage von der Kriminalstatistik, dass es doch mal bitte aufgeschlüsselt werden soll. Ne? Er hat ja gerade gesagt, bis hin zum Mord. Und da sehen wir direkt Tötungsdelikte. Wie viel haben wir da? Tötungsdelikte 0. Vollendet 0. Versuch 0. Okay. Also, ja. Wie gesagt, wenn man asozial zu anderen Leuten ist, ist nicht gut, kommt immer wieder vor, aus sehr vielen verschiedenen Gründen. Und hier haben wir jetzt mal ein paar Zahlen. Interessant bei der ganzen Sache finde ich halt auch die Aufschlüsselung nach den PKS, also nach diesen Täter-Zielgruppen, ne? Links, rechts, ausländische Ideologie, religiöse Ideologie und nicht zuzuordnen. Und auffällig ist, dass die meisten Fälle von nicht zuzuordnenden stattfinden und nicht von irgendwelchen rechts- oder religiös orientierten Leuten. So, ne? Summe Gewaltdelikte, wie gesagt, nicht schön. Warum überhaupt? Ja, aber 164 insgesamt, davon aus dem rechten Spektrum 25, viel zu viele. Ja, ausländische Ideologie 5, auch viel zu viele. Religiöse Ideologie 6, auch viel zu viele. Und nicht zuzuordnen 128. Was bedeutet denn nicht zuzuordnen? Was ist das denn, von Berlin oder von Deutschland? Oder? Ich glaube, das ist Deutschland. Okay. Ja. So wenig ist nicht aus. Zuzuordnen, dann halt irgendwie ein homosexueller Mensch hat eine geschallert bekommen und Und es war halt ein Grund, wie er auch in jedem anderen Streit passieren könnte oder was ist nicht zuzuordnen. Ja, finde ich nicht gut. Aber gehen wir dann mal in diese Weite. Natürlich ist es nicht gut. Eine Sachbeschädigung, da haben wir drei Linke. Da tauchen sie mal in der Statistik auf. Also, ne, da haben wir ja vorhin schon gehabt, die Querfront gegen Quere. Ja, ja. Nur Sachbeschädigung. 22 Sachbeschädigungen, nicht zuzuordnen, wieder 79. Okay, wer jetzt nicht zuzuordnen? 104 Sachbeschädigungen. 66 Mal Nötigung und Bedrohung. Nicht schön. Propagandadelikte. 50 nur von rechts. Ein Propagandadelikt. Konnte ich nicht so ganz zuordnen, was das genau war. Was das genau gewesen sein soll. Vielleicht, was weiß ich, Demonstrationsaufruf gegen ein Schwulen- und Lesbenzentrum oder Graffiti vorstellen, ein Propagandadelikt? Graffitis vielleicht oder sowas auch. Ja, nee, das wäre ja Sachbeschädigung. Ja, aber kann ja auch ein Propagandadelikt sein, wenn du dahin irgendwie irgendeine abwertende Geschichte hinsprühst. Nö, Volksverhetzung 77, das ist ja schon ein bisschen näher umrissen, so, ne? Und Verstoß gegen das Waffengesetz, einer. Okay, unschön. Andere Straftaten nochmal 369, die mit Abstand größte Zahl. Was sind andere Straftaten dann? Ja, ich habe natürlich schon drauf geschaut, aber als ich es aufgemacht habe, habe ich mir gedacht, na, wie viele davon sind die Beleidigungen? Weiter mal tippen. Tja. 369 insgesamt, wie viele Beleidigungen? 369. Nee, nicht ganz. Aber es sind schon viele, 310. Die Frage ist, kann ein Ding hier in mehreren Sachen auftauchen? Ja, also das untere, jetzt was oben unter nee, warum? Propagandadelikt, Beleidigung und Sachbeschädigung, ein Graffiti, das Schwule abwertet. Ist alles drei, meiner Meinung nach. Vielleicht sogar noch Volksverhetzung. Ja, genau. Das ist also, in der das würde ich gerne wissen, ob das so ist oder ob das nicht so ist. Ja, also eine weitere Aufschlüsselung habe ich jetzt da nicht gefunden. Ich habe aber auch ehrlich gesagt nicht lange recherchiert. Und diese Statistik ist auch nur aufgrund von der Anfrage, parlamentarischen Anfrage, veröffentlicht worden. Deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass da eine Aufschlüsselung noch irgendwo anders verfügbar ist. Ja, aber sieht man hier, Beleidigung von nicht zuzuordnenden Personen, 241 von 310. Gut, viele von rechts, drei von ausländisch, zwei von links, fünf von religiöser Ideologie. Muss ich ehrlich gesagt sagen, wie geht denn ein queerfeindlicher Diebstahl, wenn ich jemandem seinen Freischlage klaue oder wie? Nee, das ist wie bei der Amadeo-Antonio-Stiftung und ihrer rechten Gewaltstatistik. Wenn ich einen Homosexuellen beklaue, ist es ein Diebstahl aus queeren Feindlichkeit. Ja, es wird ja mit dem Motiv dann begründet. Also es heißt dann in der Anklage heißt es, okay, der hat das gemacht aus niederen Tatmotiven. Das niedere Tatmotiv war Ablehnung aus sexuellen Gründen. Ja, aber eigentlich ist das niedere Tatmotiv doch Habgier, wenn ich was klaue, oder? Ja, es gibt ja verschiedene. Ja, Hausfriedensbruch, ne? Verstoß gegen das Vereinsgesetz, okay, da kommt so ein kleiner Clown in mir vor. Staatsgefährdende Gewalttat, auch null. Landesverrat, queerenfeindlicher Landesverrat, ist juristisch möglich, findet aber so nicht statt. Ne, eine kriminelle Vereinigung gegen Queere hat sich anscheinend auch nicht gebildet. Eine terroristische Vereinigung auch nicht. Da müssen die, glaube ich, noch ein bisschen was an den Definitionen schrauben. Und ja, übrige Delikte nochmal 11. Ja, also wie gesagt, jede einzelne Sache ist nicht schön, aber es passieren jeden Tag kriminelle Dinge, die nicht schön sind. Menschen haben es halt nun mal an sich. Aber wir haben ja gerade den sehr aufgeregten Artikel gelesen, dass alle Leute sich jeden Tag, dass alle ängstlich wären in ihrem Umfeld und das wäre ganz schlimm und überall weit verbreitet und alle leben nur in Angst, weil es alles so schlimm ist. Die Zahlen geben es einfach nicht her. Ja, es tut mir wirklich leid. Und wie gesagt, jeder einzelne Fall ist finde ich nicht gut. Ja, Leute, benimmt euch doch mal ordentlich. Ja, rastet doch nicht aus welchen Gründen auch immer. Aber so viele Fälle sind jetzt wieder auch nicht, wenn man es mit irgendwelchen, egal was anderem vergleicht. Ja, aber diese Zahl wird wahrscheinlich bald steigen, ja, weil die Statistik ist ja eingerichtet worden, um ja auch benutzt zu werden von politischen Akteuren. Sonst wäre sie nicht eingerichtet worden. Und ja, jetzt müssen wir halt ein paar Meldestellen schaffen, damit wir die Statistik auch ein bisschen gut bestücken können. Ne, so den Eindruck macht das auf mich. Ne, ja, deswegen. Genau. Und wir müssen vor allen Dingen ja auch die Wir müssen vor allen Dingen ja auch die Wahrnehmung stärken, dass die Menschen leiden, um dann sagen zu können, hier, die leiden so. Und guck mal, unsere Gesetze reichen überhaupt nicht aus. Wir haben das Dunkelfeld beleuchtet, ja. Wir haben es beleuchtet mit so super tollen. Das ist eine Sache, die einigermaßen vernünftig nachvollziehbar ist. Aber hier geht es ja um eine Meldestelle, wo solche Sachen gemeldet werden können, damit die Statistik befüllt werden kann, auch von Sachen, die nicht strafbar sind. Unterhalb ja, eben, das meine ich ja. Das meine ich ja, dass diese, so Leute wie der Lesben-Schwulen-Verband NRW und Trans-NRW irgendwas, solche Leute, die Zivilgesellschaft und antimuslimischer Rassismus auch immer wieder gerne genommen, da dann halt jetzt ja, hier sowas erzeugen dann, wo dann jeder wegen jedem Shit da irgendwie anrufen kann und dann können sie damit wedeln und sagen, hier, es ist so schlimm und unsere Gesetze reichen nicht, weil das ist alles überhaupt gar nicht strafbar. Die Menschen leiden. Und da wird ja auch nichts, da wird ja auch nichts geprüft. Wie wollen die was prüfen? Die wollen ohne, angeblich wollen sie keine personenbezogenen Daten verarbeiten. Die Experten. Also wie wollen sie die Vorfälle denn dann überhaupt prüfen? Die prüfen wahrscheinlich noch nicht mal, ob das von ihren Kollegen kommt oder so. Die Experten, die werden das dann einschätzen und in ihre Statistik aufnehmen, damit das Dunkelfeld endlich erleuchtet wird. Ja, aber ich kann doch. Das ist, ich habe damals schon gesagt, es ist falsch, das Opfer eines Anschlags zum Innenminister zu machen, weil da einfach andere persönliche Gefühle vorhanden sind zu dem, was man eigentlich neutral beobachten soll. Und wenn ich dann sehe, dass der Verband kamerunischer Informatiker hier irgendwie, mit welcher Begründung, Wer hat diese Leute zu den Wächtern unseres Staates ernannt? Zivilgesellschaft. Wir wissen ja, wie das mit der Antonio-Stiftung gelaufen ist und wie viel Macht die sich inzwischen zusammengeschafft hat. Expertise. Und jetzt bauen wir noch in jedem Bundesland noch 5 extra Amadeo-Antonio-Stiftungen auf, oder was? Ja, die wissen und halt, wir müssen das alles bezahlen. Wir müssen diese ganze Scheiße bezahlen. Die wissen doch gar nicht, wie schlimm es ist, aber die wissen, wie schlimm es ist. Und jetzt machen sie endlich eine Erhebung, um uns zu zeigen, wie schlimm es ist. Und dann können wir endlich die Gesetze ändern, so wie sie es haben wollen. Wir wissen nicht, wie arme Leute im Winter ihre scheiß Wohnung heizen wollen, aber wir stecken ohne Ende Geld in diese dauerbeleidigten, dünnhäutigen Jammerlappen. Meldestelle. Wenn sie ja nur dünnhäutig beleidigt werden, wäre es ja eine Sache, aber das ist reiner Wille zur Macht. Ne, die kriegen ja immer mehr Macht und immer mehr Pöstchen. Ja, okay. Und sie sagen ja, was sie damit machen wollen, nämlich irgendwie ihre weitere Vorgehensweise begründen, ne? Und du hast es doch eben auch in dem Artikel gelesen. Begründen. Die wollen die Gedanken aus den Köpfen der Leute dreschen. Mann. Ich glaube, die wollen halt eher feuern, weil dann haben sie mehr zu melden und mehr zu fordern und mehr Fördergeld abzukassieren. Ich kann es kaum abwarten, dass der große Meteor kommt. Und im Prinzip fängt das gerade erst an, weil er jetzt auch gerade erst die Regierung gewechselt hat, kürzlich. Naja, ich denke mal, wenn es im Winter kalt genug wird, dann wechselt die Regierung noch wieder. Ja, das wäre nochmal eine Variante. Ja. Aber ich fürchte, da linsen auch genug Veronika Kras da drauf und denken, dass ihre Stunde dann gekommen ist. Mit Sicherheit. Die Regel ja gut, ist aber das Dumme ist, wenn die Mitte nichts mehr zu fressen hat und friert, dann ist Veronika Kracher das Letzte, aber wirklich das Allerletzte, woran die Mitte denkt. Ich will es hoffen. Aber es ist vielleicht auch, dann kommt dann vielleicht auch drauf an, wer am gewaltbereitesten ist oder so. Keine Ahnung, so heftig das vielleicht auch klingen mag. Weil das wird dann ein Gezerre. Das wird auf jeden Fall ein Gezerre. Und ich habe Angst davor. Ich freue mich da nicht drauf. Aber anscheinend ist ohne ein reinigendes Feuer unsere Gesellschaft halt dazu bestimmt, in diesen Wahnsinn zu laufen. Tja, es ist halt, ne, wenn man in einer Wohlstandsgesellschaft lebt und sich das leisten kann, ist es eine Sache, ja. Aber so wie sich gerade alles entwickelt, ist das halt, sollte man das Geld doch eher für sinnvollere Dinge ausgeben. Ja, die Taliban, ganz Entwicklungshilfe positiv. Für Indien, 77 Millionen für Moldau, und so weiter und so fort. Dafür sollten wir eigentlich Geld sparen. Ja, vergünstigte Kredite für China, das arme Entwicklung. Ja, damit China nicht so leiden muss. Ich finde auch, wir sollten Entwicklungshilfe komplett abschaffen. Komplett weg. Weg. Aber, doch, ich bin aber dafür. Schluss, Ende, aus. Ich bin für den Controlling. Und zwar wirtschaftliches Controlling und nicht politisches Controlling. Oh, du willst doch neue Kolonien einrichten, Pry. Ich kann es nicht mehr hören. Wenn man so undankbar ist, dann kriegt man halt kein Geld. Punkt, Ende. Ja, kommen wir nun zu EO, der European Observatory of Online Hate. EO. Bau das Narrativ. Weil gegen deutsches Gesetz anscheinend verstoßen. Ja, genau. Weil das ist ein GIF und in dem GIF kommen natürlich auch diverse Symbole vor. Und eins von den Symbolen ist halt so ein Symbol, was gegen deutsche Gesetze verstößt. Du meinst so einen Haken, also mit Kreuzen? Verschiedene Symbole, ja. Genau. Dieses EO, Members from Law Enforcement, Linguistics. Was wusste der Russe, sag ich da nur. Tech and Arts, joined hands to create a down-to-earth field guide for online hate memes. Also, es ist ein Buch. Online-Hate-Memes, angeblich. Rate, wer es bezahlt hat. Rate, wer es bezahlt hat. Du. Ja, und das ist natürlich so ein Krippel wie Kirgisistan ist da drin. Trump, wer hätte es gedacht? Echsenmenschen. Pepe der Frosch. Und ja, total. Das brauchen wir alles. Das ist super wichtig. Und wenn man dann dem Link folgt, dann sieht man dieses hier. Oh, das sieht unspektakulär aus. Das Buch. Ja, das ist ein Buch, eine schöne PDF-Datei. It's free grad for educational purposes. Ja. Du kriegst es offensichtlich auch nur, wenn du, also sie behalten sich vor, dort Edu-Accounts und andere ersichtliche Education-Accounts zuerst zu bedienen. Du sollst deinen Namen sagen und du sollst deine E-Mail sagen, sie schreiben wie Prioritize Requests from official accounts like .edu und .gov. Geil. Ja, und du musst halt eine Klausel unterschreiben, dass du es nicht weitergeben darfst. Genau. You agree to not share the PDF. Genau. Bitte geben Sie die Memes nicht weiter. Die verfickten Memes. Gibt sie nicht. Ah, weil die so schädlich sind und böse. Ja, nachher verbreiten sie sich noch. Ja, bitte stellen Sie das Material, was mit Steuergeldern erstellt wurde, nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung. Why would you like to read the book? For the Memes. For the lulz. Yeah, for the education purpose oder so. Haben die Angst, dass die Leute da reinschreiben, because I like to see Denk-Memes oder wie? Also ich muss sagen, es ist Hater and I like Hate-Memes. Aber inspiration. Du findest es online tatsächlich auch nicht. Was ein bisschen seltsam ist, weil das Ganze ist jetzt schon seit über einer Woche online, auch dieses Formular und alles. Und vorher war das nicht so beschränkt. Die haben wohl auch einige Nachfragen gehabt von Leuten und haben das halt irgendwann noch ein bisschen verschärft. Das wurde ursprünglich wohl automatisch rausgesandt. Habe ich gelesen online. Was ich aber seltsam finde, dass es dann nirgendwo verfügbar ist. Ja, also bei 9gag und 4chan und Yandex und den ganzen anderen Sachen, wo man sowas normalerweise finden könnte. Keine Chance. Alle wollen es haben. Alle fragen, gib Link, aber keiner hat es. Deswegen muss ich mich da langsam fragen, was ist das für eine Aktion? Ist das einfach nur was zum Triggern? Kennt jemand jemanden, der einen .gov oder einen .edu-Account Liste erstellen von Leuten? Geheimwissen gibt es. Weil es wirkt wie eine ganz komische Honeypot-Sache auf mich. Ja, wer will denn so ein Ding haben? Shitposter wollen ja das haben. Wollten die sich da eine kleine schöne Datenbank von Shitpostern zusammenkleistern? Oder was ist die Idee dahinter? Ja, weil, wie gesagt, das ist seit über einer Woche im Internet. Am Anfang konnte man sich das wohl noch relativ automatisiert zukommen lassen, so die Aussage von einigen Leuten, aber dies ist nirgendwo im Internet zu finden. Kommt mir seltsam vor. Also wenn ihr einen Tipp habt, wo es das irgendwo gibt, sagt uns gerne auf Twitter Bescheid, dann gucken wir uns das mal an und können es vielleicht hier auch mal vorstellen. Natürlich nicht alle Seiten, weil da ja offensichtlich Sachen drin sind, die man nicht so zeigen darf in Deutschland. Aber mich würde es interessieren, mir das mal anzugucken. Ja? Hallo Samira, du hast ja lange schon keinen Dünnsinn mehr geschrieben, den wir hier bearbeitet haben, aber jetzt ist es wieder soweit. Mehr Polarisierung wagen, ich denke, das ist was, was uns auf jeden Fall weiterbringt als Gesellschaft. Die viel beklagte Spaltung der Gesellschaft ist einer Demokratie eigentlich ganz normal. Nein, also verschiedene Meinungen ja, aber dass man deswegen zum Beispiel als TERF beschimpft wird und verbrannt werden soll oder so, ist halt oder eben nicht normal. Mit Gesetzen zu irgendwas zwingen will oder so. Vorsicht ist geboten, wenn sie in eine gruppenbezogene Ablehnung umschlägt, so wie die von Mohammed Amjahid, der keine Weißen in seinem Freundeskreis hat. Oder was meinst du, Samira? Das meinst Heten, du sicher nicht? Ne? Leute, Heten, genau. Kann Spuren von Hetenfeindlichkeit enthalten. Ich erinnere kurz nochmal daran, dass die Dame, eine von den beiden Moderatoren von dieser wunderbaren Sendung, da war, wo sie sich so gefreut haben über die Kommunistin, der die so toll fanden und ihr nahegelegt haben, sie sollte mal eine politische Karriere anstreben. Das ist die Dame. Frau El-Wassil macht hier also eine hypothetische Frage. Wenn es Triage gäbe, wen würden Sie priorisieren? Personen mit höheren Überlebenschancen, jüngere kranke Menschen, die mehr Kinder haben oder Menschen, deren politische Einstellungen Sie teilen? Eine im Juni in der politikwissenschaftlichen Fachzeitschrift Political Science Research and Methods veröffentlichte Studie, an der auch die Humboldt-Universität beteiligt war, fand heraus, dass die Parteizugehörigkeit des Patienten durchaus eine messbare Rolle bei einer solchen Entscheidung spielt. Hat jemand von euch beim Arzt schon mal seine Parteizugehörigkeit angeben müssen? Nee? Woher wissen die denn dann, ob ich was für ein Mitglied in irgendeiner Partei ich bin, die Ärzte, damit sie sagen können, nee, hier, wenn er die Grünen wählt, dann schiebe ich den erstmal auf den Gang, dann soll die Niere doch von selber wachsen oder so? Ja, so eingeschätzt, wenn einer irgendwie über 50 ist oder Willi heißt oder Otto oder so, dann. Oder weiß ist oder eine Frau hat. Ne? Messen dein Blutdruck und je nachdem. Ja, genau, dann bist du AfD. Egal, ob Menschen mit linken, liberalen, konservativen oder rechten politischen Einstellungen, empirisch betrachtet würden Personen, Anhänger, innen anderer Parteien eine medizinische Unterstützung auf Grundlage dieser Kategorie vorenthalten. Okay, du bist so auf dem Ferda-Attermann-Boot gerade, ja? Deutsche Ärzte, Leute mit Migrationshintergrund vielleicht später behandeln als Bio-Deutsche oder was. Die Erhebung ist ein lehrbuchhafter Ausdruck dessen, was in der Soziologie als gruppenbezogene bzw. affektive Polarisierung einer Gemeinschaft beschrieben wird, also die Entwicklung einer sich wie Magnete abstoßenden innergesellschaftlichen Gegensätzlichkeit auf Grundlage von Gruppenzugehörigkeitsgefühlen. Das ist doch gefördert worden. Das ist doch gefördert worden von der Politik, von Menschen wie dir, von Stiftungen mit Soros-Geld, von der Amadeo Antonio, von all denen ist diese Polarisierung gefördert worden, indem ihr jeden und alles als Nazi bezeichnet habt, der nicht eure Parteilinie 100% mitgegangen ist. Unsagbar. Ist sie hier also zu erkennen, quantifiziert durch ein moralisches Dilemma, wo es um Leben und Tod geht, die viel zitierte Spaltung der Gesellschaft bzw. der Riss, der durch das Land geht? Und dann kommt der Herr Schopenhauer zur Sprache, der sagt, ja, das liegt alles nur daran, dass die Leute halt nicht diskutieren, um die Wahrheit zu finden, sondern um ihre Welt sich durchzusetzen, und da müssen sich meiner Meinung nach die Progressiven am krassesten an die Nase fassen, weil keiner von denen hat irgendein Interesse an der Wahrheit, sonst würden sie halt sagen, ja, Frau Vollbrecht, Sie haben recht, es gibt nur zwei Geschlechter bei Menschen, aber Genderidentität kann sehr vielfältig sein, und da würde dann auch keiner mehr was sagen, weil die Leute sagen, ah ja, mit dem Genderkram, lass sie mal machen, das ist halt ihr Ding, interessiert ja keinen. Ja? Aber Geschlechter sind nun mal was anderes. Ihr polarisiert die Menschen mit eurem Einteilen in TERF und Heten und Weiße und Almans und Kartoffeln, ihr polarisiert. Und wenn es dann irgendwie aus dem Wald zurückkommt, dann heißt es, Rassismus, oh Gott, hier ist mein Patreon, bitte spenden, bitte spenden. Es ist zum Kotzen. Es ist wirklich, es ist so heuchlerisch und unglaublich. Denn ich finde auf jeden Fall die Vorstellung bedrohlich, dass die eigene politische Couleur heimlich mitbestimmen könnte, wen man als überlebenswert erachtet und auch andersherum, dass mir in diesem Sinne jemand eher keine medizinische Versorgung zukommen lassen würde, vielleicht aufgrund dieser Kolumne. Entschuldigung, ich habe jetzt bei den gemäßigten Menschen, die zum Beispiel sagen, es gibt zwei Geschlechter und was ihr mit Gender macht, das ist mir völlig egal, bei denen sehe ich diese Tendenz nicht. Ich sehe die Tendenz bei den radikalen Aktivisten, die ihren Gegenüber die Menschlichkeit absprechen, die ihr Gegenüber in die gleiche Ecke wie Adolf Hitler stellen, absolut, die ihr Gegenüber mit Schimpf und Drohungen überziehen. Das sind die Leute, wo ich Angst habe. Ich hätte schon Angst, ja, muss ich sagen, wenn da jemand ist, der sagt, ach, sind Sie nicht der von den Weltraumaffen? Ich bin übrigens früher ein Mann gewesen. Und jetzt legen Sie sich da mal hin. Da hätte ich Angst, ja. Das wäre wohl so. Aber das ist einfach nur noch. Ich meine, diese Untersuchung dann, die hätte auch entsprechendes ergeben. Es ist ja nicht so, dass da irgendwelche Ausländer benachteiligt wurden oder, sondern doch wohl eher die AfD-Wähler angeblich, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, aber nochmal, Mamon, wie kriegen die denn raus, ob jemand in der AfD ist? Ja, die Ärzte. Das kriege ich gar nicht raus, ne? Wenn der das nicht sagt. Das offen gefragt ja, haben, aber ja, wenn er ein Bild von mir mal angucken. So. Wenn er ein Bild von dem Lindemann da oder was auf seinem Bett, am Tisch neben dem Krankenbett stehen hat, okay. Mhm. Aber sonst? Das ist mehr Polarisierung wagen. Ja, das wird uns ganz sicher nicht um die Ohren fliegen. Hast du schon mal von Weimar gehört, Samira? Nee? Ja, hab ich mir ja, gedacht. Ja, also ist dann im Endeffekt doch von anderen Merkmalen die Rede als von irgendwie der Einstellung der politischen oder so. Das wird doch was anderes. Die haben nicht wirklich so ein. Doch, das haben sie. Ja. Scrub, der davor steht. Ja, der Volkspartei hat die Querdenker in sein hier visuelles Netzwerk eingebaut. Mhm. Eingebastelt. Eingewoben, hätte ich was gesagt. Ja, sie haben ein Querdenker-Netzwerk bei der Welt gefunden. Christina Schröder, die alte Querdenkerin. Ja, ja klar. So eine Scheiße. Natürlich. Und das Beste, was sie da irgendwie haben als Argument ist. Irgendwer hat ist in der irgendwas mit Familie. Lobbyisten und, für Kinder, meinst du wahrscheinlich? Ja, genau. Irgend so ein Familiending irgendwie. Und die sind dagegen, dass es irgendwelche Maßnahmen an Schulen gibt. Genauso wie die Schröder, die ist auch dagegen. Und wenn man sich die ganzen Sachen mal anguckt, nur halbwegs, mal objektiv, dann merkt man auch, dass es da durchaus gute Gründe für gibt, da keine Maßnahmen an den Schulen zu machen. Aber das bedeutet natürlich Querdenken. Und dann irgendwie ist die Familientruppe, die soll irgendwann mal bei irgendeiner Demonstration gewesen sein, wo auch andere Leute waren, die das irgendwie organisiert haben. Und dann haben sie sich hinterher davon distanziert. Aber die schreiben jetzt Artikel in der Welt. Und deswegen ist es ein Querdenken-Netzwerk. Schachmatt-Atheisten. Genau, es braucht nur ein einziger Punkt zu sein. Gerade die Lobbyisten für Kinder, das ist ja, das ist eine grüne Abklatschpartei, so, aber mit einem Punkt halt anders. Und der eine Punkt reicht, dass sie halt direkt in die Ecke gestellt werden. Ne? Lobbyisten für Kinder, klingt das schon fragwürdig ein bisschen, finde ich, weiß ich nicht. Nö, das sind einfach nur ehemalige grüne Leute, die halt in dem einen Punkt eine andere Meinung haben und deswegen eine eigene Partei gegründet haben. Ach so, okay. Ich kenne da tatsächlich welche, die in der Partei drin sind, deswegen. Mhm. Die Klimaaktivisten. Ja, stimmt, der war ja von mir. Berliner Justizsenatorin lehnt Einflussnahme auf Ermittlungen zu Blockaden ab. Ja, worum geht's hier? Hier geht's natürlich um die letzte Generation, die sich selber abschaffen will. Im Endeffekt, die Justizsenatorin, die sagt so, ja, ich sehe da keine besondere Erfordernis, die Polizei irgendwie zu fördern, dass sie diese Fälle irgendwie gesondert schneller behandeln. Ja, da gab es halt jetzt schon mehrere Anzeigen natürlich auch. Moment, wie viel gab es? Ich will jetzt nicht die falsche Zahl sagen. 600 Strafanzeigen gab es wegen diesen Straßenblockaden in Berlin alleine. Davon ist noch kein einziger Fall abgehandelt worden. Ja, 73 strafrechtliche Ermittlungsverfahren sind eingeleitet worden. Aber das hängt halt jetzt natürlich in der Justiz, die total überlastet ist, fest. Ne? Wir haben ja keine, ne? Wir müssen ja alles melden und die Polizei auf irgendwelche Shitposter hetzen. Aber nein, die Justiz ist überlastet. Warum wohl? Ja, und ja, die Dame meint, ja, man kann doch nicht mit den armen Leuten so umgehen. Ne? Aus dem politischen Raum und von Polizeigewerkschaften kommen Forderungen, Strafverfahren gegen Blockierer zu beschleunigen und die Person schnell zu verurteilen. Das geht ja gar nicht. Ne? Das ist ja nicht in Ordnung. Die Blockadeaktionen sind keine Einzelfälle. Es zeigt sich ein strukturiertes Vorgehen der Aktivisten, sagt die Polizeigewerkschaft. Ja, das ist ja ganz schlimm. Das ist ja ganz schlimm. Und die Dame, die meint halt so, ja, für die Beschuldigten gilt bis zu einem Urteil die Unschuldsvermutung. Eine Verurteilung kommt nur dann zustande, wenn keine Zweifel bestehen, dass eine Straftat begangen wurde. Das Gericht muss überzeugt sein, dass der Straftatbestand, zum Beispiel Nötigung, Widerstand, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr erfüllt ist. Ja, wenn die von der Straße da weggesteppt werden von der Polizei. Ja, grundsätzlich hat sie muss ja... eher sauber ermittelt werden. Grundsätzlich hat sie ja recht. Also wir haben nur mal diese Regel, dass jemand erst sagt, das auch an. Alles anwenden, ne? Nicht nur sich raussuchen, wen kann man da positiver behandeln und wen negativer, ja? Gegen angekündigte Straftaten kann man auch was machen. Scheiß, wird ja irgendeine Sonderkommission eingesetzt oder bei der Staatsanwaltschaft wird extra Ressourcen freigesetzt, damit irgendwelche anderen Sachen gemacht werden können, gerade in Berlin und an dem Punkt einfach nicht. Ja, und die Dame ist halt auch eine extreme Aktivistin. Die geht jetzt nicht so weit, dass sie sagt, ja, sie findet das gut, dass sie das macht und sie ruft nicht aktiv dazu auf. Ja, aber die tut halt in ihrer Eigenschaft als Justizsenatorin alles, um das halt mit den administrativen Mühlen so langsam laufen zu lassen, wie es nur möglich ist. Ja, also als wendet in Berlin möglich wäre, ein Ermittlungsverfahren schnell abzuschießen, Preis. Du hast ja eine blühende Fantasie. Und ja, es ist einfach nur der Punkt. Ich meine, es ist relativ offensichtlich. Das sind keine angemeldeten Demonstrationen, das sind keine, das ist ziviler Ungehorsam wenn man es wirklich sehr freundlich formulieren will, aber dass da Straftaten begangen werden, ist an sich eindeutig. Und es passiert einfach nichts mit den Leuten. Ja, ich bin ja auch nicht dafür, die direkt wegzusperren und die wie irgendwelche Terroristen zu behandeln, ja, aber einfach alles Mögliche zu machen, dass da einfach nichts gegen unternommen wird, dass es auch keinen Abschreckungseffekt gibt, dass die Leute das halt immer weitermachen, ja, und ich habe halt die schlimme Befürchtung, dass da irgendwann mal was ganz Schlimmes passieren wird. Nicht, weil irgendwer irgendwem anders was Böses will, sondern einfach, weil ein Unfall passiert, ja, oder was ist, wenn, was weiß ich, irgendjemand geht eine Straftat, flüchtet mit seinem Automobil und dann sitzt da jemand auf der Straße, hält er dann für die da an? In Amerika gab es angeblich schon den Fall, dass jemand halt zu spät zu seinem Bewährungshelfer gekommen ist, weil halt die Straßen blockiert wurden. Und dann kann es halt sein, dass du in den Knast gehst deswegen. Und es gab auch die Geschichte von einer Frau, die gesagt hat, sie hat einen dringenden Arzttermin wegen einer schweren Erkrankung und die sind auch nicht aus dem Weg gegangen. Und die Polizei hat dann mit Hilfe der Umstehenden irgendwie die Autos umgeparkt, sodass die Frau über den Bürgersteig fahren konnte. Also diese Glacé-Handschuhe, und ich bin schon der Meinung, dass es Terroristen sind, im Gegensatz zum Price, weil das ist Terror gegen die Zivilbevölkerung, was sie hier machen. Meiner Meinung nach, es sind einige Aktivisten, die der politischen Nutzen draus ziehen, aber die meisten, die das machen, sind einfach fehlgeleitete Leute, die sich nicht bewusst sind, was sie da wirklich machen. Ja, und hätten die denn irgendein Mitleid mit irgendeinem Mitläufer auf der anderen politischen Seite? Die Blume zu verstehen geben, das ist schon okay, was ihr da macht. Ihr werdet keine Konsequenzen fürchten müssen. Und diese Sachen, ich wette mit euch, diese Sachen werden nicht unter PMK-Links auftauchen in der nächsten Statistik, weil dann wäre PMK-Links, würde nämlich platzen, weil kein Platz mehr für Zahlen ist. Da ist ja noch gar nichts verhandelt, also von daher, das braucht noch ein bisschen, bis das in der Statistik ankommt vielleicht. Tja, ja. Gehen wir mal auf die internationale. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, dass die kündigen das doch aber auch an, praktisch ihre Straftaten müssen. Muss man, ist denn die Polizei nicht verpflichtet, angekündigte Straftaten vielleicht zu versuchen zu verhindern oder so? Das kann doch auch nicht wahr sein, so. Keine Zustände. Also nicht tun die das? Ja, die kündigen häufig genug an, dass sie wann, wo vorhaben, ja. Echt? Die haben doch auch jetzt angekündigt, jetzt machen sie irgendwie 6 Wochen Sommerpause und dann kommen sie wieder. Das finde ich auch Sommerpause oder Hungerstreik oder so. Naja, die müssen ja auch mal in Urlaub fliegen. Oder ja, so. Ja. Ja, kommen wir zur Weltgesundheitsorganisation. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das hier schon mal vorgestellt haben, aber die Weltgesundheitsorganisation hat ja schon im Jahr 2011 ein Handbuch rausgegeben, Gender Mainstreaming für Gesundheitsmanager, ein praktischer Ansatz. Das ist im Endeffekt sowas wie ein Handbuch und ein Workshop-Anleitung, dass halt Gesundheitsmanager das mit ihren Angestellten vor Ort und mit den Doktoren halt durchführen können. Da sind so lustige Dinge drin wie die Gender Analysis Matrix, das Gender Assessment Tool, die Gender Responsive Assessment Scale, ja, und bestimmte Checklisten, wie man mit Patienten umgehen kann, dass man halt auch auf ihre Bedürfnisse eingehen kann. Es geht halt im Endeffekt darum, das Handbuch befasst sich damit, wie sich Geschlechternormen, Rollen und Beziehungen auf gesundheitsbezogene Verhaltensweisen und Ergebnisse sowie auf die Reaktionen des Gesundheitssektors auswirken. Also hier im Archiv ist nur die englische Version, weil die deutsche wollte ja irgendwie nicht nehmen. Ich lese einfach mal die deutsche vor. Gleichzeitig wird anerkannt, dass die geschlechtsspezifische Ungleichheit eine Querschnittsdeterminante der Gesundheit ist, die in Verbindung mit anderen Formen der Diskriminierung aufgrund von Faktoren wie Alter, sozioökonomischer Status, ethnische Zugehörigkeit, Herkunftsort oder sexuelle Orientierung wirkt. Also richtig schön intersektional auch. An sich schon. Ja, und sie benutzen sogar das Wort hier in der englischen Variante, Intersectionality. Ja, aber sie verwenden ein Konzept von kritischen Juristen für Gesundheit. Genau. Es muss aktualisiert werden. Die WHO aktualisiert es nun im Lichte neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und konzeptioneller Fortschritte. Wissenschaftliche Erkenntnisse, eine Sache, konzeptionelle Fortschritte, schwurbel, schwurbel, schwurbel, in den Bereichen Geschlecht, Gesundheit und Entwicklung. Ne? Erstmal Aktualisierung von Schlüsselkonzepten rund um das Thema Geschlecht. Hervorhebung und Erweiterung des Konzepts der Intersektionalität. Kulturmarxismus gibt es nicht, ne? Das untersucht, wie geschlechtsspezifische Machtdynamiken mit anderen Privilegien und Benachteiligungshierarchien interagieren, was zu Ungerechtigkeit und unterschiedlichen gesundheitlichen Folgen für verschiedene Menschen führt. Ne, wie hat es die Frieda Ackermann gesagt? Ne, wer wird zuletzt behandelt wegen Corona? Da, wo hat die das her? Von sowas hier. Zu den sich überschneidenden Faktoren gehören Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Rasse, Alter, Klasse, sozioökonomischer Status, Religion, Sprache, geografische Lage, Behinderungsstatus, Migrationsstatus, Geschlechtsidentität und Ausdruck. Und sexuelle Orientierung separat davon, natürlich. Wie konnten die denn da eine Mehrheit kriegen, wenn sie das doch eigentlich so nicht haben? Über binäre Herangehensweisen auf was ist politische Situation? Geschlechtsvielfalt anzuerkennen oder die Konzepte, dass die Geschlechtsidentität auf einem Kontinuum existiert und das Geschlecht nicht auf männlich oder weiblich beschränkt ist. Hier haben wir das auch. Lol. WHO. Ja. Ne? Oh Mann. Seltsam, ne? Einführung neuer Rahmenbedingungen und Instrumente für Geschlechtergerechtigkeit, Gerechtigkeit und Menschenrechte zur weiteren Unterstützung des Aufbaus von Kapazitäten rund um diese Konzepte und die Integration ihrer Ansätze in die Arbeit der WHO. Ja, das ist ein feuchter Traum für viele Leute, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil die können sich dann immer auf die Weltgesundheitsorganisation berufen, wo die sagen so, ey, und ihr kennt das ja doch von Corona, ne? Wer was gegen die WHO sagt. Genau, das ist dann gesund. Intersektionalität ist jetzt gesund, ja? Ja, wunderbar. Also diese abgedatete Variante ist noch nicht da. Wenn sie raus ist, werde ich die auch nochmal hervorkramen. Freut euch drauf. Die WHO, Damen und Herren. Ja, übergriffige Politik. Ach, kommen wir mal ein bisschen weg von dem ganzen Gender-Thema und kommen wir mal ein bisschen in die reelle Welt zurück. Aber es hat ja alles nichts mit allem anderen zu tun. Übergriffige Politik bei Richterposten. Ja, es geht im Endeffekt darum, dass immer mehr politische politische Akteure, ja, irgendwelche Staatssekretäre, irgendwelche Mitarbeiter von irgendwelchen Politikern in Richterämter gehievt werden. So. Wir haben ja absolut Unabhängigkeit von Richtern in Deutschland, nicht wie in so anderen Ländern wie in Polen oder so, ne, die ja jetzt, oder Ungarn, die ja jetzt deswegen EU-Gelder nicht bekommen, weil da genau das Gleiche passiert. Ne, sagt der Herr, kritisiert das hier halt auch. Das ist vom Beck-Verlag einer, Schriftleiter der NJW. Und Beispiel von der CDU, Beispiel von der SPD, Beispiel von den Grünen, das machen alle lustigweise. Ne? Hier sagt er auch, wer Polen und Ungarn für seine Justizreform zu Recht scharf kritisiert, sollte selbst keine Angriffsfläche bieten. Sage ich ja immer wieder ganz gerne, ne? Genau das, wofür wir Polen und Ungarn kritisieren, genau das Gleiche machen wir auch. So, ja, wir haben mehrere Richterposten, die aufgrund von diesen politischen Querelen jetzt über Jahre schon unbesetzt sind. Ja, was natürlich die ganze Jurisprudenz überhaupt nicht irgendwie lähmt oder so in gewissen Aspekten. Ja, ein Schelm, wer da was Böses bei denkt. Ja, vielleicht hat es ja auch nicht immer nur mit politischer Orientierung zu tun, sondern man will einfach auch nicht, dass bestimmte Sachen juristisch aufgearbeitet werden. Ne? Und jetzt die Auseinandersetzung um das Präsidentenamt beim Oberlandesgericht Stuttgart als neue Eskalationsstufe. Die baden-württembergische Justizministerin will eine Abteilungsleiterin aus ihrem Haus dorthin befördern. Aber wir machen sowas nicht. Das machen nur die bösen Polen, die bösen Ungarn, die Undemokraten. Ja, die Reaktionen über diesen Angriff auf die Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz reichen von fassungslos über empört bis entsetzt. In Fachkreisen ja. Aber habt ihr da mal was in der Tagesschau von gehört? Nee, ne? Irgendwie, tja, was hier die genannten Vorgänge eint, sie lassen den Eindruck entstehen, als ging es der Politik nicht um eine sachgerechte, allein an der Eignung und Befähigung orientierte Besetzung von Richterstellen. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Ja. Also, ja. Ist schon ein bisschen traurig, ja, weil das ist eine Debatte, die man wirklich mal ein bisschen mehr führen soll. Aber lasst uns lieber darüber reden, wie Menschen in ihrer Gesundheit gefährdet sind, weil sie gedeadnamed werden. Ja, die öffentlich-rechtlich machen jedenfalls nichts Staatskritisches mehr. Also, so ein Thema kommt da überhaupt nicht vor. Ja, das kommt vielleicht mal in der lokalen Berichterstattung vor. Ansonsten musst du dir halt irgendwelche Fachartikel lesen. In dem Fall war das jetzt hier vom Beck-Verlag einer, der mal darüber was gesprochen hat. Ja, die Öffentlich-Rechtlichen machen auch was Staatskritisches. Die Öffentlich-Rechtlichen machen was Staatskritisches, wenn irgendein CDU-Politiker sich gegen das Gendern ausspricht oder so. Dann kannst du aber gucken, wie schnell die staatskritisch werden. Also. Dazu ein Tweet von MDR aktuell von vor 2 Stunden. Faeser warnt vor Radikalisierung von Protesten gegen steigende Energiepreise. Die Bundesinnenministerin sagte dem Handelsblatt, in der Corona-Zeit hätten Menschen zusammen mit Rechtsextremisten ihre Verachtung gegen die Demokratie herausgebrüllt. Diese Gefahr bestehe wieder. Widerlich, ekelhaft. Duckmäuserisch. Sollte sich auf einen Zettel oder auf so ein Plakat schreiben, ich verachte eure scheiß Demokratie. Der Witz ist doch, das heißt doch im Endeffekt, seid doch lieber, auch wenn ihr hungert und friert, bleibt lieber zu Hause, sonst werden wir euch Nazis nennen. Das Problem ist nur, das funktioniert, solange die Bäuche voll sind und die Wohnungen warm sind. Aber wenn die kalt sind und man nichts zu fressen hat, dann ist den Leuten scheißegal, ob die Nancy sie einen Nazi nennt. Da kannst du aber von ausgehen. Gehe ich auch von aus und ich hoffe, dass es auch so ist hier. Das wäre auch irgendwie echt komisch. Irgendwann muss da echt mal Schluss sein. Es muss irgendwann echt Schluss sein. Es geht so nicht mehr weiter. Nicht mehr ohne einen ganz schrecklichen Knall am Ende. Juhu, Antirassismus, aber totalitär. Ibran X oder X? Xavier? Candy lässt sich in Berlin feiern. Nee, ich glaube, er möchte damit auf den Malcolm anspielen und sich da in eine Reihe stellen oder so. Ich habe keine Ahnung, aber ja. Wo habe ich es denn? Da habe ich es. Okay. Ja, der Ibram X. Candy, zum Beispiel Autor von The Anti-Racist Baby, war in Berlin und hat dort einen Vortrag vor Gleichgesinnten gehalten. Das kann man gleich vorweg schicken. Niemand, also wie es hier der Autor Marc-Felix Serrao von der NZZ ausdrückt. Doch statt seine Thesen kritisch zu diskutieren, blamieren sich die Gastgeber mit serviler Ehrerbietung. Hätte ich nicht anders erwartet, wenn der Messias, der Rassenmessias aus den USA zu Gast ist, da fragt man natürlich keine unbequemen Fragen, sondern huldigt dem Rassenmessias. Aber mit freiheitlichem Denken hat Antirassismus, wie Candy ihn definiert, nichts zu tun. Der 39-jährige Professor für Geisteswissenschaften von der Boston University gehört zu den radikalsten Verfechtern der amerikanischen Identitätspolitik, jener zeitgeistigen Strömung, die Menschen im Namen von Antirassismus und Antisexismus wieder nach Hautfarbe, Geschlechtern und sexuellen Präferenzen sortiert und diese Gruppenzugehörigkeiten zum zentralen Faktor in politischen Auseinandersetzungen erklärt. In Candys Augen sind Menschen entweder Rassisten oder Antirassisten. Dazwischen existiert nichts, keine Farbenblindheit und auch kein Nichtrassismus. Alles, auch Ideen und Institutionen, ist entweder das eine oder das andere. Und antirassistisch ist für ihn nur, wer daran mitwirkt, Gleichheit herzustellen. Und zwar nicht Individuen, sondern zwischen besagten Racial Gruppen. Wer als Liberaler gehofft hatte, dass dieses Denken in Europa nur auf linke Medienleute und einige lautstarke Aktivisten aus dem akademischen Mittelbau Eindruck macht, der wird am Berliner Gendarmenmarkt an diesem Abend eines Besseren belehrt. Im Einstein-Saal der Berlin-Brandenburgischen Akademie ist Präsident Markschies nicht der Einzige, der von einer kritischen Auseinandersetzung, die dem Namen seiner Institution gerecht würde, nichts wissen will. Nach der Eloge des Gastgebers folgt noch eine Liebeserklärung des Präsidenten der American Academy in Berlin, Daniel Benjamin. Der ist Mitveranstalter des Abends und auch für ihn ist der Gast aus der amerikanischen Heimat einfach nur ein fantastisches One-Man-Cultural-Phenomenon. Ja, und dann kommt Candy und er muss sich in rund anderthalb Stunden weder von der Journalistin Rose Ann Clermont, die mit ihm ausnahmslos im Tonfall einer Bewunderin über Werk und Vita spricht, noch vom Publikum kritische Fragen anhören. Ob es an der Sorge des fast ausschließlich weißen Publikums liegt, öffentlich des Rassismus bezichtigt zu werden? Das einzige Mittel gegen rassistische Diskriminierung ist antirassistische Diskriminierung, schreibt Candy. Na, wenigstens ist er ehrlich. Wer das anders sieht, wer positive Diskriminierung nicht für eine segensreiche Sache, sondern für leistungsfeindlichen Unfug hält und deshalb ablehnt, ist für ihn genau ein Rassist. Auch die freie Wirtschaftsordnung gehört für Candy zu jenen Dingen, die schnellstens überwunden werden müssen. Denn Rassismus und Kapitalismus sind siamesische Zwillinge. Ja, der durchgeknallte Guru, das war ja das, was noch gefehlt hat zu der ganzen Religion. Ne? Das passt ja. Das kann ich noch gar nicht. Im Berliner Einstein-Saal wird es an diesem Abend nur einmal und auch nur beinahe kritisch. Eine Lehrerin erzählt, dass sie mit ihren Schülern über Candys Vorstellungen gesprochen habe. Diese seien alles andere als begeistert gewesen und hätten sich vor allem mit der Behauptung schwer getan, es gebe keine nicht-rassistischen Ideen, sondern nur rassistische oder antirassistische. Ihr sei dann keine gute Antwort eingefallen, sagt die Lehrerin. Doch statt die Ursache dafür in Candys manichäischem Weltbild zu suchen, sucht sie lieber seine Hilfe. Was sie beim nächsten Mal denn besser machen könne, will sie wissen. Candy lächelt sanft und erklärt der Dame, was aus seiner Sicht das Problem ist. Viele Menschen hielten sich beim Thema Rassismus für Experten, sagte er. Das seien sie aber nicht. Wenn er andere auffordere, Rassismus zu definieren, sprechen sie immer über sich selbst und weshalb sie keine Rassisten seien. Das Publikum lacht, die Lehrerin auch. Die Schüler, sagt Candy, müssen mehr Demut haben und verstehen, dass sie keine Experten seien. Niemand widerspricht. Mehr Demut, bitte. Die Veranstaltung mit Ibram X. Candy sei nur der Auftakt im Kampf seiner Institution gegen Rassismus, kündigt Präsident Markschies an. Weitere Veranstaltungen würden folgen. Nach diesem Abend kann man im Sinne der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften im Besonderen und des Wissenschaftsstandorts Berlin im Allgemeinen nur sagen, oh je. Das. Warum geben wir so jemandem überhaupt ein Podium? Du würdest doch auch niemanden zu dir einladen, der dir aufs Sofa scheißt und sagt, deine Frau ist eine hässliche alte Hulle und du bist ein Idiot und würdest denen dann noch sagen, ja, sie haben ja recht. Was soll ich denn beim nächsten Mal anders machen? Ich wollte mich eh längst trennen. Aber du kannst nur aufs Sofa scheißen oder Anti aufs Sofa scheißen. Aber du kannst nicht aufs Sofa scheißen, das geht nicht. Ja, genau. Alter Schwede. Ja, geht gleich weiter, genau. Die Northern School of Dance, nee, Northern School of Contemporary Dance in Leeds ist eine der führenden Institutionen in Großbritannien für modernen Tanz. Und die haben jetzt Ballett von ihren Vortanzveranstaltungen verbannt. Weil Ballett kommt mit einem ganzen Rucksack voll weißer europäischer Ideen. Ja, nur Leeds. Als ich das letzte Mal geguckt habe, war es Leeds zumindest nicht mehr in der EU, aber kontinental immer noch in Europa zu verorten. Also diese jahrhundertealte Kunstform wird als Barriere gesehen, wegen der ausgrenzenden finanziellen Belastung für den Unterricht. Ja. Und die Idealisierung bestimmter europäischer Körperformen und der Rollenverteilung entlang der Geschlechtergrenzen. Europäische Körperformen? Sag mal, Telegraph, haben sie euch ins Gehirn geschissen? Europäische Körperformen, das ist ja, naja. Es ist im Wesentlichen eine elitäre Form. Junge Menschen müssen in der Regel für die Teilnahme an Ballettunterricht bezahlen. Und für eine große Anzahl potenzieller Schüler gibt es keinen Zugang zum Ballett. Fuck, ganz was Neues. Weißt du, wofür man auch bezahlen muss? Klavierstunden, Hip-Hop-Tanzstunden, Fahrstunden, alles Mögliche. Für alles, was man irgendwie lernen muss, muss man einen Lehrer bezahlen. Wow! Wovon lebt ihr denn, Tanzschule in Leeds? Etwa von kann ich da hinkommen und sage, ich möchte jetzt tanzen lernen, aber von mir kriegt er höchstens mal irgendwie ein bisschen heiße Luft, wenn ich Bohnen gegessen habe oder was? Bring dem Prekariat bei zu tanzen. Die Frage des Vokabulars hängt von der traditionellen Terminologie des Balletts ab, die zu geschlechtsspezifischen Unterscheidungen wie Ballerina für Frauen und Danseur für Männer geführt hat. Und der alltäglichen Verwendung von Männer und Frauen oder Mädchen und Jungen im Tanzunterricht. Ich weiß nicht mehr, was ich da noch sagen soll. Ich weiß es einfach nicht mehr. Das ist schon so krass. Die meisten unserer Ballettmitarbeiter wurden zu einer Zeit ausgebildet, als die Trennungen im Ballettunterricht klar waren und Männer Frauen hoben. Ja, woran liegt das wohl? Weil, ich meine, guck dir die Damen auf dem Foto an, wen sollen die denn hochheben? Raoul Krauthausen? Unterdrückung, Machtstrukturen. Die Änderung erfolgte nach einem dreijährigen Prozess, der 2019 mit der beruflichen Weiterentwicklung der Mitarbeiter begann, um mehr über unbewusste Voreingenommenheit zu erfahren. Es tut mir leid für die Mitarbeiter der Tanzschule, dass sie Struggle-Sessions machen mussten. Und dieser Prozess wurde durch Black Lives Matter beschleunigt, was zu einem Fokus auf die Dekolonisierung des Lehrplans führte. Wir sind in Europa. Das ist eine europäische Kunstform. Leckt mich alle am Arsch. Die Schule ist eine der Mitgliedsschulen des Conservatory of Dance and Drama. Das Pläne entwickelt hat traditionell eng anliegende Tanzkleidung wie Trikots aufzugeben, um Transgender-Personen stärker einzubeziehen. Nur noch alle den gleichen Overall. Ja. Am besten was Weites, so, damit man nicht sieht, ob die Person irgendwie, nicht, dass man denkt irgendwie, dass das hier ein schöner Körper ist, den sie hat oder so. Ich danke der existenziellen Krise auf Twitter dafür, dass sie mir diesen Beitrag heute Morgen untergeschoben hat. Das war das Erste, was ich gelesen habe, nachdem ich aufgestanden bin. Ey. Deswegen bin ich heute wahrscheinlich so zornig. Boah, wenn ich schon Transatlantik lese, könnte ich Monuments of the Future. Ja, Bilderstürmer, Denkmalstürmer. Ja. Hier hat das ist im Endeffekt vom Goethe-Institut in Amerika, amerikanisches Goethe-Institut. Das ist ja die deutsche NGO-Repräsentanz in allen Herren Ländern, Goethe-Institut. Mehr sage ich jetzt einfach mal nicht dazu. die haben im Endeffekt einige internationale Künstler aus Amerika nach Berlin geholt zu einer Tagung. Und bei dieser Tagung ging es darum, wie sehen die Denkmale der Zukunft aus? Wisst ihr schon, in welche Richtung das Ganze geht? Wir haben es ja mitbekommen, haben wir auch darüber berichtet, was in Amerika in den letzten Jahren mit den ganzen Statuen und so weiter passiert sind. Ne? Ja. Ja, es geht um die Frage, welche Rolle Denkmäler für die Gesellschaft spielen könnten. Im Falle unzähliger Denkmäler zu Ehren konföderierter Generäle im Südosten der USA lautet die Antwort, gar keine Rolle. Ja, hört sich schon mal gut an. Ne? In den letzten Jahren wurden sie überall abgebaut. Die Anführungszeichen habe ich jetzt hinzugefügt. Zu Recht, meint die US-amerikanische Designerin und Anthropologin, oh Gott, Dory Turnstall. Kennen wir die irgendwoher? Wer braucht Erinnerung? Ich muss nicht an das Trauma der Sklaverei erinnert werden. Ich muss an den Widerstandsgeist erinnert werden. Denn das Trauma der Sklaverei ist in meiner afroamerikanischen Familiengeschichte eingeschrieben. Mhm. Für Turnstall stehen die steinernen Südstaaten-Generäle für einen sehr gegenwärtigen Rassismus. Lebe ich in einem Umfeld, wo ich immer noch Verfolgung und Diskriminierung erfahre? Ja, an Denkmäler können Menschen zum gemeinsamen Andenken und Trauern zusammenkommen. Aber auch, um dieses Andenken zu entehren. Ja, also man muss aufpassen, ja. Als Antwort auf diese Problematik hat der US-amerikanische Holocaust-Forscher und Kulturwissenschaftler Michael Rothberg seine Theorie von der multidirektionalen Erinnerung entwickelt. Was er damit meint, wird nicht so ganz klar, weil jetzt kommt anekdotische Evidenzgeschwurbel. Wenn ihr dem nicht folgen könnt, habt ihr es richtig verstanden. Rothberg erzählt vom Besuch des afroamerikanischen Bürgerrechtsaktivisten und Soziologen W.E.B. Du Bois Ende der 40er Jahre im zerstörten Warschau, am Mahnmal für die Opfer des Ghettoaufstandes. Du Bois hat nicht versucht, seine Erfahrung von Rassismus damit gleichzusetzen. Aber die Konfrontation mit dem Holocaust brachte ihn dazu, die falsche Vorstellung von Menschenrassen noch einmal gründlich zu überdenken und die Verbindung zwischen Rassismus und Antisemitismus endlich zu sehen. Habt ihr es verstanden? Ich hab's nicht verstanden. Rumgeschwurbel. Ja, also normale Statuen als geschichtliche Monumente und Überbleibsel unserer Kultur aus einer Zeit, deren Moralität wir vielleicht nicht mehr teilen, aber trotzdem sind das Denkmäler, die Geschichte. Aber nein, sie müssen eine gewisse Funktion haben. Sie müssen die Trauer und den Widerstandsgeist quasi wiedergeben. Ansonsten sind sie nichts wert. So, und ja, ich gehe davon aus, dass da jetzt halt sehr viele Leute auch auf die Gedanken gekommen sind, ja, wir können doch einfach mal die alten Denkmäler wegmachen und neue Denkmäler hinmachen, so wie es ja in Amerika auch in den letzten Jahren passiert ist. Und in Deutschland teilweise ja auch. Es gab ja einige Beispiele, zum Beispiel dieses Gedicht an der Universität, ne, falls ihr euch noch daran erinnert. Ne? Blumen und Alleen und so weiter. Genau, Straßen da. Oder der Bismarck in Hamburg. Ja, also es geht munter weiter und ich meine, die Begründung habt ihr gerade gehört. Was ist die Begründung? Ich sehe die Begründung nicht so ganz. Ne? Lebe ich in einem Umfeld, wo ich immer noch von Verfolgung und Diskriminierung erfahre? Ja. An Denkmäler können Menschen zum gemeinsamen Andenken und Trauer zusammenkommen, aber auch um dieses Andenken zu entehren. Also, ja. Ich hätte mir da eine etwas bessere Begründung irgendwie gewünscht. Ja, also die geben sich mittlerweile echt gar keine Mühe mehr. Weiß auch nicht mehr, was ich sonst dazu sagen soll. Ach ja, hier ist ein Artikel, der mich hat schmunzeln lassen, weil ich bei der Beschreibung von diesem Phänomen an eine ganz andere Gruppe denken musste, die das auch immer so praktiziert. So monetarisierst du Omas und Obdachlose auf TikTok. Du willst Ruhm und Reichtum im Internet? Dann filme dich einfach dabei, wie du ahnungslosen Leuten Geld, Geschenke und Blumen in die Hand drückst. Vielleicht siehst du irgendwo eine ältere Dame allein mit ihrem Kaffee an einem Tisch. Sie ist die perfekte Ressource, um Internetruhm zu generieren. Zuerst platzierst du einen Kumpel mit Kamera unauffällig in der Nähe. Dann überraschst du die Dame mit einem Blumenstrauß und demonstrierst deine überbordende Menschlichkeit. Und schließlich stellst du das Video ins Internet, wo dich 60 Millionen Views und Einnahmen an Werbegeldern erwarten. Fertig. Stark. Sehr sozial. Das erinnert mich irgendwie an die Politiker, die diese Woche im Ahrtal waren und da einen dicken Mann notiert haben. Symbolhandlung oder so, glaube ich, heißt das. Tja, gemeinsam ist vielen dieser Aktionen aber, dass sie weder zufällig noch freundlich sind. Vielmehr filmen sich Leute gezielt dabei, wie sie vermeintlich Gutes tun und nutzen das Video vor allem für ihren Erfolg. Oder ihr politisches Ziel? Gibt verschiedene Varianten. Mal zahlt jemand aus dem Nichts eine Rechnung an der Supermarktkasse, mal spendiert jemand ein extrem hohes Trinkgeld. Gefilmt und abgefeiert werden auch überraschende Jobangebote und Geschenke für Obdachlose. Manche kleben sich auf die Straße. Ah, nee, das steht hier gar nicht. Sorry. Ja. Doch es gibt einen Unterschied zwischen der altruistischen Freundlichkeit, die ein Dritter zufällig filmt, und der gezielten Inszenierung von Freundlichkeit. Denn die Inszenierung passiert gezielt, um damit Likes und Follower zu gewinnen. Und halt Geld zu gewinnen und politischen Machteindruck zu erwecken, irgendwelche Sachen durchzusetzen. Ja, wird hier zu Recht kritisiert in der ganzen Sache, in dem Artikel, dieses Random Act of Kindness, ja, aber wie gesagt, die Vorgehensweise hat mich an bestimmte andere politische und aktivistische Akteure doch sehr erinnert. Euch vielleicht auch, ich weiß es nicht. Vor allem musste ich schmunzeln bei dem Artikel. Mal etwas Leichteres hier. Wir sind ja heute sehr spicy. Ja, machen wir mal ein bisschen mit Gamergate weiter. Hier haben wir 8 Trends aus den 90er Jahren in Dungeons & Dragons, von denen wir froh sind, dass sie weg sind. Und da kommen wir, kannst ja mal mitscrollen vielleicht. Der erste Punkt ist Gatekeeping the Game as a Niche Hobby. Also hier wird so getan, als hätten die Rollenspieler damals in den 90ern also die Türen so fest zugehalten, damit das bloß kein Mainstream-Hobby wird, und hätten niemanden reingelassen, was natürlich völlig lächerlich ist. Natürlich geht es darum, dass queer People und Frauen ausgeschlossen worden sind und People of Color und so ein Scheißdreck, was halt einfach nur gelogen ist. Gerade Frauen zum Beispiel haben eher über die Leute gelacht, die diese Spiele gespielt haben in den 90ern, haben gesagt, geh weg. Nicht, dass das es war nicht nur auf wegen Frauen... dem Gatekeeping. Nicht, dass es nicht auch Frauen gegeben hätte, die da mitgespielt haben und die in dem Hobby genauso aufgegangen sind wie die männlichen Spieler. Es geht hier, glaube ich, eher um die Leute, um die Jocks, die die Nerds damals noch verlacht haben und jetzt gerne auch mitspielen wollen und möglichst auch bestimmen wollen, welche Richtung das Hobby nimmt. Und Gatekeeping ist jetzt noch viel wichtiger als zu jeder Zeit auf dieser Welt vorher. Wenn ihr eine Nische habt, beschützt sie. Beschützt sie mit Klauen und Zähnen. Okay, dann geht's um To Hit Armor Class Zero. Da haben sie sicher recht, dass das keine gute Idee war. Dann geht's um Railroading Modules, also Spiele, die halt nicht genug Entscheidungsfreiheit lassen, ist auch gut. Dann geht's um Greyhawk, bla bla bla, die Satanic Panic, Lack of Online Capability. Alles Sachen, wo man drüber sprechen kann. Und dann kommt aber wieder, there was less diversity throughout the hobby. Und da dran sind natürlich, wer auch sonst, die Leute schuld, die da praktisch eine gated community draus gemacht haben. Movements to create more diverse spaces in the hobby have gained traction in the last 10 years. And with that a shift in the community's dynamic has also occurred. Ja, so kann man eine feindliche Übernahme natürlich auch beschreiben. Ja. Und das Letzte finde ich besonders lustig, halt Wizards of the Coast, die haben natürlich geholfen, das Ganze aus dieser Nische rauszuholen, nachdem sie es TSR Inc. abgekauft haben. Völlig, völlig lächerliche Behauptung. Wizards of the Coast gehört Hasbro, und Hasbro ist eine Riesenfirma, und die entscheidet nur rein nach Zahlen und nicht nach irgendeinem verkackten Gutmenschentum. Und im Endeffekt beugen die sich diesen ganzen Aktivisten auch nur, weil sie Angst haben, dass alles andere ihre Monetarisierung, ihre IP beschädigen würde. Ja, aber man kann sich das natürlich auch schönreden, wenn man ein beschissener Terrorist ist. Aber die sind pro Hass, ne? Oscar Wildfan sagt, er hat als Spieler immer darauf bestanden, dass Spieler Charaktere spielen, die ihrem Spielergeschlecht entsprechen. Das war bei uns auch lange eine Regel. Ja. Gatekeeping. Ja. Verpisst euch aus unserem Hobby. Verpisst euch einfach. Niemand will euch. Hier haben wir einen Artikel über das 35-jährige Jubiläum von der Metal Gear-Reihe. Wer es nicht kennt, Hideo Kojima. Ja, das ist so schon alt. Ja, die ersten Spiele sind auf dem MSX-Computer damals erschienen und aufs Nintendo Entertainment System portiert worden. Nice. Die Leute kennen ja erst die Sache ab Metal Gear Solid, aber die Metal Gear-Spiele gab es schon ein ganzes Stück vorher. Und Kotaku feiert diese 35 Jahre, indem sie einen ganzen Artikel nur über ein Spiel machen, nämlich über das letzte und über eine Figur in diesem Spiel, nämlich die Scharfschützin Quiet, die in einem Revealing-Outfit durch die Gegend läuft. Und dieses Outfit hat auch eine Geschichte, nämlich sie ist mit praktisch experimentell mit Parasiten vollgepumpt worden, die ihr, solange sie im Sonnenlicht ist, halt ihre eine besondere Stärke, Schnelligkeit etc. pp. Verleihen. Es gibt da auch eine Szene, wo sie vergewaltigt werden soll. Und in der ist sie halt komplett angezogen und hat keine Superkräfte praktisch sozusagen. Aber sobald die Typen sie versuchen zu entkleiden, macht sie sie alle platt. Aber selbst das reicht dem Kotakuisten hier nicht, weil das ist ja die alte Geschichte mit Vergewaltigung und so. Das ist ja faul und lazy und überhaupt und sowieso. Kojima könnte so viel erzählen, wie er wollte über seine Ideen. Am Ende ist er doch nur ein Sexist, der halt diese Figur nutzt, um seiner Erotisierung da irgendwie Vorschub zu leisten bei seinen Käufern. Das ist ja böse. Dass diese Figur auf einer echten Schauspielerin beziehungsweise einem Model basiert, die dafür gemotion-capped worden ist und der Gesicht diese Figur auch trägt und dass diese Frau offensichtlich kein Problem damit hatte, so aufzutreten, das ist wie immer der Ashley Barthan an diesem Fall, aber auch das gilt ja für ganz Kotaku, dass ihnen immer scheißegal ist, ob Frauen was selber entschieden haben zu tun oder nicht. Hauptsache, es wird dem progressiven Kult gehuldigt. Warum ist Kotaku eigentlich noch nicht tot? Ja, ich weiß nicht, auf welcher Veranstaltung dieses Bild gezeigt wurde, beziehungsweise ich habe es schon wieder vergessen, aber dieses Bild ist wunderbar. Wir haben hier ein Schaubild, das die Games-Industrie zeigt. Wir haben Lack of Industry Diversity, also einen Mangel an Diversity in der Industrie. Das führt dazu, dass der weiße, männliche Gamer privilegiert wird. Das wiederum führt dazu, dass Frauenfeindlichkeit entsteht. Dann haben wir hier eine rote Pille. Daneben steht Hardcore Gamers and the Manosphere. Wie sie da hinkommen. Das ist der Filter, ne? Und dann haben wir hier unten das Bild für Gamergate. Und das will mir einfach nicht in den Kopf. Das sieht aus wie eine Nonne, die einen gebrochenen Arm hat oder so. Was bedeutet das? Hat Gamergate irgendwem den Arm gebrochen? Ich kann mich nicht daran erinnern. Der Arm, weil die Nazis sind immer nach oben und das andere, der wird dann hochgehalten. Nee, das sind die Opfer. Das sind die eisernen Jungfrauen, die Gamergate schlimm missbraucht hat. Und das sind mit dem Arm. Und durch Gamergate wurde extremistischer Diskurs und Ideologie normalisiert. Und durch diese Normalisierung entsteht dann extremistische Evangelization, also dass das weiterverbreitet und gepredigt wird. Und daraus entsteht dann das Mainstream Games Soft Cell White Supremacy. Und dann sind wir wieder beim Anfang, nämlich Lack of Industry Diversity, und dann geht der Kreis von vorne los. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Aber ja, Stalin wäre stolz auf dich gewesen. Die Propagandaabteilung der KPDSU wäre stolz auf dich gewesen. Und dann muss man dann ein zweites Mal durch den Gamergate-Filter, ja? Ja, du musst da, das ist wie Sisyphos. Wenn du ein queerer Transgamer bist, musst du jeden Tag hunderte von Malen durch diesen Kreis gehen. Ich glaube, wir haben das alles falsch verstanden. Dieser Clown, das ist ein SJW. Und dem seine extremistischen Diskurse und Ideologien wurden normalisiert wegen Gamergate, also mit Vorwand Gamergate. Und das führt dann dazu, dass extremistische Evangelisierung, also dass die da irgendwie bekehrt werden zum Extremismus, also die Feministen. Und das führt dazu, dass White Supremacy normalisiert wird, weil das ein Quatsch ist, von dem die ganze Zeit immer reden. Und das führt ja dazu, dass wenig Diversität ist, weil man den ganzen Frauen erzählt hat, dass es zu gefährlich für sie ist und sie sich deswegen fernhalten. Das ist wirklich... Okay, jemand im Chat sagt, das wäre Saint Sarkisian hier unten. Das kann natürlich sein. Ich kann mich trotzdem nicht daran erinnern, dass man ihr den Arm gebrochen hat. Aber gut, mal das so ein bisschen übertreiben darf man ja schon. Ne? Ja, das war ja der Artikel, wo das... Ja, gut, da war nur das Bild eigentlich das, was ich... Games for Change hieß die Veranstaltung und der Brad Glasgow hat das Bild geschossen, genau. La la la la la, ja ja. Das Thema der Woche, fast. Juristisches zum Layla-Verbot, rechtliche Grundlagen, scheide aus. Ja, ich denke mal, das hat so ziemlich jeder mitbekommen. Und hat sich gefragt, was ist los? Was ist das für ein Lied? Hä? Worum geht's? Die Stadt Würzburg hat ein Fest ausgerichtet und als Veranstalter, als Ausrichter dieses Festes haben die halt gesagt, dieses Lied darf dort nicht gespielt werden. Es ist also nicht so gewesen, dass es verboten wurde oder dass es irgendeinen Verwaltungsakt gab. Das ist nicht der Fall. Allerdings zeichnet sich ab, dass dieser ganze Layla-Fall jetzt quasi als Blaupause genommen wird, um zu sagen, ja, wir müssen da doch die Zügel vielleicht ein bisschen anziehen. Also verboten ist es nicht. Die Betonung liegt auf dem Wort Ausrichterin. Denn das ist zunächst einmal die Besonderheit in Würzburg. Die Behörde ist gar nicht in erster Linie als solche tätig geworden. Und ein Verbot im verwaltungsrechtlichen Sinne ist nicht ausgesprochen worden, sondern nur als Veranstalterin. So rein Privatrecht, Hausrecht, ja, alles. Ja, hat da einer den Hand gehoben? ja, also es ist kein Verwaltungsakt gewesen, es war einfach nur rein privatrechtlich gewesen, aber die nächste Konsequenz war, dass halt ja, gewisse Personen auch auf die Düsseldorfer Veranstalter von der Rheinkirmes zugegangen sind und halt mehr oder weniger Weichendruck auf die ausgeübt haben, unter diesem Eindruck, dass Würzburg das verboten hätte. Ne? Die Stadt hat den Veranstalter angefragt und dieser hat dann eigenständig die Playlist entsprechend vorgegeben, Layla also gestrichen. Also im vorauseilenden Gehorsam. Die Verbotsfrage ist daher bisher theoretisch. Um sie aber zu beantworten, ja, es sind solche Fälle denkbar. Würde beispielsweise die Liedauswahl so eingeschränkt, dass am Ende Diskriminierungen nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz herauskrämen oder würden jugendgefährdende Lieder gespielt, sind auch behördliche, also verwaltungsrechtliche Auflagen und Einschränkungen denkbar. Also wir sehen, wo die Reise hingeht, Leute, ja? Ich hoffe, das ist erstmal hingegangen. Ja, und es gab halt auch jede Menge Politiker und Journalisten und so, die, nachdem das zuerst rumging, direkt gesagt haben, so, ja, das geht ja auch nicht mehr, aus der Zeit gefallen, alt und Bilder und bla und blub. Also sind da wieder alle über ihre eigenen Füße gestolpert dabei, sich zu freuen, dass sowas im Endeffekt nicht stattzufinden hat in so einem öffentlichen Kontext, ne? Und was ja auch viele Leute, also mein Favorit war nicht, glaube ich, bei der Bild irgendwie gesehen, bei WTV, da hatten sie so einen, ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber halt so ein Ballermann-Sänger und der hat halt nur von seinem Handy vorgelesen irgendwelche Texte von anderen Leuten so. Und ja, was die da teilweise singen und auch schon vor 10, 20 Jahren gesungen haben. Und es ist alles krasser als dieses Lied, ne? Und dann, was natürlich auch viele Leute gesagt haben, irgendwelche Hip-Hop- und Rap-Geschichten und so. Und da gibt es ja auch tatsächlich viele Sachen, ja, die auf dem Index jugendgefährdende Sachen halt stehen. Ne? Und gerade auch der Deutschrap mit seinem, also diese Gangster-Rap-Geschichte. Ich halt, da kursiert ja auf Twitter so ein Ding jetzt, wo Layla einem Text gegenübergestellt wurde, wo irgendwie eine Frau erst ermordet und vergewaltigt wird und dann die Mutter Alter. Und dann der Vater Wer ermordet. Wer denkt sich so eine Scheiße aus? Und sowas. Ja, aber da haben wir halt auch wieder das Problem, du kannst ja die Kultur von anderen Menschen nicht einschränken, Mammon, nur weil dir das irgendwie nicht gefällt. Das sind deren Diskriminierungserfahrungen, die so verarbeiten, bla bla bla bla. Ich verstehe langsam einfach nicht mehr. Also wir leben nicht mehr in einem geschlossenen Bezugssystem. Also früher war das klar. Also wenn die Ärzte oder Falco oder so Ärger mit dem Staatsanwalt bekommen haben, dann wurde das zumindest noch aus irgendeinem Wertesystem abgeleitet. Aber dieses Ding hier ist völlig jenseits von irgendwelchen Wertesystemen. Das ist einfach, das gefällt mir nicht. Das muss weg. Und wenn also, du wenn Leute das hast, die dir zuhören, dann kommt das halt weg. Ja. Wenn das wirklich alles von irgendwelchen Sozial- oder Geisteswissenschaften ausgeht, ja, dann glauben die vielleicht, sie sollen genau das machen, werden dafür da oder so, kritisch denken und alles anprangern. Und ja, die wollen ihre Scheiße halt auf das unbeschriebene Blatt draufschreiben und haben Angst, dass auf dem unbeschriebenen Blatt morgen draufsteht, meine Puffmama heißt Layla. Das ist halt das Ding. Und deswegen ja, so eine Art, ja, genau. Sie meinen, sie könnten das alles regeln und noch machen und bestimmen und einstielen und weiß ich nicht, was alles. Ne? Ich meine, was passiert? Und merken gar nicht, wie sie aber den Leuten damit über die Persönlichkeiten ziehen und dann alles gleich machen und ja, nach alles in irgendwelche Schemata reinpressen, in die keiner rein will halt, ne? Was passiert denn, wenn die mal Lola von den Kinks hören? Explodiert ihnen dann der Kopf? Wird das, dann auch nirgendwo mehr gespielt? Kommt das aus dem Radio weg? Oder? Also, es ist halt so, es ist ja durch gewisse Sachen gedeckt. Allerdings kann man zwei Sachen machen. Man kann in einem Schritt das Jugendschutz relevant titulieren, dann darf es nur noch in Veranstaltungen ab 18 Jahren beziehungsweise ab einer gewissen Uhrzeit erst gespielt werden. Das kann dann auch durchgesetzt werden behördlich. Oder dann gibt es ja auch noch eine lustige Sache. Es gibt ja die Charta der Vielfalt und die Charta der Antisexismusbewegung, die sehr viele Städte unterschrieben haben als freiwillige Selbstverpflichtung. Nun ist es jetzt zu prüfen, wie diese Kommunen diese Absichtserklärung in tatsächliches Handeln umsetzen. Also ist es klar, wohin die Reise geht. Es wird bald wahrscheinlich Listen geben, welches Lied ist sexistisch, welches Lied ist jugendschutzrelevant, darf nur noch ab einer gewissen Zeit gespielt werden. Und die Städte werden das dann auf kommunaler Ebene, jede Stadt wird das anders entscheiden. Das ist alles von der Kunstfreiheit. Weil die Aktivisten sitzen ja in den Behörden, das sind ja die Gleichstellungsbeauftragten, die ja deren Thema, die sind ja genau für sowas da. Die sind ja genau für sowas da. Für was sind die denn sonst da? Die sind ja genau für sowas da, um festzulegen, was ist jugendgefährdend, was ist diskriminierend und dann zu gucken, wie kann man damit umgehen, selbst wenn das von der Meinungsfreiheit gedeckt ist und von der Wettbewerbsfreiheit gedeckt ist. Wenn die Städte sich diese freiwillige Selbstverpflichtung auferlegt haben, dann müssen die entweder diese kündigen, was marketingtechnisch schwierig wäre, und deswegen werden die sich halt irgendwas zurechtbiegen, wie sie es dann umsetzen. Siehe, wie es jetzt hier in Düsseldorf gelaufen ist. Ne? Da ist die Stadt auf den Veranstalter zugetreten und hat gesagt, ja, siehst du die Diskussion, willst du dich dieser Diskussion aussetzen, mach doch einfach mal. Mhm. Tja, da muss man aber auch dem DJ vorstellen. Kommt das so, und eine Playlist erstellen, das ist irgendwie, das ist ja auch ein bisschen eine Vorgabe, die gar nicht nötig ist für so einen DJ, beziehungsweise wofür brauche ich den dann überhaupt noch? Ne? Schwachsinn. Es gibt ja jetzt ein staatliches, europaweites YouTube. Da kann man nur noch die vom Staat vorgegebenen Playlists abspielen. Überall läuft die gleiche Musik. Juhu. Juhu, die WM in Katar. Freut euch auch alle darauf. Ja, einfach nur ein kleiner random Artikel. Kataris haben im Endeffekt internationale Besucher gewarnt, dass sie sich doch bitte an das katarische Recht halten. Ja, da ging es um Alkohol einerseits, das halt, gibt es da Sonderregelungen für die Stadien, aber außerhalb der Stadien, beziehungsweise der Festivalsgelände, wo das stattfindet, da ist halt Alkohol schwierig. Der Brauch nach den Spielen zu trinken und Party zu machen, der eigentlich zur Norm gehört bei solchen Veranstaltungen, ist hier strikt verboten. Im Prinzip wird es generell keinerlei Partys geben. Jeder muss einen klaren Kopf behalten, wenn man nicht riskieren will, im Gefängnis zu landen. So, und auch wenn ihr mit eurem Partner anreist, passt auf. Sex sollte nicht auf dem Plan stehen, es sei denn, sie kommen als Ehemann und Ehefrau nach Katar. Bei der diesjährigen WM gibt es im Grunde zum ersten Mal überhaupt ein Sexverbot. Die Fans müssen vorbereitet sein. Sollten Zuschauer der Spiele gegen die strengen Regeln verstoßen, droht eine Haftstrafe von bis zu 7 Jahren. Ja, macht das nicht alles Spaß? Ja, super, dann kommst du gar nicht mehr raus aus dem Scheißland. Ja, und wunderbar. Besonders aufpassen müssen in Katar Homosexuelle. Im Wüstenstaat ist es nicht erlaubt, Homosexualität auszuleben. Juhu. Darf ich denn mal eine Regenbogenflagge mitbringen? Die Stadien werden ja auch alle klimatisiert, ne? Mhm. Während wir hier gesagt bekommen, wir sollen möglichst nur noch zweimal die Woche duschen, ne? Zur gleichen Zeit, ne? Am besten. Oh, jetzt ist leider Fernseher schon wieder ausgefallen. Kein Strom mehr, schade. Oh. Vielleicht nehmen wir da einfach nicht teil. Das spart doch unheimlich viel Energie, wenn wir da einfach nicht teilnehmen. Dann bleiben auch die Fernseher aus und was weiß ich. Ja, der Gatzer Tim ist leider irgendwie, also was heißt leider, aber der ist jetzt schon zum dritten Mal irgendwie zu Gast. Es tut mir leid, dass es immer der gleiche ist. Aber schauen wir mal, was er uns heute mitbringt. Das ist ein Standbild. Ach shit, fuck. Ach so, das Video. Okay, dann schauen wir uns das einfach an. Was da drunter steht, das geht nämlich darum, dass die Frau Fester ein Praktikum ausgelobt hat bei ihr als Abgeordnete. Und besonders freuen wir uns über Bewerbungen von Finta-Personen und BIPOX. Schreibt uns gerne eine Bewerbung und schaut davor nochmal in die Ausschreibung. Wir freuen uns richtig doll. Richtig doll. So kommunizieren heutzutage Politiker. Und halt dieses, ja, wir, ne? Also, das zeigt doch schon, wenn du dich da als weißer Heteromann bewirbst, kannst du einfach vergessen, dass du bewerbe ich mich einfach als Transfinter, was das Problem? Moment mal. Also, Indigene sind doch explizit angesprochen, hallo? Das ist so. Du weißt doch, was Indigen bedeutet. Du weißt doch, dass damit nicht gemeint ist, die Menschen, die schon länger hier wohnen. Aber Indigen war es. Oder meinst du, sie diskriminiert mich dann, weil ich ein Viertelpole bin, oder wie? Indigen steht aber auch nicht, oder? Doch, Black Indigenous People of Colors. I see. Ja, ich finde das Video auch ganz gut. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, diese Frau mit ihrem Mindset hat im Bundestag nichts zu suchen. Ganz einfach. Und wenn da jemand jetzt frauenfeindlich schreit, damit hat das gar nichts zu tun. Ich würde auch Rezo im Bundestag genauso scheiße finden. Auf jeden Fall hat die voll Segelohren, das wollte ich nochmal gesagt haben. Damit du noch was zum Äußern. Ja, Deutschland, eine Erfolgsgeschichte. Juhu, endlich, wir haben es geschafft. 2 Millionen Leute nutzen das Angebot der Tafeln. Wenn wir uns jetzt anstrengen, können es nächstes Jahr schon 4 Millionen sein. Ja? Endlich mal ein Bereich, wo Wachstum passiert, Wahnsinn. Ja. Da sind wir praktisch Weltmarktführer mit den Tafeln. Ja. Das ist eigentlich auch schon die ganze Schlagzeile. Viele Tafeln verkleinern die Pakete, die sie einzelnen Personen geben. Viele Tafeln haben einen Aufnahmestopp für Personen verhängt, was ich ein bisschen irre finde, weil wenn ich Hunger habe, dann hilft es mir ja nicht, wenn die mir sagen, nee, da sind sie zu spät gekommen. Sie kriegen nichts mehr. Und die kriegen vielleicht auch nicht gerade mehr Zeug. Also im Supermarkt ist ja schon mal eine Regalstelle leer. Wir haben gerade 3 Probleme. Ich kriege das auch mit, weil ich ein paar Leute kenne, die da engagiert sind. Einerseits, denen laufen die ehrenamtlichen Leute weg, weil die einfach persönliche Probleme haben, sich nicht gewertschätzt fühlen, totale Arbeitsbelastung haben. Und Punkt 2, die Preise sind gestiegen für Sachen wie Miettransporter, Benzin, das heißt, da wird den Leuten teilweise gesagt, ja, habt ihr nicht ein Lastenfahrrad, dass ihr die Sachen da irgendwie abholen könnt, weil wir können jetzt den Van leider nicht voll tanken, könnt ihr das bitte mit dem Lastenfahrrad machen, dann sagen manche Leute einfach auch, ja, nee, kriege ich einfach nicht hin, körperlich gesehen oder sowas und gibt's weniger Touren. Und der dritte Punkt sind halt, die Lebensmittelunternehmen, die sind ja noch in dem Stadium, dass sie die erhöhten Verbraucherpreise noch nicht komplett an die Kunden weitergegeben haben. Ihr habt ja sicherlich gemerkt, die Preise sind wieder ein bisschen gestiegen. Gehe ich von aus, beim nächsten Monatswechsel werden sie auch wieder ein bisschen steigen, weil die einfach die ganze Preissteigerung noch nicht an die Kunden weitergegeben haben, weil die Konkurrenzsituation halt nicht, die wollen halt nicht, dass ein Unternehmen wie Lidl oder sowas sagt, okay, wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Verlust, dafür haben wir im nächsten Monat 3-mal so viele Kunden wie ihr, Aldi oder so. Da ist die Konkurrenzsituation einfach noch zu krass. Aber was sie halt gemacht haben, sie haben die Abgabemengen an Foodsavers, Tafeln, andere karitative Einrichtungen einfach runtergefahren. Und das haben sie halt dadurch gemacht, dass sie beispielsweise bei den Eigenmarken das Sortiment verkleinert haben und die Mindestlaufzeiten, die Mindesthaltbarkeitsdaten einfach ein bisschen hoch gemacht haben. Aber es sind doch offensichtlich auch Produktgruppen, die fehlen praktisch, die leer sind, die Regale leer bleiben an den Stellen. Ja, die kalkulieren einfach knapper mit den ganzen Sachen. Das heißt, auch durch die längeren Mindesthaltbarkeitsdaten, die Sachen A, länger im Regal sind, weniger nachbestellt werden. Und wenn sie erstmal ausverkauft sind, dann dauert es ein bisschen länger, bis die nächste Ware ankommt. Und ja, vielleicht auch ein Grund halt. Dass halt weniger Ware an diese Sammler abgegeben werden kann, weil einfach weniger Ware da ist, die weitergegeben werden kann. Und mehr Leute kaufen die Sachen mit dem 30%-Sticker halt drauf. Weil die Leute auch bereits nicht mehr, weil die Leute halt auch weniger Geld ausgeben wollen im Supermarkt. Die wollen irgendwo sparen und deswegen bleiben die 30% Sachen jetzt einfach nicht mehr liegen, sondern die werden auch wirklich weggekauft. 30% ist dann wie der Preis vorher, ne? Ungefähr. Bei Butter vielleicht, aber Butter ist ja zum Beispiel so eine Sache, die man. Fleisch auch. Darf, ja. So, und zu dem ganzen Unsinn, der uns jetzt so trifft, kommt noch was richtig Dickes hinzu, nämlich, dass unsere beiden vorhergehenden Finanzminister, einmal der Herr Schäuble und einmal ein gewisser Herr Scholz, den kenne ich gar nicht, dass die sich verspekuliert haben. Die haben nämlich die Staatsanleihen in den letzten Jahren an die Inflationsrate gekoppelt. Was bedeutet, dass mit einer steigenden Inflationsrate die Zinszahlungen für diese Staatsanleihen massiv in die Höhe schießen werden. Bisher sagt man, also momentan wären es 16 Milliarden Zinszahlungen im Jahr gewesen. Wenn die Inflation auf dem Niveau bleibt, auf dem wir das jetzt sind, werden es nächstes Jahr 30 Milliarden sein. Und natürlich kann sich jeder denken, wenn die Inflation weiter hochgeht, ist das natürlich nach oben offen. Warum unsere Finanzminister sich auf so ein riskantes Spiel eingelassen haben, weiß ich nicht. Warum die nicht schon vor Gericht stehen, deswegen weiß ich auch nicht. Aber ja, so kann man es halt machen. Ne? Da kann man sich dann Milliarden reinpumpen. Die gibt man dann für Demokratie leben aus und schenkt sie den Taliban. So, 2008 ist schon so ein Problem, ne? Das ist so. Indien und China. Und wir zahlen dann halt die steigenden Zinsen. Juhu. Und dass das auch mal wieder eigentlich wenig thematisiert wird und dass man hier auch auf einen Artikel von Tichys Einblick zurückgreifen muss, was ich natürlich auch gerne mache, anstatt das in den Mainstream-Medien zu lesen. Das erinnert mich daran, wie wenig man liest über die Unruhen in Holland, über die Unruhen in Italien. Man liest immer nur so, ja, da ist irgendwie ein bisschen was los. Aber den wirklichen Umfang, den sieht man nie. Unsere Medien sind immer mehr zu einer Art Schutzwall für die Politik geworden. Das ist einfach nicht mehr lustig. Ja, das stimmt allerdings. Oh, ich habe gestern diese Bilder gesehen aus Rom von den 30.000 Leuten oder was, die vor dem Präsidentenpalast standen und Fanculo, Fanculo gerufen haben. Das würde ich mir für Berlin auch mal wünschen. Ja. Da waren drei Nasen, die reingelaufen sind oder so. Die EZB hat ein neues Instrument versprochen, mit dem sich künftig die Euro-Krisen eigentlich verhindern lassen. So. Irgendwie Déjà-vu-mäßig. Also die EZB macht ja sehr viele Sachen. Was die EZB unter anderem macht, ist, sie kauft Unternehmensanleihen auf und Staatsanleihen kauft sie auf. Das macht sie normalerweise im Proporz zum volkswirtschaftlichen Anteil. Ja, heißt, am meisten werden deutsche Staatsanleihen gekauft und italienische halt ein bisschen weniger, weil das einfach an die wirtschaftliche Fähigkeit und den Anteil am EZB-System gekoppelt ist, weil das der einzige Weg ist, wie die EZB das rechtfertigen kann, weil die EZB hat ja im Endeffekt ein Mandat zur Preisstabilität und ein Verbot der Staatsfinanzierung. So, aber wenn man allen Leuten gleich viel Geld gibt, ist das ja juristisch gesehen keine Staatsfinanzierung, weil der gesamte Währungsraum finanziert wird. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber das ist das. Der Draghi hat auch, glaube ich, auch bei der Frage danach auf die einzelnen Bundesbanken oder so verwiesen, ne? Was jetzt mit gemacht wird, ist, dass dieser das tun oder so erreicht wird. Ja, damit sind wir halt wirklich bei dem Punkt angelangt, dass es jetzt halt so ist, wenn in Italien die Zinsen steigen, ja, und dann gibt es einen Spread, also einen Zinsabstand zwischen Bundesanleihen von Deutschland und Staatsanleihen von Italien. Oder nehmen wir Spanien, nehmen wir Frankreich, nehmen wir Portugal. In allen Ländern sieht das ähnlich aus. Derzeit Italien ist nur halt besonders relevant, weil die halt so eine große Staatsschuldenquote haben und deswegen jegliche Zinserhöhung bei den italienischen Staatsanleihen direkt auf den Haushalt durchschlagen und die direkt theoretisch das machen müssten, was Griechenland vor ein paar Jahren gemacht hat, Austerity. Aber das kriegen die einfach politisch nicht durch, weil die Italiener die Schnauze voll haben, sagen wir es, wie es ist. Ne, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, die ganzen Demonstrationen, die es auch in Italien gegeben hat die letzten Wochen, sind ja hier medial nicht so komportiert worden, aber da gab es sehr viele interessante Videos zu sehen im Internet, hat jetzt im Endeffekt dazu geführt, dass der Draghi, der italienische Regierungschef, seinen Rücktritt eingereicht hat und der Staatspräsident hat den Rücktritt nicht akzeptiert. Das heißt, da wird jetzt nächste Woche im Parlament darüber entschieden werden, wie wird jetzt weiter geschehen. Und das ist ja schon sehr seltsam, wenn der Ministerpräsident sagt, ich würde gerne zurücktreten, aber er darf nicht. Das zeigt, wie politisch seltsam die Situation dort ist. Wird auf Neuwahlen meiner Meinung nach hinauslaufen. was wieder zu allen Erhöhungen der Zinsdifferenz gibt, weil die Leute einfach verunsichert sind, dass Italien im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern halt wirtschaftlichen Rückschritt haben wird. Und das hat zur Folge, dass die EZB Folgendes macht. Sie verkauft deutsche Staatsanleihen und kauft mehr italienische Staatsanleihen. Und dann haben wir genau das, was die EZB nicht machen darf, nämlich eine indirekte Staatsfinanzierung. Dann finanziert sie die Schulden des Staates Italien im Vorzug gegen den Ländern des ganzen anderen Währungsraums. Damit ist eine weitere Hürde der Europäischen Zentralbank gefallen, wo bei Einführung des Euros gesagt wird, sowas wird nie passieren. Viele Hürden gibt es nicht mehr. Ja, ich habe mich ja schon gefragt, wann die Deutschen denn irgendwie die D-Mark aus dem Keller holen. Wir profitieren ja weiterhin nur von diesem System. Deswegen ist es nicht im deutschen wirtschaftlichen Interesse und politischen Interesse, daraus zu steigen. Wie jemand eben im Chat gesagt hat, wir hatten mal ein sehr gutes Instrument gegen Eurokrisen, nämlich die D-Mark. Ja, und das läuft auch genau auf das hinaus, was ich mit diesem Artikel hier zeigen möchte. Hier geht es darum, dass die Commerzbank mit einer Bankentochter, die in Polen ist, gerade so ein paar Schwierigkeiten hat. Weil Polen hat ja nicht den Euro, die haben ja die Zloty. Das heißt, die sind nicht an diese gemeinsame Währungspolitik gebunden. Die dürfen auch selber entscheiden, was sie mit ihrer Währung machen und was sie auch mit ihrer Haushaltspolitik machen. Und die haben jetzt im Endeffekt ein Gesetz zur Entlastung der Bevölkerung beschlossen, dass, wenn man Schwierigkeiten hat, seine Mortgages zu bezahlen, seine Baufinanzierungsraten, dass man bis zu 8 Monate die Zahlung einfach aussetzen darf. So. Es wird dann quasi zinsfrei gestundet. Man muss die Sache noch zahlen, aber man kommt nicht in Zahlungsverzug, wenn man die Rate 8 Monate lang nicht zahlt. Sogenannter Mortgage Holiday. Oder wie wird es hier bezeichnet? Credit Holiday. Ja, Mortgage Holiday. Ja, das könnten wir in Deutschland nicht machen, weil das würde gegen die Währungspolitik, die EZB vorgibt, entscheiden. Aber die Polen können das machen, weil die Zlotys haben. Und die Commerzbank kann nichts anderes machen, außer sagen, okay, das ist halt polnisches Gesetz, wir halten uns dran. Und wir werden dann halt unsere Bilanz dementsprechend anpassen. So, und Polen ist auch nicht das einzige Land, was solche Sachen macht. Es gibt auch andere Nicht-Euro-Länder, die halt jetzt gerade fiskalische Maßnahmen fahren, die halt die Gewinne der Banken beschränken, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, um die Bevölkerung zu entlasten. Ein Schelm, wer sich was Böses dabei denkt. Ne? Das ist natürlich unmöglich aus europäischer Sicht. Wie kann man nur so unverantwortlich mit seinen Haushaltsfinanzen umgehen? Aber es entlastet die Bevölkerung in Polen de facto. Die Banken müssen das de facto schlucken, die können nicht großartig profitieren und die können es halt nur machen, weil sie ihre eigene Währung haben. Ja, schon auch ein Vorteil. Was kriegt man irgendwie gebacken? Weil man halt diesen Währungsraum hat, europäischen Währungsraum, weil halt die deutsche Regierung, was sowas angeht, die kann sowas nicht einfach beschließen. Darf sie nicht. Ne? Beziehungsweise wenn da irgendwelche Sachen würden, die zu einem Marktungleichgewicht führen, dann wird die EZB wieder ankommen und sagen, ja, aber wir haben doch hier die Marktaufsicht und wir haben das Gebot, die Wettbewerbsgleichheit im Euroraum zu wahren. Wir kaufen jetzt italienische Staatsanleihen bevorzugt, aber das zählt nicht. Du darfst sowas nicht machen und deswegen werden wir dich jetzt auch mit anderen finanzpolitischen Mitteln halt bestrafen, dass es wieder unterm Strich auf Null rauskommt. Ja, ist schon sehr witzig, was da gerade passiert. Ja, die sind alle nur am Rudern und wissen gar nicht, was sie machen. Und gleichzeitig läuft der ganze ESG-Trip, da geht es in dem Artikel hier drum. Hier haben wir einen Artikel von einem ehemaligen Ingenieur, der Computerchips hergestellt hat und irgendwann gemerkt hat, okay, wenn ich mein Wissen auf der Wall Street zur Verfügung stelle, verdiene ich sehr viel mehr Geld. Und der hat da jetzt, für Morgan Stanley gearbeitet und hat einen eigenen Hedgefonds gegründet vor nicht allzu langer Zeit. Und der setzt sich in dem Artikel mit den ganzen ESG-Kriterien auseinander. Da geht es ja um Environmental Social Government, dass gesagt wird, du hast ein Zertifikat, du machst bestimmte Sachen nicht, sei es Umweltschutz, soziale Sachen, du darfst halt nicht Rüstungsgüter irgendwie investieren, du musst mehr gegen den Klimawandel machen und so weiter und so fort. Und er gibt einfach nur zwei Beispiele, warum das einfach auf dem Markt mittlerweile zwar angekommen ist, aber nicht funktioniert. Nummer eins, wie läuft das mit diesen Zertifikaten? Wir haben einmal die DWS gehabt, das ist eine deutsche internationale Wertpapierorganisation, ist von der Deutschen Bank. Und wir haben auch Goldman Sachs gehabt, die ja eine internationale Investmentbank sind, die beide ESG-Fonds aufgelegt haben mit Kriterien und her ist rausgekommen, die haben einfach gesagt, das ist ESG und haben überhaupt gar kein Controlling dahinter gehabt, einfach um das Geld einzustreichen. Und warum haben sie das gesagt? Nicht nur aus Marketinggründen, weil der Kunde aktiv diese Sachen nachfragt, was der Fall ist, oder die Leute dahin gedrängt werden. Ne? Ab nächsten Monat wird in Deutschland ja auch in allen Anlagegesprächen verpflichtend sein, dass dein Berater dich darauf hinweist, willst du nicht auf solche Kriterien achten? Habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen, MiFID 2. Und ja, der Punkt ist aber der, dass die Banken sich das sehr gut vergüten lassen. Ja, also für ein Investment in gewisser Größenordnung, was einfach den Standard & Poor abwickelt, zahlst du beispielsweise 5 Basispunkte und in einen ESG-Fonds, der fast genau das gleiche abbildet, außer dass 0,92% Waffengeschäfte nicht dabei sind, 0,59% Nukleargeschäft nicht dabei ist, 0,68% in Tabak nicht dabei ist und 0,12% von Unternehmen nicht dabei sind, die sich an die Klimaschutzsachen nicht halten. Also unter 2% weniger Anlage macht auf sowas wie S&P 500, 500 Unternehmen, nicht so einen großen Unterschied. Allerdings zahlt man das 5- bis 6-fache an Gebühren für die Banken. So, das ist das Geschäftsmodell jetzt. Die lassen sich das einfach richtig schön bezahlen. Ja, teilweise, also 5 Basispunkte, ne, also 0,05% pro Jahr der Anlagesumme. Ja, und es gibt manche Unternehmen, die nehmen 0,74% oder 0,49%. So, also die machen da richtig, richtig Kasse mit. Und ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ne? Ich habe das ja schon kritisiert, weil das ein fiskalpolitisches Instrument ist, mit dem man halt politisch Druck auf Firmen ausüben kann. So nach dem Motto, halt dich bitte an unsere woken Gesetze, sonst wirst du nicht mehr ordentlich platziert auf dem Kapitalmarkt. Und Punkt 2, die Banken schlagen da einfach unglaubliche Spreads drauf, die einfach durch diese Zertifizierung nicht gerechtfertigt sind. Kann man einfach nicht anders sagen. Ja, einfach nicht das 6-, 7-fache, 10-fache der normalen Gebühren. Nee. Nee. Ja, und das hier aus Sicht von einem Ingenieur, der jetzt einen eigenen Hedgefonds hat. Hat natürlich auch ein bisschen Eigeninteresse, eigene Sachen zu verkaufen, aber das ist nun mal so, wie es ist. Kann man sich ja angucken. Ne? Also wenn ihr in S&P investieren wird, investiert einfach in S&P und nimmt nicht irgendein ESG-Zeugs, weil da zahlt ihr einfach unnötig viele Gebühren. Und die Kursentwicklung, ja, wenn ihr von 500 Unternehmen 2% davon, ja, also 10 Firmen weniger drin habt, was das macht bei 500 Firmen bei der Performance nicht so einen großen Unterschied. Lasst euch nicht verarschen, vor allem nicht Geld. Der März. Ja, das ist, glaube ich, der most unhinged tweet from a German politician diese Woche. Friedrich Merz, rechnet die Bundesregierung mit einer zunehmenden Kriegsmüdigkeit der Bevölkerung? Wenn das so ist, dann ist das nur noch ein kleiner Schritt hin zum Verrat an der Ukraine. Wer aber die Ukraine verrät, der verrät auch unsere Freiheit und Demokratie. Team Merz. Der Trademark oder das Merz? Ja. Nee, Team Merz heißt das. Das heißt, dass er das nicht selber geschrieben hat, sondern dass das ein Zitat aus seiner Rundmail an seine Frau. Achso, ist dann doch von ihm im Prinzip aber gut ausgepickt. Ja. Ja. Mhm. Zunehmende Kriegsmüdigkeit in der Bevölkerung. Ja. Sind wir denn die Bevölkerung Krieg? Hat mich verraten. Sind alle haben mich verraten. Ich hätte doch daran, die Kriegsmörden alle erschießen zu lassen. Oder was? Ja, das finde ich ein bisschen übertrieben. Was denn? Kriegsmüdigkeit? Ja, aber diesen Hitler-Vergleich musst du jetzt nicht ziehen. Entschuldigung, das letzte Mal, als wir kriegsmüde waren, war nach 45. Ja, also was er damit wahrscheinlich meint, ist, dass die Leute ja von dem Krempel halt nichts hören wollen. So ist ja auch eigentlich so ein Ding, was irgendwelche Journalisten und irgendwelche Politiker da jetzt halt irgendwie da machen. Und ja, was willst du machen? Ja, warum soll ich mich auch dafür interessieren, was eine korrupte Clique da irgendwie in der Ukraine treibt und wie die dieses Land für ihre Machtspiele missbraucht? Warum soll mich das interessieren, was Hunter Biden da macht? Und warum sollen wir den Dreck aus die Karre aus dem Dreck ziehen, nachdem Amerika die Karre in den Dreck gefahren hat? Kann mir das irgendwer erklären? Ich kann es mir nicht erklären. Ich bin kriegsmüde, Friedrich, ja. Ja, es ist nicht nur Kriegsmüdigkeit, es ist die Leute am Schiss einfach vor dem Winter und so weiter. Das ist doch ein Problem. Deine Partei hat uns in die Scheiße reingeritten, Friedrich. Und jetzt kommst du mir mit Kriegsmüdigkeit um die Ecke. Abartig. Unterirdisch. Ja, hier haben wir einen Artikel von Foreign Policy, der ans Herz legt, dass die ganze Kriegsstrategie, die international und von der Ukraine gegen Russland gefahren wird, einfach nicht die Erfolge gebracht hat, die man sich gedacht hat. Ja, es waren zwei Szenarien, die zu einem ukrainischen Sieg führen konnten. Punkt eins, dass die russischen Truppen in der Ukraine von der ukrainischen Armee plus die Waffenlieferung aus dem Westen so zermürbt werden, dass sie nicht mehr handlungsfähig ist und dass die Kampagne nicht weitergeführt werden könne. Das hat sich herausgestellt, dass das nicht der Fall ist. So, und der zweite war halt, dass der internationale Druck auf Moskau dazu führt, dass halt die wirtschaftliche Basis von Moskau erodiert und nicht, die sich den Einsatz einfach nicht mehr weiter leisten dürfen, oder den Krieg. Oder dass es sogar zu einem Regierungswechsel in Russland führt und Putin einfach nicht mehr an der Macht wäre, was auch wieder unterstellt, dass Putin die treibende Kraft bei diesem Krieg ist und da nicht ein ganzer Staatsapparat hinter dem steht, der ähnliche Interessen da verfolgt. Ja, und jetzt hat sich im Endeffekt gezeigt, dass die russische Wirtschaft hat sich jetzt in den letzten Monaten schon so umorientiert, dass sie die Sanktionen, die wir denen auferlegt haben, auf jeden Fall nicht ins Markt treffen tut. Ja, dass die Möglichkeiten haben, andere Handelspartner zu nutzen, um das, was im Westen verloren geht, wieder zu kompensieren. Und die militärischen Taktiken, Russland marschiert weiterhin voran. Ja, nachdem die sich aus den Nordgebieten zurückgezogen haben, haben die halt sich komplett auf die Ost- und Südfront konzentriert und schreiten dort in einem Tempo voran, was viele nicht gedacht haben, dass es möglich ist. Dementsprechend ist einfach die einzige Möglichkeit, jetzt die ganze Sache irgendwie in trockene Tücher zu bringen, die Ukraine muss aufhören, Maximalforderungen zu stellen an die internationale Staatengemeinschaft. Es gab ja jetzt gerade eine Konferenz zum Wiederaufbau von der Ukraine in der Schweiz. Da war es im Endeffekt so, dass da ein Plan gemacht wurde, wie die internationale Gemeinschaft über ein Jahrzehnt ungefähr 750 Milliarden an Hilfszahlungen, Kredite und anderen Leistungen für die Ukraine zur Verfügung stellt, um das gesamte Land wieder aufzubauen, inklusive halt der ganzen Ostgebiete, die jetzt von Russland schon eingenommen worden sind. Ja, und das ist einfach wirklich illusorisch. Das kann man wirklich nicht mehr anders sagen. Ja, die ganze Veranstaltung war sowieso schwierig mit anzugucken, weil da waren so viele Staatschefs, von der Leyen waren da, das Ganze hat in der Schweiz stattgefunden. Es war einfach eine riesige Konferenz. Und die ist einfach so in einem totalen luftleeren Raum gemacht gewesen. Ja, da sind einfach von Voraussetzungen ausgegangen worden, die einfach nicht den Fakten vor Ort entsprechen. Ne, das muss jeder, auch wenn er Russland noch so hasst, muss er das langsam mal einsehen. Die Frage ist halt, wie geht das jetzt weiter? Ja, weil die westlichen Regierungen scheinen ja auch ein Interesse daran zu haben, dass der Krieg immer weitergeht, was ja nicht im Sinne der ukrainischen Bevölkerung sein kann. Ja, die haben ja auch ein Interesse daran, dass es irgendwann mal aufhört. Ja, und die Situation wird für die Ukraine immer schlimmer. Ja, die ist jetzt viel schlimmer als vor ein paar Monaten. Ja, ich glaube, wie schlimm die Situation in der Ukraine ist, brauche ich nicht zu sagen. Das wird ja in den Medien ausreichend dargestellt. Aber es ist einfach kein Ende in Sicht. Ja, es werden jetzt kleine Sachen gemacht, wie über die Türkei wird mal wieder versucht zu vermitteln, dass irgendwelche Waren aus Odessa verschifft werden können, Weizen oder andere Sachen. Aber das ist ja nichts, was irgendwie langfristig irgendwas irgendwem bringt, außer eine PR-Maßnahme für alle Seiten. Die Ukraine hat selber gesagt, dass sie den Krieg bis zum Winter beenden will. Wenn sie das will, muss sie an den Verhandlungstisch zurückkehren. So, und da ist jetzt halt, ich merke halt in verschiedenen internationalen Nachrichten-Outlets, wie unter anderem hier auch in Foreign Policy, die sind an sich normalerweise ziemlich hawkisch, dass sie jetzt halt auch langsam sagen, okay, wir müssen jetzt langsam mal gucken, was für andere Alternativen werden wir haben. Und ja, wie ich es von Anfang an gesagt habe, ich hoffe, dass die Sache so schnell wie möglich zu Ende geht, mit einem diplomatischen Kompromiss, weil was will man sonst, will man sowas haben wie in Afghanistan, dass man 30, 40 Jahre ein Kriegsszenario hat, wo mehrere verschiedene internationale Gemeinschaften die ganze Zeit da kämpfen und ja, das ist ja gar nicht möglich in der Ukraine, da sind ja komplett andere Voraussetzungen. Ja? Ich finde, wir sollten bei dieser Wiederaufbaugeschichte der Ukraine auf jeden Fall den Erdogan mit einbeziehen. Der könnte ja einfach einen Haufen Türken dann in die Ukraine schicken, die den Laden da wieder aufbauen, haben sie in Deutschland ja auch schon gemacht, wenn man den Politikern glaubt. Tja, und bei dieser ganzen Konferenz war halt auch eine Sache, dass halt die Gebiete aufgeteilt wurden, also die Nord- und Ostgebiete, da wo halt kriegerische Handlungen schon stattgefunden haben, welche internationalen Staaten welche Gebiete hauptsächlich mit aufbauen sollen. Und ja, Deutschland hatte die Tschernobyl-Region. Das war nur so nebenbei. Also wenn dieser Plan stattfinden sollte, würden wir unsere Entwicklungshilfemaßnahmen hauptsächlich in dieser Tschernobyl-Region und in der Provinz drumherum konzentrieren, halt an der weißrussischen Grenze. Aber wie gesagt, das ist so ein luftleerer Plan, dass sie sich nicht doof dabei vorkommen. Also, ja, und auch wie viel Geld dann wieder für so eine Konferenz rausgeschmissen wird. Das, ne? Hat wohl der Schweizer Staat bezahlt. Naja, dann würden die Schweizer, wäre ich als Schweizer jetzt angepisst. Warum wird so viel Geld für eine Konferenz, die da könnte man genauso eine Konferenz drüber machen, irgendwie wie man den Mars untereinander aufteilt. Da ist man halt auch noch nicht gewesen. Das ist einfach Unsinn. Tja, apropos Unsinn. Was ist feministische Außenpolitik? Ja, die feministische Außenpolitik wurde mal hier ein bisschen... Desinformation ist das. Also ich kann sie jetzt schon mal direkt spoilern. In den nächsten Monaten will das Auswärtige Amt eine konkrete Strategie für die deutsche feministische Außenpolitik entwickeln. Also will es jetzt. Jetzt schon. Aber das war Spoiler, aber gehen wir mal auf den Artikel. Das ist nicht fertig, das Konzept. Ja, ist noch nicht so. Super, so arbeiten die. Ja. Das war ja mein Lieblingsabsatz. Und der da drunter auch. Aber sag erst mal. Der positive Frieden, ja. Also. Im Gegensatz zum negativen Frieden, den Kanal. Ja, eben. Oder zum positiven Krieg. Ein Konzept für Sicherheits- und Außenpolitik, das strukturelle Ungleichheiten einbezieht. Menschen werden von Krisen und Kriegen auf unterschiedliche Weise betroffen. Das zeigt sich auch im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Achtung, extrem feministisches Beispiel jetzt. Während Männer im wehrfähigen Alter beispielsweise nicht ausreisen dürfen, sondern kämpfen müssen, sind Frauen stärker betroffen und anderen oder zusätzlichen Gefahren wie Flucht und sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Hallo Hillary, ja, I hear echoes of your Unsinn. Männer im wehrfähigen Alter müssen kämpfen, aber Frauen sind stärker betroffen, weil sie diesen und zusätzlichen Gefahren wie Flucht oder sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind. Also so wie ich es verstehe, Männer dürfen gar nicht fliehen. Oder habe ich das falsch verstanden in der Ukraine? Nee. Männer haben Ausreiseverbot. Aber auch Frauen. Frauen, wenn sie in zum Beispiel eine Krankenhausausbildung haben oder ähnliches, dürfen auch nicht aus. Informatikstudium, da gibt es eine Liste von Berufen. Ja. Oder Militärdienst, aber ich habe gehört, dass inzwischen Frauen auch Geld bezahlen müssen, wenn sie ausreisen wollen. Mhm. An die Regierung sozusagen, dass sie nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich habe schon gedacht, wenn die Frauen mit an der Front wären, dann würde vielleicht dann nicht vergewaltigt so viel oder so. Ich glaube nicht, dass es so funktioniert. So eine Idee. Ja, wer weiß. Weil ja, aber allein diese völlige Hirnlosigkeit, ja, gut. Dass Leute erschossen werden und von Panzern überrollt werden und das dann, oh, aber die Frauen müssen flüchten, das ist natürlich. Also, ja, genau. Hättest du mal die Männer fragen sollen, ob sie nicht vielleicht auch lieber geflüchtet wären. Ja. Nee, die hatten ja keine Wahl, die kannst du nicht fragen. Die feministische Schmutz halt. Begriffe wie Frieden und Sicherheit auch auf Bereiche wie Gesundheits- und Klimapolitik sowie Entwicklungszusammenarbeit. Ne, müsst ihr wissen, Frieden und Sicherheit heißt auch Gesundheits- und Klimapolitik. Ja, natürlich. Panzer das Klima abkühlen. Elektropanzer oder keine Ahnung. Sag ich jetzt, aber wer weiß, warten wir es mal ab. Ja, darf ich jetzt vorlesen? Oh. Oder? Beispielsweise häufige braune Mädchen, die bei zunehmender Dürre als Folge der Klimaerwärmung einen weiteren und potenziell gefährlichen Weg zum nächsten Brunnen zurücklegen müssen. Sicherheitspolitik. Genau. Brunnenbohren. Oder was wollen die uns damit sagen? Hatten wir doch schon mal. Ja, da hat der Ebel schon mal ausgiebig zu referiert über irgendwelche Brunnen, die sie dann wieder abreißen, weil sie gar nicht haben wollen. Die feministische Außenpolitik setzt sich deshalb zum Ziel, die Perspektiven aller Menschen, unabhängig vom Geschlecht, sexueller Orientierung und Identität, Hautfarbe, Religion, mit oder ohne Behinderung zu berücksichtigen. Die Formulierung haben wir vorhin bei der Weltgesundheitsbehörde auch gehabt, ne? Ist gelogen. Ja, ja, aller Menschen. Frauen am meisten betroffen. Jetzt kommt's. Die Idee der feministischen Außenpolitik wird bereits seit mehr als 100 Jahren diskutiert. Aber die haben immer noch kein Konzept, oder wie? Ja, das Konzept entwickeln sie jetzt. Das heißt doch auch gar nicht mehr feministische Außenpolitik, das heißt doch Feminist Foreign Policy, oder irre ich mich? Ja, jetzt wieder feministische Außenpolitik. Ja, aber das ist doch ein Bruch des Koalitionsvertrags. Weiß ich nicht. Doch, die hatten sich doch extra darauf geeinigt, den Koalitionsvertrag nicht feministische Außenpolitik, sondern Feminist Foreign Policy zu schreiben. Ja, aber unter dem Hütchen ist es halt keine Perle. Mehr Glück beim nächsten Mal. Oh, verdammt. So, jetzt kommt ein, unter eingeweihten Ideologen umstrittener Satz. Untersuchungen haben ergeben, dass nachhaltiger Frieden eher gelingt, wenn Frauen an den Verhandlungen beteiligt waren. Moment. Nicht, weil sie Frauen sind, sondern weil sie Perspektiven einbringen, die sonst fehlen. Bam, bam, bam, bam. Natürlich. Und das wissen die auch. Das ist nicht einfach so, dass sie Ursache und Wirkung verwechseln. Seltsam, ja. Jetzt kommt das, stimmt das überhaupt so? Oder ist das nur ein selektiver Blick wieder, der nur für die letzten 200 Jahre gilt und wenn man mehr Zeit einzieht, dann wieder nicht? Das so. Kann auch sein, ja. Naja, vorher sind Frauen ja auch nicht an solchen Verhandlungen beteiligt worden. Also, und ich denke mal, die werden sich da schön Dinge rausgesucht haben. Guck mal hier, damals in, was weiß ich, Korea, da war eine Frau beteiligt und da war es 3% besser als in Vietnam und deshalb, sowas wird das sein. Ja, also ich kann mir halt schon vorstellen, dass sie Sachen halt feststellen könnten, aber wie gesagt, das ist dann halt die Frage von Ursache und Wirkung. Es kann halt sein, dass wenn die jetzt irgendwo, ja, zum Beispiel bei den Taliban oder so, dass in diesen Gesellschaften alles noch so ist, dass die Frauen da nichts zu sagen haben und sowas nicht passiert und dass es dann generell da auch mehr Zerwürfnisse gibt und kein richtiges Staatswesen und nichts, als ja, es in anderen Ländern, wo es sowas halt gibt. Und dann würden die jetzt sagen, ja, aber das ist ja wegen den Frauen und ihrer Perspektive, obwohl es in Wahrheit halt eben halt umgekehrt ist. Die Frauen sind da, weil diese Gesellschaften so sind, wie sie sind und nicht dadurch, dass die Frauen da sind, sind diese Gesellschaften so. Ne? Das ist ja, und das ist ja bei so vielen Sachen so, ne? Dass sie das natürlich so aber auch wirklich ausgelegt haben wollen, wie sie es halt ausgelegt haben wollen und dass es vielleicht auch andere Erklärungen gibt, Ursache und Wirkung halt eben, das wollen sie natürlich nicht, weil Frauen gut ist ja das, was wir hier wegnehmen ja, sollen. Ich gehe nur der Erfahrung entsprechend davon aus, dass der Blick darauf irgendwie selektiv ist. Dass es irgendwie selektiv gemacht wurde, diese Studie. Oder diese. Ja, ist zu erwarten. Ich will ihn ja nur mit dem möglichst Maximum an guten Willen entgegenkommen für ihren Kram. Ja, und der Chat merkt ein paar Namen an, wie Margaret Thatcher, Madeleine Albright, Benazir Bhutto, Indira Gandhi, Aung San Suu Kyi, Winnie Mandela. Das sind alles Frauen, die ganz viel Frieden geschlossen haben. Ja. Und nie irgendwie. Krieg, also vorher Krieg aber, geführt haben, aber. Ne? Nee, das war, bin ich sicher. Ukraine hatte ja auch mal eine Präsidentin, die ist dann hinterher im Knast gelandet. Aber wir waren woanders. Wir waren beim einzigen Punkt, der so ein bisschen handfest hat, aber keine Sorge, der wird gleich auch wieder über Bord geworfen. Darüber hinaus plädiert die feministische Außenpolitik aber vor allem für ein grundsätzliches Neudenken des Sicherheitsbegriffs, eine Abkehr von Sicherheit durch Waffen und der globalen Aufrüstung. Kicher. Ja. Hey. Ja, das ist ja die heftigste Desinfo in dem ganzen Scheiß. Hat jemals drüber nachgedacht, aber ich sag ja, das hat wenigstens ein bisschen Hand und Fuß gleich wieder über Bord geworfen. Wartet's ab. Ja, das hat den Hand und Fuß, dass die sagen, am besten für die Frauen ist es doch, wenn wir einfach wehrlos sind gegen die stärksten Leute, die sich einfach nehmen wollen, was sie wollen. Ja, nein heißt nein. Armlänge Abstand bitte. Ne? Ja. Das Konzept strebt einen sogenannten positiven Frieden an. Weil ihr müsst wissen, es gibt guten Frieden, schlechten Frieden. Positiver Frieden. Gemeint ist damit, Armut, Hunger, strukturelle Gewalt und Ungleichheit zu überwinden. Der Patriarchat. Das ist das absolute Ziel in so einem Krieg, dass man das schnell schafft, gleich strukturelle Gewalt zu überwinden und Ungleichheit. Nee, nicht im Krieg, im Frieden. Im positiven Frieden. Ach so. Ja, so, jetzt kommt's. Feministische Außenpolitik fordert auch eine Abkehr von der Denkschule des Realismus. Ja, das war das Beste. Ja, das war so. Auch. Die Denkschule des Realismus. Gut, ja. Geil. Ja, dieses Prinzip zementiert nämlich die patriarchalen Strukturen. Mhm. Sicherheit und Macht, ja Mensch, Sicherheit. Stattdessen auf das Modell, auf die strikte Einhaltung von Menschenrechten weltweit. Aber bitte haltet euch alle dran. Bitte ohne Realismus, bitte. Staaten, die dagegen verstoßen. Mhm. Nur der Realismus macht uns das Patriarchat. Genau, Schweden hat bla bla bla, Saudi-Arabien angeprangert. Oh, ja. Saudi-Arabien hat ja danach aufgehört, als Staat zu funktionieren. Kommen die Menschenrechte jetzt aus der Unrealität, oder wie verstehe ich das? Aus dem Unrealen. Tja, ja. Deutschland hat sich die Koalitionsvertrag der feministischen Außenpolitik verschrieben. Sie beruft sich dabei vor allem auf die UN-Resolution Friede, Freude, Frauen, Frieden, Sicherheit aus dem Jahr 2000. Ja, genau, UN. Ne? Das wird ja auch immer gesagt, so nach dem Motto, ja, das ist total seriös, das kommt von der UN. Die scheiß UN, wo diese ganzen Schurkenstaaten da in irgendwelchen Menschenrechtsgremien sind und das... Eine Posse ist das, dieses verdammte UN. Und alle möglichen Feinde von uns, die dann irgendwelche Papiere schreiben, die wir dann in Gesetze umsetzen, um dann unsere Außenpolitik hier zu rechtfertigen. Ja, super Idee. Ja, also Friede, Freude, Eierkuchen finde ich ein besseres Konzept. Hatte immerhin zur Love Parade geführt mal. Ja. Dann bla bla bla, Baerbock, ja, sie bekennt sich regelmäßig zur feministischen Außenpolitik, ja, damit ist viel gewonnen. Sie prügelt sich mit Merz im Bundestag, bezieht sich auf Frauen in Srebrenica, die im Bosnienkrieg vergewaltigt wurden, weil damals galt sexualisierte Gewalt noch nicht als Kriegsverbrechen. Und wenn es damals als Kriegsverbrechen gegolten hätte, wäre es natürlich nicht passiert. Klar, weil alle halten sich ja dran. Ja, und den Faktencheck hat sie auch nicht bestanden. Das war ja hier der von Alles Evolution, der hatte das ja mal recherchiert, seit wann das da irgendwie irgendwo drin steht und Faktencheck falsch. Tja, in den nächsten Monaten will das Auswärtige Amt eine konkrete Strategie für die deutsche feministische Außenpolitik entwickeln. Also haben sie noch nicht. Wie gesagt, das war der Spoiler von vorhin. Aber es ist nicht alles wunderbar. Es gibt auch Kritik an der feministischen Außenpolitik. Gehen wir da noch ganz schnell drauf ein, dann sind wir auch durch. Der russische Einmarsch in der Ukraine hat die Frage in den Fokus gerückt, wie praxistauglich der Ansatz der feministischen Außenpolitik ist. Warum denn? Insbesondere die Forderung nach globaler Abrüstung. Nicht alles andere, sondern das Einzige, was irgendwie Hand und Fuß hat. Ne? Rüstungsexporte widersprechen den Prinzipien der feministischen Außenpolitik und wurden in der Vergangenheit zum Beispiel mit Blick auf Lieferungen europäischer Staaten an Kriegsparteien im Jemenkrieg stark kritisiert. Aber nicht in der Ukraine. Die Aktivistin und bekannte Verfechterin der feministischen Außenpolitik, Christina Lunz vom Center for Feminist Foreign Policy, erklärte mit Blick auf den Ukraine-Krieg, dass es sich bei dem Modell um eine Utopie handle. Super. Wir verschicken nur Blumen. Super Idee, Leute. Ganz wir verschicken keine Waffen, nur Blumen. Positiver Frieden. Ja, Zivilgesellschaft, bitte. Schöne Forderung. Und wie können wir die feministische Foreign Policy endlich mit der Realität vereinen? Ja, mit rosa-roten Brillen. Indem feministische Außenpolitik noch stärker Intersektionalität, also sich überlappende Mehrfachdiskriminierung, zum Beispiel schwarz oder homosexuell. Das wird doch zum Auswachsen, ey. Ja, hinterher wundern sie sich dann wieder, wenn sie mit ihrem From the River to the Sea Scheiß da ankommen. Positiver Frieden. Also, ja, das einzige Problem bei der feministischen Außenpolitik ist, dass es eine Utopie ist. Sag nicht ich, sagt die Dame vom Feminist Forum. Nicht real. Und dass man gerne wehrlos sein möchte. Für den Frieden. Mehr, ne, und so kommen wir dann irgendwann bei einer kulturmarxistischen Außenpolitik an und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen. Apropos Eierkuchen. den, um den zu machen, braucht man Energie. Und das ist ja ein Thema, worüber wir jetzt hier auch schon mehrmals gesprochen haben. Wir haben einen Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Atomkraft hilft eben doch. Die Bundesregierung sagt, es bringt nichts, die Meiler länger laufen zu lassen. Doch das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Interessant. Sind die Argumente nur vorgeschoben? Und Morten Friedl ist der Meinung, ja, diese Argumente sind nur vorgeschoben. Wenn ich mir überlege, halt zum Beispiel den Tweet vom Herrn Trittin, der gesagt hat, ja, wir heizen aber mit Gas, nicht mit Atomkraft. Und deswegen ist es total sinnlos, die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Da frage ich mich dann wirklich, möchte man uns einfach für dumm verkaufen oder hält man uns für so blöd, dass man so einen Unsinn glaubt? Oder weiß der Herr Trittin nicht, wie in Frankreich zum Beispiel die Wohnungen großenteils beheizt werden? Oder lügt er uns nur in die Tasche, weil er halt sein Narrativ durchsetzen will? Ich weiß es nicht. Und es geht ja hier eigentlich nur darum, dass wir die Atomkraftwerke, die bis vor kurzem noch gelaufen sind, nochmal anfahren. Es geht ja nicht mal darum, dass jetzt irgendwie welche ausgemottet werden oder neue gebaut werden. Es geht einfach nur darum, im kommenden Winter eine zusätzliche Energiequelle zu haben, die noch dazu fast CO2-neutral ist, weil die Brennstäbe sind schon da. Es muss nichts abgebaut werden, es muss nichts irgendwie durch die Gegend gefahren werden. Die Brennstäbe sind in den Kernkraftwerken vorhanden. Zum Beispiel sagt ISA 2 in München, also bei München, die sagen, man kann mit den Brennstäben, die dort noch lagern, auf jeden Fall halt einen funktionsfähigen Reaktor bestücken und kann damit für, was steht hier, 1,5 Millionen Haushalte Strom produzieren für ein Jahr. Würde man Grundremmingen auch noch anfahren, würde sich das verdoppeln, also 3 Millionen Haushalte für ein Jahr versorgen, was sicherlich in so einer Situation wie die, in die wir jetzt reinschlittern, vielleicht keine schlechte Sache wäre, aber es wird halt gesagt, nee, es werden alle möglichen Nebelkerzen geworfen, es wird gesagt, da müssten neue Genehmigungsverfahren und Ähnliches gefahren werden. Nee, man müsste einfach da jetzt unbürokratisch sagen, wir verlängern das, und dann hätten wir zumindest schon mal da einfach eine Stütze mehr. Natürlich ist ja, wie das immer schon verlängert wurde, ne? Das ist eine neue Genehmigung, wäre ja nur nötig, wenn sie es dann wirklich auch schon zugemacht hätten, so ungefähr. Also eigentlich ist es auch das nicht nötig eben. Ne? Genau, genau. Nebelkerzen, ja. Ja, es sind auf jeden Fall Nebelkerzen. Es geht hier nur darum, dass die Grüne Partei ihr Gesicht wahrt, dass sie halt eben nicht diesen Schritt machen müssen, oh je. Wir sind jetzt eine Partei, die Atomkraftwerke wieder angefahren hat. Hört man Habeck zu, entsteht der Eindruck, dass in diesem Zeitraum alles stillsteht im Kraftwerk. Mehr noch, es klingt, als würde man andernfalls die Sicherheit Deutschlands gefährden. Nach dem Motto, 3 Jahre ohne Sicherheitsüberprüfung ging noch, aber nach 4 Jahren riskiert man ein neues Tschernobyl. Ja, Und wisst ihr auch warum? Ja. Wenn man die Atomkraftwerke jetzt stilllegt, müssen die noch 5 Jahre mit Strom versorgt werden, damit die langsam abgekühlt werden können. Mhm. Also tatsächlich, wenn wir dann einen Blackout haben, kann genau das passieren. Herzlichen Glückwunsch. Ja, die Grünen müssen schon einige Schatten überspringen jetzt in letzter Zeit. Und das sind richtige Brocken, ne? Das mit der Atomkraft und auch das Fracking ist eine richtige Brocken. Aber eigentlich geht es nicht anders, sehe ich so. Ja gut, ich meine, guck mal, das mit dem Faschismus haben sie doch auch ganz schnell weggeschmissen, als es drum ging irgendwie, als es drum ging, halt ihren politischen Herrn in Washington irgendwie zu Diensten zu sein. Ja, und dann kommen wir wieder zu den lustigen Sachen, einmal mit Profis im Wirtschaftsministerium. Ich weiß nicht, wer da gesessen hat, aber ich glaube, der wird nie wieder in seinem Leben den Twitter-Account bedienen dürfen. Es geht auch ums Atomthema und da wurde halt auch darüber gesagt, dass halt ja die Faktenlage doch ein bisschen anders ist, als wie sie dargestellt wird, pressetechnisch. Und da hat sich das Bundesministerium irgendwann in die ganze Diskussion eingeklinkt und hat halt erstmal gesagt, sie dürfen darauf vertrauen, dass solche Entscheidungen von Experten vorbereitet werden, unabhängig von der jeweiligen Haushaltung auf Basis von Fakten. Ja, wobei das nachweislich ja so ist, dass die ganzen Experten, die da normalerweise den Input machen, eben ja schon entweder nicht mehr da tätig sind oder gesagt haben, so ja, das geht alles. So, und ja, das, wenn man so eine Expertenrunde mal sieht und da Welche? Das ist die Jutta Almendinger drin, zum Beispiel in der Corona-Expertenrunde. Da frage ich mich jetzt schon, wer sowas so zusammenstellt. Also das Thema ist ja von vorne bis hinten, es ist einfach nur noch lachhaft, was sie da machen. Ja. Also alles, was sie sagen, stimmt einfach nicht. Das kann man wirklich gar nicht mehr anders formulieren, weil es einfach nur der ideologische Berg ist, auf dem die anscheinend sterben wollen. Ja, und wenn du jetzt nochmal zwei Tweets runterscrollst, dann kommt dann die Clown-Welt zutage. Der Clown im Bundesministerium. Ne? Welche Experten können Sie Namen nennen? Ja, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und die anderen beteiligten Behörden sind die Experten. Möchten Sie die Kompetenz der Behörden anzweifeln? Ja, ich möchte. Was da Antworten drauf niemals, gab. Niemals, oh Herr, niemals, Meister. Da kam erstmal ein paar hundert Mal drunter. Ja, ja, ja. Ja, habe ich auch gesehen. Ja, schon, auf jeden Fall. Ja, ja, aber ja, so. Ja. Ja, ja, ja. Tausendmal ja, yo. ja. Und ich meine, gerade bei diesem Thema, die haben sich einfach so desavouiert mit ihrem Verhalten. Ja. Ne, immer die beste Aussage vom Habeck, wo er jetzt immer noch drauf rumreitet, ist so, ja, aber der eine Chef von dem einen Konzern hat gesagt, das wäre technisch nicht möglich. Das ist ja jetzt mittlerweile die Ausrede. Der eine Chef von der dem einen da. Sagt, das geht nicht. Ja, ja, vor allem, wenn ich schon sehe, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, das ist wahrscheinlich so wie dieses Racist und Anti-Racist. Ne? Du kannst nur entweder Wirtschaft oder Klimaschutz sein, aber nichts dazwischen. Da ein bisschen weiter unten stand aber auch noch ein Tweet, wo einer meinte, dass die entsprechenden Fachgremien im Ministerium nicht einbezogen worden wären. Ja, die sind nicht einbezogen worden. Die sind entweder gefeuert worden oder es sind Externe gekommen, die gesagt haben, was ist das? Und die vorher die beraten haben, sagen, ja, Übergangslösungen sind natürlich möglich. Natürlich kostet das Geld. Natürlich muss man gucken, wie das mit den Kompensationszahlungen ist für die Kraftwerksbetreiber. Ja, weil wenn die das Kraftwerk weiterlaufen lassen, haben die dann Anrecht auf diese Kompensationszahlung. Ich würde Merkel nochmal fragen, ob die das nicht bezahlen möchte. Wobei die meisten jetzt selber schon von sich aus sagen, ja, natürlich ist es technisch möglich. Meinst du, dass man die Merkel einfach noch ein paar Jahre weiterlaufen lässt, oder was? Ja, man könnte das auf den Zettel schreiben, aber sie kannst du auch nicht abtragen. Selbst die verdient ja nicht genug dafür. Brennstäbe nicht genug. Ja, die Brennstäbe. Das, was sie da angerichtet hat. Und das ist gerade nicht möglich. Man fährt alle Kohlekraftwerke wieder hoch, aber was ist nicht möglich? Ausreichend Kohle heranzuschaffen, laut den Kriterien, die gesetzt haben, ne, 30 Tage Bevorratung, 10 Tage sind normal, aber nee, die Bundesregierung sagt, wenn du wieder anfährst, musst du 30 Tage Bevorratung haben. Genau. Und Transportkapazitäten für die Kohle sind nicht da. Wir sind im Hochsommer, die Gewässer sind so niedrig, dass diese schweren Kohleschiffe teilweise nicht fahren könnten, selbst wenn die Schiffe da wären. Das Gegenteil von dem, was sie sagen, ist der Fall. Und die machen das, was technisch nicht möglich ist, und das, was technisch möglich ist, machen sie nicht. Haben wir eigentlich genug Solarfrachter, um das vernünftig durchzuziehen? Oder Windfrachter, damit wir nicht wieder dieses böse Schweröl benutzen müssen? Ach ja, das Schweröl. Ja, kommen wir zu einem anderen Thema. CETA. CETA. Wir CETAn ja heute den ganzen Tag, dann passt das. CETA und Mordio, genau. Ja, CETA ist ein Freihandelsabkommen mit dem Wirtschaftsraum Kanada, das kanadische Canada-European Trade Agreement. Und ja, vielleicht ist euch das nicht klar, aber das ist ja seit 5 Jahren in Kraft, Punkt 1. Punkt 2, es ist aber noch nicht ratifiziert worden in Deutschland, weil es halt immer an dem Widerstand von den Grünen und der SPD gescheitert ist. Und was passiert jetzt? Ihr hättet es nicht geahnt, aber die SPD und die Grünen... Die ziehen das durch. Die Grünen sagen, okay, der Tatsachen, ne, bevor wir mit irgendwelchen anderen nicht-demokratischen Ländern, Katar oder so, irgendwelche Handelsbeziehungen machen, sollten wir das doch mit unseren demokratischen Partnern machen, unsere Werte haben und so weiter und so fort. Fragt man sich, welche Werte? Das große Problem an diesem Freihandelsabkommen ist ja, dass arbeitsrechtliche Einschränkungen es geben wird. Umweltschutz wird dadurch abgebaut. Dann gibt es die sogenannten Schiedsgerichte, die quasi betriebswirtschaftlich überprüfen, ob Regierungen, die eine Gesetzesänderung durchmachen, ob das den Profit schmälert von langfristigen Verträgen, die aufgrund von diesem Handelsabkommen abgeschlossen sind. Dann gibt es die Investitionsgerichte, die darüber entscheiden, was im Endeffekt hochbezahlte Anwälte sind, die von den Unternehmen gestellt werden, nicht vom Staat. Und dann gibt es noch das Investitionsschutzabkommen. Ja, das heißt, wenn dann diese Gerichte feststellen, ja, okay, aber ihr habt da eine Umweltauflage beschafft und wir hatten einen Liefervertrag von 30 Milliarden, den können wir jetzt nicht mehr durchziehen. Das heißt, ihr zahlt uns jetzt bitte die 30 Milliarden, die vertraglich vereinbart sind. Wir liefern natürlich nicht mehr, plus nochmal eine Strafzahlung obendrauf, liebe Bundesregierung oder liebe Europäische Union. Ja, war es denn die Größenordnung? Ich weiß nicht, ich meine, die haben ja eine ganze Menge Entschädigungen bekommen, die Atomkraftwerksbetreiber, die dann abstellen mussten. Aber ob das die Größenordnung war, in der, also der dass der Gewinn oder entgangene Gewinn ersetzt wird, das weiß ich nicht. Ne? Die Rückbaukosten müssen sie nicht zahlen. Mhm. Staat. Plus 10 Jahre, beziehungsweise wenn Restlaufzeit der Atomkraftwerke technisch bedingt unter 10 Jahre war, kalkulatorischer Verlustausgleich. Ja, da sag ich mal, Hashtag danke Merkel, ne? Ausstieg. Ausstieg oder was der dritte? Ach, ist doch wirklich Merkel. Ja, und also ihr könnt euch ja noch daran erinnern, wo TTIP und CETA, wo alle auf die Straße gegangen sind, dagegen demonstriert haben, bevor sie Kleber gefunden haben, ist es ja so, diese ganzen Punkte, die waren umstritten, nein, das wird gar nicht so sein und sowas, das ist mittlerweile ja alles durch Gremien, Gerichte und sowas bestätigt worden, dass es genau so ist. Und dass es aber eine politische Entscheidung ist, ob wir darauf verzichten wollen und dass die Politik diese Entscheidung auch treffen darf. So, was wird jetzt passieren? Das wird ja vielleicht noch dieses Jahr ratifiziert werden von der Bundesregierung. Ja, weil wir hätten es schon seit 2 Jahren ratifizieren müssen, weil EU-Gesetz ist es schon. Da ist es ja schon durch. Schon. Die Grünen haben gesagt, um auch wieder das Gesicht zu wahren, so ja, wir müssen da bei dem Investitionsschutzabkommen vielleicht ein paar Einschränkungen durchdrücken, aber rein gesetzlich gesehen dürfen die das nicht. Die dürfen es nur ablehnen oder ratifizieren. Nachverhandeln geht jetzt nicht mehr. Also lasst euch keinen Bären da aufbinden. Ja, und dann kennt ihr ja auch noch das schöne europäische Vorsorgeprinzip. Das kippt dann auch für alle Handel und Wandel mit Kanada. Ja, das heißt, dass Produkte erstmal getestet werden müssen auf Unbedenklichkeit, bevor sie im Markt zugelassen werden. Nein, es läuft andersrum, wie es in Kanada läuft. Das Produkt darf auf den Markt geschmissen werden und wenn dann nachgewiesen werden kann, dass fahrlässig oder mit krimineller Energie gearbeitet wurde, dann muss man eine Strafe bezahlen. Ansonsten muss das Produkt nur wieder vom Markt zurückgenommen werden und alles ist prima. Tja, Europa in Gasnot, nicht nur Deutschland, auch Europa, weil wir ja das paradoxe Problem haben, dass sehr viel Gas durch Deutschland durchgeleitet wurde und an unsere europäischen Partner weitergegeben wurde. Die haben das natürlich nicht, ne? Wir haben das Gas an Frankreich abgedreht im Juni, die sind nicht so gasabhängig wie wir, aber die könnten derzeit ein bisschen Gas brauchen, weil die Atomkraftwerke aufgrund des niedrigen Wasserstandes nicht mit voller Kapazität fahren können und einige halt gerade gewartet werden müssen. So, das heißt, nur die Hälfte der Atomkraftwerke läuft gerade. Heißt, was macht Frankreich? Die wollten Gaskraft machen, jetzt haben sie kein Gas mehr. Heißt, machen auch wieder Kohle. Kohle. Hauptsache, die Kohle fließt. Ne? Nicht schön für Frankreich. Die haben eine sehr ähnliche Situation wie wir. Allerdings, sobald es wieder kühlere Temperaturen gibt, werden die wieder mehr Atomstrom produzieren können. Deswegen werden die nicht das langfristige Problem, was wir haben werden, ab spätestens Dezember bis Mai. Da führt mittlerweile kaum noch ein Weg dran vorbei. Pakistan setzt doch auf Kohle. Das werden die halt nur für 1-2 Monate haben. Mhm. So, und Spanien hat eine Extrawurst bekommen, genau wie Portugal. Bei uns ist es ja so, bei uns dürfen die Spotmarktpreise von den Energieverbrauchern weitergegeben werden an die Kunden. Deswegen wird alles so teuer werden. Wird richtig teuer werden. Das ist jetzt noch gar nichts. Und in Spanien hat die EU-Kommission und Portugal erlaubt, den Gaspreis für die Stromerzeugung 1 Jahr lang künstlich zu deckeln. Auf 48,80 Euro pro Megawattstunde. Wir wären glücklich, wenn wir nur so wenig haben. Im Moment. Jo. Die Deckelung geht hoch bis 70 Euro, darf aber maximal 5% pro Monat steigen. Also die rechnen auch mit einem etwas langfristigen Bedarf. Ja, Portugal, ähnliche Situation. Italien hatten wir ja gerade schon das Problem. Italien hat den Vorteil, dass die einiges noch kompensieren können, weil die einfach mehr importieren aus Libyen. Aber hey, was passiert gerade in Libyen? Erinnert euch noch dran, was in Libyen passiert. Das ist ja auch ein Land, was zweigespalten ist, ne? In einen Westteil und einen Ostteil. Hm. Und die ganzen Exportterminals, die sind im Westteil und die ganzen Produktionsangelegenheiten sind im Ostteil. Deswegen. Das heißt, sie haben auch kein Gas und kaufen auch Kohle oder was? Sorry. Sag nochmal. Ja, und Spanien hat ja auch Gas bekommen aus Algerien. Allerdings, weil Spanien Marokko unterstützt mit dieser ganzen Westsahara-Angelegenheit, hat Algerien gesagt, okay, wir wollen kein Gas von uns nach Spanien exportieren, weil die Spanier das dann ja nach Marokko exportieren könnten und wir fahren gerade Sanktionen gegen Marokko. Eine schöne Sanktion. Ne? Nicht nur gegen Russland, auch gegen Marokko, aber nur die Algerier. Ne? Ja, weil die Saharauis halt ein bisschen unterstützen wollen. Ja, aber vielleicht werden uns die Ukrainer retten. Ne? Die Ukrainer, das Energieministerium in der Ukraine hat gesagt, hey, was wir machen könnten, wir könnten ja einfach wieder den Gashahn aufdrehen. Wir blockieren ja gerade die Gastransits von Russland nach Europa, weil offizielle Begründung ist, weil eine Regelungsstation auf ukrainischem Gebiet von der russischen Armee eingenommen wurde und deswegen die ukrainische Regierung nicht sicher gehen kann, dass da alles technisch funktioniert und das Gas ordentlich durchgeleitet wird und der Zählerstand richtig ist. Ich meine, das Gas kommt aus Russland raus. Ne? Ich dachte, wir leiten teilweise sogar Gas in die Ukraine über polnische Pipelines. Ja, ja, weil die das Gas aus der Ukraine, aus Russland nicht mehr weiterlassen. Da wurde die Polarität umgekehrt, wie bei Star Trek halt. Ne? Wie auch in Polen. Wir liefern ja auch polnisches Gas an Polen, wo vorher russisches Gas durch Polen an uns geflossen ist. Ähnliche Situation. Aber kann es sein, dass wir irgendwie immer die Gelackmeierten sind in dem Spiel? Bildest du dir nur ein. Das willst du. Der Habeck wird uns alle retten. Ja, genau. Schreibt ein schönes Kinderbuch für uns, das wir dann verbrennen können und an den Windrädern. In Windeseile gebauten Windrädern. Wir sind die positiv Gelackmeierten. Aufdrehen. Wahrscheinlich. Das Gas durch die Ukraine durch. Wir wollen nur eine kleine Transitgebühr haben, dafür, dass wir das Gas weiterleiten. Eine Transgebühr? Ja, ihr habt ja Gas. Aber das ist ja noch Geld. Russland nicht irgendwie runterfahren. Ne? Wenn ihr das ja, und gleichzeitig verklagen die Kanadier, weil die diese Turbine für die Nord Stream 1 die neue schicken wollen. Ich glaube den Ukrainern jedes Wort. Ganz sicher. Die behaupten, dass Gazprom, wenn die Gas durch Nord Stream 1 durchschicken, keine Transitgebühren an die Ukraine zahlen. Aber das sind böse Verschwörungstheorien. Ja. Ja, interessant. Weiß ich nicht so ganz, was ich davon denken sollte. Vor allem die Ukrainer behaupten, dass sie durch diese Pipeline so viel Gas durchliefern könnten, wie dass alles kompensiert wird, was sonst nicht an anderen Pipelines jetzt nach Europa kommt. Und dass der Gasnotstand damit quasi komplett weg wäre. Was seltsam wäre, weil das war ja vorher auch nicht der Fall, wo die Gaspipeline offen war. Aber vielleicht sagt die Ukraine, okay, wir verzichten auf das Gas, wir schicken es nur durch. Oder die schicken das, wie gesagt, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ja, aber es ist eine offizielle Anfrage, ein offizielles Angebot gewesen von der Ukraine. Ja, die Saudis sind auch lustig. Die Saudis verkaufen mehr Öl auf dem internationalen Markt, um die Ausfälle von Russland zu kompensieren. Das ist ja ein Problem gewesen, dass auch international Russland sanktioniert wird, was Öl angeht. Alles, was per Schiff geliefert wird von Öl, ist ja derzeit schon von Sanktionen betroffen. Deswegen gibt es ja auch einen Ölmangel weltweit, paradoxerweise. Ja, die Inder haben das Ganze umgangen, die Kasachis haben das Ganze auch umgangen, indem die russisches Gas eingekauft haben und auf dem Weltmarkt weiterverkauft haben, in raffinierter Form allerdings. Doppelt raffiniert, politisch raffiniert, dreifach raffiniert sogar, wirtschaftlich und halt durch Raffinerien gejagt. Und ja, Saudi-Arabien macht es noch einfacher. Ja, die importieren jetzt quasi das Öl, was sie im Land verbrauchen, billig aus Russland. Und das, was sie nicht mehr von ihrem eigenen Öl im Land benutzen, verkaufen sie teuer auf dem Weltmarkt. Beide Daumen nach oben. Ich glaube, da muss ich nicht mehr viel mehr zu sagen, oder? Biden war ja gerade bei den Saudis und hat den Fistbump gegeben. Ne? Der findet es wahrscheinlich auch gut. Ja, und das Ganze läuft halt im Endeffekt darauf hinaus, dass wir in eine komplette Krise reinsteuern, die total vermeidbar gewesen ist. Wer hätte es gedacht? Ich rede ja auch in einem halben Jahr drüber. Ja, und es ist tatsächlich ja so, dass im Oktober war ja die erste große Energiekonferenz. im Oktober letzten Jahres. Ne? Da war noch nichts mit Ukraine und sowas. Da war da alles schon absehbar, dass wir Probleme bekommen werden. Nicht unbedingt explizit mit dem Gas, aber generell mit dem Strom und mit anderen Rohstoffversorgungen. Und seitdem ist einfach überhaupt nichts passiert. Es ist gar nichts passiert. Nichts. Keinerlei. Ne? Ich habe gerade ein paar staatliche Sachen gesagt, die passiert sind, aber das sind ja auch nur einzelne staatliche Maßnahmen gewesen, die das Problem auch nicht gelöst haben. Ja, und halt in unterschiedlichen Ländern wurde unterschiedlich darauf reagiert. Ja, und jetzt wird ein Positionspapier vorbereitet, wo keinerlei Preisdeckelung oder sowas vorgesehen ist, wie die Spanier das schon haben, also für ganz Europa, sondern da geht es im Endeffekt nur, ja, sollen wir den Ölpreis deckeln, was realistisch gesehen nicht funktioniert? Und ja, wie können wir weniger Strom irgendwie verbrauchen? Können wir eine EU-weite Direktive machen, die vorsieht, dass die Temperatur maximal auf 19 Grad gedreht werden darf in den Regierungsgebäuden, dann müssen das ja alle machen. In spätestens 3 Jahren. Ja, das löst das Problem auch nicht. Es wird im Endeffekt gar nichts gemacht. Finanzpolitisch wird alles gerade an die Wand gefahren. Da habe ich ja gerade schon drüber gesprochen. Kohle soll uns retten wahrscheinlich. Irgendwie ist es doch verdächtig, weil das geht ja schon in die Richtung, wir schmelzen jetzt halt die Reserven des Mittelstands noch vollständig ab und dann können wir endlich in die schöne neue Welt, wo niemandem was gehört, aber alle glücklich sind. Ja, ist vielleicht auch Zeit, einfach so Leute wie den Herrn Schwab und die Young Global Leaders einfach mal in Den Haag anzumelden für eine Rundfahrt im Internationalen Gerichtshof. Weil wie lange wollen wir uns das noch gefallen lassen? Wenn unser Land komplett am Arsch ist, können wir gar nichts mehr machen. Ja, dann sind wir ja diesen Dreckschwein. Ja. Das sind irgendwelche Schwätzer, auf die halt gehört wird, aber sind ja jetzt keine Superschurken. Doch, die haben de facto eine Regierung neben der Regierung aufgebaut. Und alles, was ich jetzt sehe, deutet darauf hin, dass hier der Wohlstand in Europa gezielt und vor allem auch in Deutschland gezielt zerstört wird. Ich erinnere an das Geschwätz vom Herrn, ehemaligen Außenminister Fischer, der sagte, man muss nur genug Geld aus Deutschland rausleiten, dann wird sich das schon geben mit den Deutschen und man muss die deutschen Helden totschlagen wie tollwütige Hunde und so weiter und so fort. Das ist ein Ich meine, klar, man kann mir jetzt den Aluhut aufsetzen, aber es passt alles viel zu gut zusammen. Es gibt keine guten Optionen mehr. Ja, weil wir haben jetzt die Finanzmarktkrise, die Währungskrise, die ist theoretisch jetzt schon da. Wenn alle sagen, die Euro-Krise kommt bald, wir sind mittendrin. Ja, wir haben Parität vom Euro mit dem US-Dollar. Das gab's. Das ist einfach lustig im derzeitigen Marktumfeld. Das ist ja nicht, dass es der amerikanischen Wirtschaft so wunderbar gehen würde. Das deutet einfach darauf hin, dass keiner mehr wirklich mit dem Euro international groß handeln will, weil die sagen, wir werden in ein paar Monaten sowieso nichts mehr in Euro bezahlen müssen, weil die eh nichts mehr exportieren werden. So hart ist das. Ja, die Europäische Zentralbank hat die ganze Zeit die Zinswende nicht vollzogen, ist da immer noch sehr, sehr, sehr zurückhaltend, was das angeht, wobei alle anderen Zentralbanken das mittlerweile gemacht haben, sogar die Schweiz, ja. Und das Problem ist nur, wenn die Europäische Zentralbank das jetzt macht, kippt Italien um. Aus den Gründen, die ich vorhin gesagt habe. Ja, aber dann gehören die Leute, die das gemacht haben, meiner Meinung nach inzwischen langsam mal vor Gericht. Weil die machen das doch sehenden Auges. Die machen einfach nichts. Das ist das Problem. Die machen ja, aber sehenden Auges machen sie nichts. Und wir bezahlen sie auch noch fürstlich dafür. Das kann doch alles nicht sein. In der vernünftigen Welt wäre dieser scheiß Zentralbankturm in Frankfurt schon nur noch ein ausgebranntes Gerippe. Der Lindner hat doch keine Ahnung von Finanzpolitik oder der Habeck von Wirtschaftspolitik, haben die doch keine Ahnung von? Kannst du mir nicht erzählen? Keiner unserer Minister hat irgendeine Ahnung. Da sind irgendwelche Leute, die haben das eingestiehlt damals, hatten die da vielleicht noch Ahnung, weiß ich nicht ganz genau, aber die dann da reingekommen sind, die haben keine Ahnung. Ja, nicht genug, aber sie haben positiv keine Ahnung. Sanktionen mit Russland, die haben die Situation verschärft. Wir waren vorher schon in der Krise. Das hat sich vorher schon abgezeichnet. Oktober letzten Jahres. Ja, ich habe schon gefragt, ob die CO2-Steuer da vielleicht auch eine Rolle spielt. Sag mal nur ganz kurz zu der CO2-Steuer. Ist das denn überhaupt eine Steuer? Kommt überhaupt Geld rein durch? Wie ist das damit? Du weißt es doch, ne? Aber hier, wir werden gerettet werden. In 2030 werden wir ein Viertel aller Batterien weltweit herstellen. Aus ja, Salz, mit ne? unseren Lithium-Vorkommen. Ja, ja. Was? Ja, es sei denn, es passieren folgende Sachen. Wir haben zu wenig Energie, dass sich die Industrie ansiedeln kann oder die Industrie kann nicht so viel produzieren, weil eine Energieknappheit ist. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Und Punkt zwei, es wird gerade auf EU-Ebene halt, ich meine, es ist ja nicht so, dass sie gar nichts machen. Es wird gerade debattiert, ob halt drei Lithium-Bestandteile als Gefahrenstoffe deklariert werden. Da hatte ich ja schon mal drüber gesprochen. Dann dürfen wir de facto gar keine Lithium-Ionen-Batterien in Europa mehr herstellen. Yay! Da gibt es und noch da will mir noch jemand sagen, das seien Verschwörungstheorien, dass aber die der Wohlstand kaufen, in Europa ne? zerstört werden soll. Aber das die EU muss kaufen, weg. Benutzen, das dürfen die noch, oder was? EU muss auch weg. Ein Satz, gut. Wir können direkt zum nächsten gehen, da steht das mit Europa und Lithium. Das ist auch nur der eine Satz und dann geht es auch direkt weiter. Ne? Also das ist der Plan. Das ist der zweite Plan, der den ersten Plan vernichtet werden machen. Aber es gibt noch einen dritten Plan, der vielleicht kommt, und das ist dann der nächste. Das sind Batterien aus Eisen und Salz. Das ist ein etwas anderes Konzept. Das funktioniert für sowas wie Elektroautos überhaupt gar nicht. Aber es funktioniert sowas wie kraftwerksgroße Hallen voll mit Chemikalien, die Langzeitenergiespeicher herstellen. Ne, dass man, wenn man einfach sagt, okay, wir bauen einfach alles voll mit Windrädern und mit Solarsachen und verbrauchen so viel Strom, dass wir es eh nicht ins Netz einspeisen können, dann bauen wir einfach riesige Batterien und speichern das halt für die Nacht. Dann können wir die über die Nacht auslaufen lassen und wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, haben wir Energie aus den Batterien, die wir vorher auf Halde produziert haben, weil wir sie ja eh nicht in die Netze einspeisen konnten. Das ist ein Plan, der nicht total dumm ist, aber er ist einfach nicht in der Dimension möglich, wie wir Stromverbrauch haben in Deutschland. Und vor allem haben wir da wieder das Problem, wie bekommen wir den Strom von A nach B? Weil aufgrund von unserer tollen Gesetzgebung ist es halt derzeit so, wir könnten diese Batterien nicht auf so einem Gelände wie einem alten Atomkraftwerksgelände bauen, wo man noch die ganzen alten Stromleitungen hat, wo man die ganzen Anschlüsse hat und keine neue Leitung bauen könnte, weil das funktioniert nicht, weil es sich dann wirtschaftlich nicht mehr rechnet, weil man dann zweimal Gebühren zahlen muss nach deutschem Gesetz. Einmal, wenn man Strom in die Batterien einspeist und einmal, wenn man Strom aus den Batterien wieder rausholt. Da wir ja noch die Förderung der erneuerbaren Energien haben, wenn man das direkt neben den Solaranlagen oder Windparks hinstellt, zahlt man diese Gebühren nur einmal, dann wird es sich wirtschaftlich wieder rechnen, dass Firmen das machen können. Aber dann haben wir wieder das Problem, wie bekommen wir den Strom von A nach B? Das gleiche Problem, was wir jetzt schon haben. Ah, aus dem Chat. Ein Baustein einer sinnvollen Energiewende, aber es funktioniert alles nicht ohne grundlastfähige andere Systeme. Ja, es funktioniert einfach alles nicht. Es ist ein Wunschtraum, wenn man sagt, wir machen 100% erneuerbare Energien. Wenn man dann wirklich sagt, okay, wir produzieren tagsüber 100% aus Solar und Wind. Das heißt, wir müssen 200-300% Kapazität haben, falls die Sonne mal weniger scheint, der Wind mal weniger weht, weil sonst haben wir ja tagsüber einen Stromausfall. Und wir müssen auch noch genug produzieren für die Nacht. Also nochmal 100-200% drauf mit Sicherheitspuffer. Also wir müssten 500% aus Wind und Solar und Wasserkraft und Biogas und sowas erzeugen, tagsüber, damit wir das nachts einspeichern können. Dafür müssen wir noch die ganzen Batterien bauen. Dann könnten wir 100% erneuerbare Energien haben. Wie realistisch ist das? Ja, und Biogas, ich bitte dich. Wenn wir jetzt die Landwirtschaft doch radikal einschränken müssen, damit wir nicht mehr so viel Dünger, dann gibt es auch kein Biogas mehr, ist ja wohl klar. Ja, also es passt einfach von den Zahlen nicht. Und da haben wir, wie gesagt, die Netzproblematik ist noch eine ganz andere Sache. Wie kriegen wir den Strom von A nach B? Ja, und deswegen, man kann das alles fordern, ne? Aber dann muss man es auch richtig fördern. Und man muss vor allem einen Übergang schaffen. Ne? Wir wollten einen Übergang mit Gaskraftwerken machen, bis wir entweder die Kernfusion irgendwann mal haben oder ein Wasserstoffnetz aufbauen wollten. Die ganzen Sachen habe ich auch schon mal vorgestellt. Mit dem grünen Wasserstoff, dem braunen Wasserstoff, dem blauen Wasserstoff. Ne? Yeah. Wasserstoff. Was ist eigentlich mit diesen Hühnern passiert? Wir wollten doch eigentlich gefrorene Hühner irgendwie einsetzen. Gibt es da was Neues? Ja, das Grundlasthuhn, ja. So. Ja, aber also, habt ihr denn nicht die ganzen Presseclubs und so gesehen? Die Baerbock hat sich doch total gemacht. Die ist doch jetzt super rational und so, erzählen mir die ganzen schlauen Journalisten immer von früh bis spät. Gott, oh Gott. Hat sie jetzt das Grundlasthuhn schon erfunden, oder wie? Wir sind nicht die Schweiz. Ja, die Schweiz kann 2/3 ihrer Energie aus Wasserkraft erzeugen, weil die einfach Bergseen haben und ne, das ganze Land bergisch ist. Ja, das ist bei uns nicht der Fall. Ja, da scheitert man einfach an der Realität. Und das wird jetzt allen Leuten total auf die Füße fallen, weil einfach viele Leute das heute noch nicht realisiert haben. Die sagen immer noch, ja, 100% erneuerbare Energie. Nochmal. Ja. Dann musst du, wenn du 100% erneuerbare Energien haben willst, dann brauchst du Batterien für die Nacht und 500%, was du tagsüber verbrauchst, musst du tagsüber erzeugen. Weil du ja die Nacht mit auf Halde... Ja, aber brauchen die Leute denn nachts überhaupt Strom? Die sollen doch schlafen. Ja, ja, und anstatt das Ganze anzugehen und irgendwie vielleicht dann mit dem Fracking-Gas vielleicht zu machen, machen sie hier so eine Alibi-Bohrung vor Borkum. Ich weiß nicht noch, wann das entschieden wurde. Vielleicht ist es auch schon ein bisschen länger entschieden. Also vielleicht keine Alibi-Bohrung. Ich glaube, es ist relativ neu. Ne? Weil ja, dann machen sie jetzt eine Alibi-Bohrung vor, in so einer kleinen Blase, da schon mal vor Borkum. Und finden dann darin, ja, dass da eben nicht genug Gas rauskommt für mehr als 1% oder so. Dabei ist in Wirklichkeit da unten ohne Ende Zeug. Jetzt nicht vor Borkum eben, aber vielleicht woanders. Ist auch lustig, schon, ne? Dass das der NDR das so selektiv hier betrachtet, das finde ich schon auch, das ist schon auch bezeichnend wieder, ne? Also auch absolut. Ja, aber dass es nicht da ist, das würde doch das Rattenmeer gefährden. Das Rattenmeer? Aber die deutsche Umwelthilfe sagt doch auch, es ist genau. Voll. Die haben auch von mehreren Tonnen Giftstoffen und so weiter geredet. Und die helfen der völliger Umwelt in Deutschland. Zivilgesellschaft. Finde ich auch lustig, dass es hier heißt ja nur 1%, ne? Während halt in anderen Bereichen 0,2% der Bevölkerung für den kompletten Umsturz der Sexualwissenschaften irgendwie herangezogen werden. Aber 1% Energiehaushalt decken ist natürlich zu wenig. Ne? Ja, außerdem, ich meine, mit den Atomkraftwerken, das ist ja auch so ein Argument, da sagen sie dann auch mal, das deckt plus 1%. Das kann ja sein, dass das mittlerweile nur noch 1% ist, aber wir hatten ja auch mal 12 Stück davon oder so, das waren das nämlich auch 20%, ne? Man könnte also auch neue gehen. Bauen. Ich glaube, das immer mehr werden. Das dauert aber eine Weile halt, ne? Wenn wir 70 verbrauchen, Atomkraft liefert derzeit 4, ist das mehr als 1%. Es sind keine 10%, weil wir schon so viel abgeschaltet haben, aber muss auch wirklich sagen, mittlerweile zählt jedes Prozent. Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Wir sind ja so vor die Wand gefahren worden mit Ansage. Achso, ja, es gab immer so eine Theorie von dem großen Solar-Dings in der Wüste, in der Sahara, wenn man da so ein großes Solarfeld reinmachen würde, dann könnte man damit die Welt mit Energie versorgen, sozusagen, zweimal sogar, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, das machen sie aber nicht, und zwar unter anderem, weil sie sich ausgerechnet haben, dass die schwarzen Flächen, die Solarmodule eben haben, dass sie so viel Wärme aufnehmen, dass sie so viel Temperatur aufnehmen, dass dann das für die Klimageschichte wieder negativ wäre. Also da ist es ein schöner Wunschtraum sozusagen gewesen, aber der ist einigermaßen zerplatzt. Ja, aber das sind ja auch erstmal, wer weiß denn, vielleicht würde sich das sogar positiv ändern. Ich meine, wenn da Hitze aus dem System rausgenommen wird und unser großes Problem doch laut Emilia und ihren Freundinnen... Nee, die schwarzen Flächen werden einfach heißer als die Wüstenflächen, ja, darunter, genau. Die heller sind. Das ist ja mit diesem geschmolzenen Eis auch mal dieses Ding, dass das Wasser, das dunkle Wasser dann halt auch mehr Wärme bindet und das Eis, das helle, das spiegelt die dann zurück, damit das dann nicht... Aber aus dem Energieerhaltungssatz würde ich doch sagen, wenn das die Energie aus der Sonne in dem Solarding drin ist, dann erhitzt sie nicht mehr die Atmosphäre. Oder? Nee, das funktioniert aber so nicht. Das muss wieder zurückgespiegelt werden. Energieerhaltungssatz ist eine lange Diskussion gewesen bei den Klimaleuten. Aber ja, kannst du dich mal rein vertiefen. Nee, mit denen diskutiere ich nicht. Ich diskutiere nicht mit Wahnsinnigen. Ist so eine Sache. Ja, aber das dieses mit dieser Reflexion, das ist schon wissenschaftlich belegt. Also ja, das haben sie auch bei älteren Eiszeiten, ne? Und so mit reinkalkuliert. Das ist einer von diesen Faktoren, die da auf jeden Fall greifen. Also es kann. Genau, also durch den Aufbau von verschiedenen Helligkeitsposten aber in der Welt. Was ist denn jetzt in Südafrika? Genau, was ist denn in Afrika? Business Owners, Fume is Power Cuts, Hit Profits. Das war auch von Price. Ja, klar. Ist jetzt weg? Ich bin bestimmt mal für kleine Jungs. Linda. Oder hat das links gemutet? Was machen die denn, die Business Owner? Fume? Naja, die sind angepisst, weil Stromausfälle ihre Profite verkleinern. Ja, bei uns ist es auch schon so, dass die Firmen zumachen teilweise, Die Energiekosten nicht mehr leisten können. Ne? Mhm. Die haben zum Beispiel jetzt gesagt, es kann gut sein, dass in Deutschland da eine Unterversorgung mit Tierfutter entsteht, weil die halt zum Hocherhitzen dieser Sachen Gas brauchen. Aber so entsteht Deindustrialisierung und nicht Dekarbonisierung. Das ist doch das Gleiche. Man muss das nur, wie war das, positiv sehen. Positive Deindustrialisierung. Positive Arbeitslosigkeit. Ne? Positives Frieren. Nee, da geht nicht mehr. No. Das war auch von Price, das Internet Archive wird verklagt von Hachette, HarperCollins, John Whaley, Sons und Penguin Random House, also große Verlagshäuser. Und hier geht es um 128 mutmaßliche Urheberrechtsverletzungen um die 19 Millionen Dollar. Hey, das sind ja nur Beispiele, wahrscheinlich 127. Und es geht wohl um irgendwelche Dinge mit Ausleihen. Das Internet Archive, ach, ich war gemutet, ja. Das Internet Archive macht eine digitale Ausleihe von Büchern, was so gesehen in Amerika auch legal an sich ist, wird jetzt aber angefochten, dass es legal ist von diesen Verlagshäusern. Ist eine politische Klage auch, weil, wie gesagt, das Gesetz gibt es eigentlich her, dass sie das dürfen, aber die wollen das einfach unterbinden. So. Die können nicht nachweisen, dass sie mehr Umsatz hätten durch diese ganzen Sachen. Es gibt genug staatliche Bibliotheken, die auch digitale Ausleihen machen, aber das Internet Archive macht das halt weltweit und da gibt es halt auch Probleme mit, was ist, wenn jemand in einem Land, das kein Lizenzabkommen mit den amerikanischen Verlagshäusern hat, da ein amerikanisches Buch sich ausleiht. Damit begründen die das Ganze jetzt im Endeffekt. Und da gibt es jetzt einen Kampf, der läuft schon seit 2 Jahren, aber geht jetzt halt in die heiße Phase über. Das waren die ganzen Vorbereitungen bis jetzt. Und man hätte einfach die ganze Zeit gedacht, dass die Klage irgendwann fallen lassen, weil es an sich aussichtslos gegolten hat. Aber jetzt gab es einige rechtliche Einschätzungen, dass es vielleicht doch sein könnte, dass sie deswegen verklagt werden. Und wenn das der Fall ist, dann dürften die dieses Geschäft einerseits nicht mehr machen und andererseits würden denen einfach so viele finanzielle Mittel entzogen werden, dass die in ihrer Existenz tatsächlich gefährdet sein können. Ja, wunderbar. Einfach nur schade. Ja, schade. Eine Sache sage ich noch zu Südafrika, die hatten das Problem, die können sich die Importe nicht mehr leisten, weil wir alles importieren, was gerade geht und einen höheren Preis dafür zahlen, den die sich da nicht mehr leisten können. So, deswegen haben die jetzt am Tag 2 Stunden Strom, 2 Stunden Blackout, 4 Stunden Strom, 4 Stunden Blackout und so weiter. Das ist also wie bei uns im Winter. Gesteuert. Ah, schade. Schade für die Armen da unten, die haben schon genug Probleme. Und das mit dem Internet-Archive, das ist uns natürlich auch am Herzen, weil wir nutzen das ja auch für unsere Artikel zum Archivieren, genau wie das andere Internet-Archive. Und hoffen wir, dass sie bestehen. Die haben eine gute Unterstützung von den EFF und anderen Leuten. Aber so wie ich das gelesen habe, sieht es tatsächlich nicht gut aus für die, dass sie tatsächlich da bluten werden müssen. Ja gut, aber ich denke, da kann man ja dann sammeln und dann sollte eigentlich die Kohle zusammenkommen. Ja, ein neuer Wissenschaftsskandal zum Abschluss. Ja, man hat herausgefunden, dass sehr viele Papers, die mit Machine Learning Systemen arbeiten, nicht reproduzierbar sind. Einerseits, weil die Machine Learning Systeme zu random gesteuert sind, dass sie einfach nie die gleichen Ergebnisse liefern. Wenn man die mit Daten füttert, dann kommt halt ein Ergebnis raus. Man füttert die mit den Daten nochmal, kommt ein anderes Ergebnis raus. Das liegt einfach in der Technik begründet. Und da wurde einfach ein bisschen geflissentlich drüber hinweg gesehen. Und es ist halt auch so, dass man gesagt hat, okay, wir füttern die Machine Learning-Sache jetzt mit den Parametern so oft, bis das ungefähr halt rauskommt, was wir uns gedacht haben, was dabei rauskommt. Ja, also nicht ergebnisoffene Forschung und betroffen ist Medizin, Neuroimaging-Bereich, also Gehirnforschung, Autismusforschung, Biotechnologie, Bioinformatik, Ernährungswissenschaft, Software Engineering, Toxicology, also Giftstoffanalyse, Satelliten-Imaging-Technologie, Epidemiologie, was Corona natürlich besonders interessant ist. Tractography, weiß ich jetzt gerade nicht, was das ist. Histopathologie, weiß ich auch nicht genau, was das ist. Computer Security, Psychiatrie, weitere medizinische Bereiche wie die Radiologie, IT-Systemlasten und ja, Genforschung. Und in signifikantem Ausmaß. So, ja, und da werden jetzt sehr viele Papers wieder zurückgezogen werden müssen und die gesamte, der gesamte Ansatz mit diesen Machine Learning-Systemen, irgendwelche Berechnungen anzustellen, um halt Papers damit zu kreieren, ist halt noch nicht so ausgereift, dass man da stabile Forschungsergebnisse daraus ableiten kann, was ein Rückschritt für die Technik ist, für die Forschung ist, aber besser nochmal weniger Instrumente im Forschungskasten zu haben, als, was weiß ich, falsche Ergebnisse zu haben. Ne? Beziehungsweise Ergebnisse zu haben, die nicht reproduzierbar sind. Das heißt, man hat Glück, wenn es dann mal klappt. Mehr Glück als Verstand. Ja, mehr Glück als Verstand, das wünsche ich uns allen, weil Verstand gibt es immer weniger. Ja. Und rational ist falsch. Und, gezeigt, oder? Ja. Ziemlich spicy. Zu viel Verstand hat man auch zu viel Durchblick, das ist auch nicht mehr schön heutzutage. Die Maschine lernt nichts und wir lernen auch nichts. Aber das waren die positiven Weltraumaffen. Ich bin negativ. Danke. Histopathologie. Ja. Oder jetzt in die Utopie oder auch nicht. Ja, geht bei den schönen Temperaturen in den Wald, da ist es schön schattig. Aber beachten, herrscht derzeit wegen Waldbrandgefahr ein Rauchverbot im Wald. Mhm. Wisst ihr eigentlich noch, wie wir dieses Jahr begonnen haben? Wie wir dieses Jahr begonnen haben und es darüber lustig gemacht haben, dass es diesen Film gab, Jahr 2022, die wir erleben wollen. Ja. Wisst ihr doch? Guter Film. Dass alle nach Afrika auswandern, die Deutschen. War das sowas? Nee, das ist der mit Soylent Green. Ach so. Der heißt ja 2022, die überleben wollen auf Deutsch. Ah, stimmt. Ja. Apropos Film, ich habe hier noch empfohlen bekommen, mal irgendwo eine Bewerbung von dem Peterson. Der macht wohl bei Daily Wire, hat er wohl ein Special oder so. Und wohl auch einen relativ langen neuen Film. Okay, wo es um die Männerklamotten geht, hier Dragons, Monsters and Men heißt es. Okay. Ja. Ich habe nur irgendwelche Ausschnitte gesehen von ihm in letzter Zeit, die auf jeden Fall ziemlich kontrovers von Kommentatoren bemerkt wurden, aber müsste ich mir selber nochmal anschauen. Ja, ich wollte es nur mal so erzählt haben, wenn da Interesse besteht. Der Jordan kommt ja auch nach Deutschland. Ins Tempo nach Berlin, aber ich habe einfach keinen Bock, 50 bis 80 Euro für einen Spoken-Word-Vortrag zu zahlen. Tut mir leid, John. Also da hört die Liebe auf. Da kannst du besser zur Uni gehen und mal irgendwo Entwicklungspsychologie mitmachen oder so. Bist du ungefähr genauso gut bedient. Oder liest halt die Bücher von ihm. Ist, glaube ich, genauso. Well. Wer von meinem zarten Stimmchen noch nicht genug hat, der kann ab Mittwoch, soweit ich weiß, auf dem Kanal Kaspercast X Honigwarme ein zweistündiges Interview zu vor allem zu Gamergate mit mir hören. Ja, wer Lust hat, kann da ja mal reinschauen. Sollte ab Mittwochmorgen zur Verfügung stehen. Ist es endlich soweit? Ist ja. Es. Kann ich nur empfehlen, war sehr kurzweilig. Ansonsten Miete pro Kopf, Knicklicht, thatsafespace.net. Da wäre nächste Woche endlich wieder 200, 400 Zuschauer. Na, wenn die alle von dieser Honigware wiederkommen, oder nicht? Ja, wer weiß. Ach, Preis, du kannst das da jetzt nicht schon mit, der hat das da noch gar nicht veröffentlicht. Das ist ja auch nur der Kanal. Ah, okay. Wir wollen streitet euch nicht, Jungs. Am Kerl doch da nicht in die Parade fahren. Ja. Nein. Ja, natürlich. Die Tickets für den Vortrag von mir auf Kaspercast kosten natürlich zwischen 15 und 80 Euro. Das hatte ich vergessen zu sagen. Das geht aber an wohltätigen Zweck. Ich kaufe mir davon was Schönes. Dann lernen wir aber nicht, was mit dem Hummer ist, sondern nur, was mit dem Kugelfisch ist. Oh, Lobster. Es geht alles in den Marsch auf Berlin-Fonds. Nee. Mach's doch beliebt. Das geht in meine Rechtstasche. Ja, das läuft von Jordan wohl auch so. Es geht in einmal warme Wohnung im Winter. Ja, und denkt dran, nicht so viel warme Worte an die Leute richten. Im Winter braucht ihr die. Aber es ist schon speziell, dass einer mit so einem Spoken Word überhaupt so viele Leute ziehen kann, so viel Geld nehmen kann und so viel Interesse weg. Ja, ich habe aber gehört, der Jordan hat auch eine Puffmutter namens Laila, die viel Geld will. Laila. Also, fördert, was der Freiheitsdienst zerschmettert, was ihr schadet. Tu das. Lasst euch nicht gendern. Macht euch eine schöne Woche und lasst euch keine Hitzeangst einjagen. Oh, wow, jetzt war.